Zu viel von nichts kann einen Mann in einen Lügner verwandeln. Es kann dazu führen, dass der eine auf Nägeln schläft und der andere Feuer frisst. Jeder tut etwas, ich habe es in einem Traum gehört. Aber wenn es zu viel von nichts ist, macht es einen Typen nur gemein. Sag Hallo zu Valerie. Sag Hallo zu Marion. Schicke ihnen mein ganzes Gehalt auf den Gewässern des Vergessens. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, ei ei. Uhu, da muss ich bei meiner selbst erfundenen Rätselkategorie passen. Ja, ich auch. Kurz überlegt. Das kennen Aber wir werden wir. schon Raten, was das ist? rausfinden. Ja. Keine Ahnung, ein Social Justice Fuck hier. Niemals. So ein für Tag, Preuß. Dachte er, Vielfalt oder was haben wir heute? Ja. Ja gut, ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch hier zum Tag der ausgefallenen Musikinstrumente. Sei es die von OPEC so oft genutzte Theremin, das Daxophon, Didgeridoo oder andere Automaton-ähnliche Musikgeräte. Heute ist der Tag, wo man sich vielleicht mal ein, zwei Clips auf YouTube anhören kann von denen und sich darüber amüsieren kann, dass Leute tatsächlich ihre Lebenszeit da reinstecken, so ein Instrument zu lernen. So ein Und Vibraphon, ja. natürlich kulturelle Vielfalt und Aneignung, ne, weltweit verbreiten, solange man es noch darf, ne, weil, wer weiß, vielleicht ist das bald nicht mehr erlaubt. Ja, das glaube ich zwar so nicht direkt, wenn es das nicht verboten wird, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, so eine, seine Muster zu schützen oder sowas, ein Urheberrecht durchzusetzen und so weiter. Und das, wie in unserem ersten Artikel hier zu sehen, machen jetzt die Mexikaner, schützen ihre komischen mexikanischen Muster da und wollen die dann ja zumindest so urheberrechtsmäßig dann für sich beanspruchen. Ich darf nicht mehr machen, oder was? Kratscher. Hier geht's mal um Kleidung und das Ganze ist natürlich so ein bisschen merkwürdig geframed hier von der Arriba, Tagesschau. arriba, andale! So von wegen kulturelle Aneignung und so, Ja, finde kulturelles ich auch, als wenn es Eigentum. nicht irgendwie Das ist natürlich ein bisschen komisch, weil normalerweise würde man nicht sagen, so Urheberrecht gäbe oder wenn so, das jetzt Adidas oder speziell sowas. genug ist, ne, also wenn das jetzt halt, also diese Muster sehen für mich jetzt schon so aus, als wäre das eine gewisse Schöpfungshöhe, ne, dann kannst du die natürlich auch ganz normal urheberrechtlich schützen lassen, markenrechtlich. Aber wenn es jetzt natürlich nur darum geht, dass das irgendwelche Patterns sind, die irgendwie schon seit ein paar hundert Jahren irgendwie gemacht werden, dann wird das wahrscheinlich eher schwierig, ne? Also die dann irgendwie Ja, schwer zu markenrechtlich zu sagen, ne? schützen. Wenn die da so wiederkehrende Muster, aber immer wieder Farbkombinationen haben und so weiter, aber die Muster eben auch immer nur ähnlich sind und nicht wirklich wiederkehrend sozusagen, nicht wirklich konkret dieselben, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Dann kann man das dann schützen, denke ich mal. Aber ja, ich kenne das so, dass man als Künstler so Entwürfe macht und dann schickt man das so in irgendwelche Firmen und die drucken das auf ihre Servietten und dann zahlen sie Tantieme dafür oder so. Ob da dann viel Geld drin ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht kann man ja dann Plagiate irgendwie eindämmen, dass da nicht so viel aus Europa oder Afrika kommt oder so. An mexikanischen Anziehsachen. Ja, aber ich könnte mir da höchstens halt, hier steht ja Huipiles, traditionelle Hemden und Blusen, wie sie die indigenen geprägten Gemeinschaften in Ochaza sowie in Mexiko und Mittelamerika tragen. Also, ja, dann darf sich halt nur ein Hemd von da so nennen, aber ein Hemd, das in irgendeiner Form sich davon inspirieren lässt, dass jemand in Europa macht, warum Zara, sollte das dann Levis, als, ja. ja, aber vielleicht auch ein kleiner Schneider, der in Berlin so ein Start-up-Schneiderladen hat Ja, vor und allem ist es auch irgendwie noch so ein bisschen. nachhaltige Sachen, der will dann halt so ein Hemd machen und kriegt dann eine Ja. Unterlassungserklärung von Mexiko oder was. Auch Zara, Levis oder Mango plagiieren unter indigenes Design. Tja, Mode ist doch im Endeffekt nur ohne zu Kopie fragen, von geschweige denn die Design. Kunsthandwerkerin dafür zu bezahlen. Diese unrechtmäßige kulturelle Aneignung ärgert Ana Paula Fuentes, wollte ich noch sagen, mal eben sagen, selbst Modedesignerin und Gründerin des Textilmuseums von Oaxaca. Hier fehlt es gravierend an menschlichem Respekt, oder nicht? Oder nicht? Und diese Schweiz, oder nicht? Oder? Oder? Also. Ja, die Begründung ist schon komisch, aber man kann das natürlich versuchen zu schützen. Das habe ich noch einigermaßen Verständnis für. Ne? Wobei normalerweise ist Ja, es nicht der Weg, damit Geld zu verdienen halt. in Form einer Marke sozusagen, dass du halt nicht Huipiles draufschreiben darfst, so wie du auf deinen Käse aus Kuhmilch aus Deutschland nicht Feta schreiben darfst. Ja. Das würde ich noch verstehen, aber Muster an sich, wer hat denn dann das Recht am Dreieck als Ornament auf der Kleidung? Wie weit wollen wir zurückgehen und wie also so dieses Mäander, dieses griechische Mäandermuster oder so. Das ist könnte ja sein, dass da jetzt irgendwelche Geheimnisse drin sind oder so, dass sie die Farbkombinationen immer so wählen, dass sie, keine Ahnung, RGB-mäßig so und so zusammenpassen oder so. Ja. Aber das glaube ich nicht unbedingt. Ja, aber. So schön bunt. Eben, und die Farbstoffe, das sind wahrscheinlich relativ traditionelle Farbstoffe und es kommt halt darauf an, was auf dem Kontinent als Farbstoff genutzt wurde. Ja. Und natürlich kann das zur gleichen Zeit. Kannst du mit irgendwelchen einfach zu findenden Stoffen halt auf der ganzen Welt sind die Sachen gefärbt worden. Du kannst ja nicht eine Farbkombination aus Grundfarben. Also stelle ich mir schwer vor. Ja, es ist auf jeden Fall noch das Design zu stehlen, ihre Identität bedeutet, ihre Identität zu stehlen. So. Weil du von oben herab auf sie schaust, ich nutze dich, um mich zu bereichern. Das ist es so. So denken die. Echt schon ein bisschen komisch, ne? Also ich meine, wenn man jetzt hinfährt und der Sachen abkauft oder so, oder ähnlich, weiß ich nicht, ähnliche Nachmacht hinterher, keine Ahnung. Das gibt es überall, diesen Vorgang. Gerade bei, wenn es nur Design ist, ne? Ja, next. Tja. Time spent playing video games is unlikely to impact well-being. Ja, hier gab es eine sehr groß angelegte Studie von der Oxford-Universität mit einigen Spiele-Design-Studios. Nintendo, Electronic Arts, CCP Games, Microsoft, Sony, Square Enix und Ubisoft mit Millionen Leute, die dort angeschrieben wurden und 40.000 Leute, die tatsächlich aktiv bei dieser Studie mitgemacht haben. Und es wurde einfach nur überprüft, gut, wie ist denn die Gemütslage, wie ist die allgemeine Verfassung vor dem Spielen, nach dem Spielen? Gibt es da eine Veränderung? Und aufgrund der hohen Datenbasis und der langen Studie haben die jetzt sehr verfestigte Erkenntnisse bekommen, dass der Effekt vom Spielen selber auf den Menschen sehr gering ist. Es kommt immer darauf an, mit was für einer Einstellung man in das Spielerlebnis einsteigt. Aber ob es eine bessere Laune macht, eine schlechtere Laune macht, ob es einen psychisch belastet, das kann alles einfach nicht nachgewiesen werden. Ja, also es macht einen weniger nicht besser, nicht schlechter vom Geisteszustand her. Es wird ja immer von vielen Staaten quasi unterstellt, dass es den Geisteszustand verschlechtern würde. Mhm. Ne, gerade in der Auswirkung. Da gibt es ja dieses drakonische Gesetz, dass man nur gewisse Stunden am Tag spielen darf und dass es auch überprüft wird und so. Ja, it is a very basic study. We don't even get into what people are doing when they're playing games. We're not creating an experiment, and yet, even without that data, countries are passing ordinances in the case of Japan or laws in the case of China that ban or limit gaming. Those are, if we take the explanations at face value, supposed to be about improving the mental health of young people. There is no evidence that they are effective. Contrary to what we might think about games being good or bad for us, we found pretty conclusive evidence that how much you play doesn't really have any bearing whatsoever on changes in well-being. Also, ich fühle mich meistens ein bisschen entspannter und ein bisschen glücklicher, nachdem ich gezockt habe. Oder vielleicht rege ich mich auch mal ein bisschen auf, wenn ich irgendwie verkacke oder so. Aber generell verändert das nicht den Geisteszustand. Und es gab vor einem Jahr von der gleichen Forschungsgruppe eine Studie mit weniger Teilnehmern. Ich glaube 250, 300 oder so Teilnehmern, da haben die rausbekommen, Leute, die länger als 10 Stunden an einem Tag spielen, dass die nach dem Spielen glücklicher sind als vor dem Spielen. So, und das konnte jetzt halt durch diese länger laufende Studie mit extrem vielen Teilnehmern, die eine ähnliche Methodologie verfolgt hat, widerlegt werden, dass es einfach keinen signifikanten Effekt gibt in die eine oder andere Richtung. Ja, also einfach spielen, nicht zu viel drüber nachdenken. Würde ich sagen. Einfach spielen, worauf man Bock hat. Ja, nur wenn man so viele Stunden spielt, dass man dann soziale Probleme kriegt oder so. Das war jetzt aber nicht die Rede, ne, in der Studie. Tja, eine weitere Studie, die etwas über den Haufen schmeißt, was lange als wissenschaftlich basierte oder fundierte Kenntnis galt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Nudging erinnert. Vielleicht vor ein paar Jahren, da hatten wir ja so eine lustige Bundeskanzlerin, die hat irgendwann mit so einer, mit mehreren Marketingfirmen, Unternehmensberatungen und Psychologen quasi gesagt, okay, wir müssen jetzt Nudging in unser Regierungshandeln einsetzen. Nudging heißt halt, dass man durch minimalste Anstöße das Verhalten von Leuten ändern kann, auf Makroebene, also bei großen Bevölkerungsgruppen. Und jetzt wurden diese Studien, auf denen das basiert, diese Theorie wurde jetzt nochmal untersucht und es wurde einfach gefunden, dass die ganzen mathematischen Modelle, auf die das Ganze basiert ist, einfach basiert waren, dass die nicht haltbar sind. Ja. We conclude that the nudge literature analyzed is characterized by severe publication bias. Contrary to dem Namen von dem Forscher, our Bayesian analysis indicates that after correcting for this bias, no evidence remains that nudges are effective as a tool for behavior change. Ja, also die ganze Nudging-Strategie, ja, perfides Manipulieren der Bevölkerung, ohne direkt zu sagen, was man will von denen, um nur eine Verhaltensveränderung vorzuführen, generell perfide Art und Weise, das zu machen und wissenschaftlich nicht mal ja, basiert. Im eigentlichen, im Sinne von, dass es kein Fundament gibt, dass es überhaupt funktioniert. Haben sie viel Geld rausgeschmissen und ja, ja, haben versucht, das Volk unterschwellig zu manipulieren. Haben sogar noch mit Ansage und mit Beratungsfirmen und allem, ist bis heute eins der nervigsten Angelegenheiten, die da in den letzten Jahren passiert ist. War ja auch mal gesagt, der Mensch weiß nicht, was gut für ihn selber ist. Wir müssen ihn jetzt zu einem besseren Menschen formen. Deswegen nudgen wir ihn ein bisschen. Kleinste Nadelstiche, die ein großes, ja, eine große Veränderung im Verhalten ausüben sollten. Hat nicht so ganz funktioniert, außer dass es die Leute aufgeregt hat. Das wird aber trotzdem gemacht, oder nicht? Es wird weiterhin gemacht, aber die wissenschaftliche Basis ist weggefallen. Ja. Ja, also das ist ja Regierung. Ich glaube schon, dass das ein Effekt hat. Gibt es verschiedene Stellen beim Staat, die da gucken, wie sind die Auswirkungen, welche Feinjustierungen können wir vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter diesem Monokoll noch läuft, aber unter der Regierung Merkel war es auf jeden Fall, bis zum Ende der Regierung Merkel. Da hatten die eigene Nudging-Beauftragte und sowas. Chris, kannst du das Werbebanner irgendwie wegmachen? Uiuiuiuiui. Welches Werbebanner? Das auf dem Bildschirm gerade, rechts neben dem roten. Berliner CSD. Ich glaube, das sieht man nicht wegen der Maske. Doch, das sieht man auch im Stream. Okay. Oh. Ach so, okay. Schutz, Jugendschutz. Ja, weiß ich nicht. Ignoriert das einfach alles. Ihr seid ja alle erwachsen, oder? Ja. Voll, vielleicht mal nach unten. Vielleicht sieht man dann irgendwann das. Ja, das ist doch gut. Genau, Wasser. Ja, genau. Küste, Wasser. Am besten in den Wald gehen, sage ich dazu. Ja, ja. Bitte geht in den Wald und macht das auf keinen Fall zu Hause. Ja, der CSD in Berlin ist über die Bühne gegangen, es wurde getanzt und gefeiert und angeblich auch politisch was bewegt. Und während dieses CSD ist bei einigen Ordnern, ich denke mal, da werden Sicherheitsdienste beauftragt, die stellen dann die entsprechende Menge an Ordnern für die Demo. Da ist bei einigen Ordnern das Hemd hochgerutscht bei den heißen Temperaturen, man konnte dort sehen, da hat die schwarze Sonne geschienen zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Ja, könnte kein Mensch drauf kommen, dass wenn du einen Sicherheitsdienst beauftragst, dass da halt eben auch Stanford Prison Experiment mäßig halt auch genau die Leute sind, die du vielleicht halt nicht auf deinem CSD haben willst. Aber so ist nun mal die Realität. Aus dem einen oder anderen Grund glaube ich, dass da viele Leute im Sicherheitsdienst nicht unbedingt mit den Werten des CSD übereinstimmen. Was ich nicht glaube, ist, dass diese Leute, die dort als Ordner und Sicherheitskräfte engagiert sind, halt auch was praktisch unprofessionell handeln, indem sie ihre religiösen oder politischen Sachen da einfließen lassen. Das kann ich mir eigentlich so in der Breite nicht vorstellen. Ich denke, die werden da ganz normal ihre Arbeit gemacht haben, aber es war natürlich ein Riesengeschrei, Alle mussten sich entschuldigen. Die Firma, die hat natürlich Konsequenzen angekündigt und so weiter und so weiter und so fort. Und alle haben Pressemitteilungen rausgegeben, wie betroffen sie sind, dass sowas passieren konnte in unserem wunderschönen, bunten, queeren, freien Land. Dass da einfach, also da bestellt man echt einfach einen Sicherheitsdienst und da sind da vielleicht auch Rechte dabei. Wer hätte auf sowas kommen können? Ja. Denkt ja keiner dran. Das ist, ja. Ja. Apropos, die evangelische Kirche in Gemeinde zu Berlin erklärt die Flagge, die sie gehisst hat. Ist ja ein Tweet von Alexander Kiesler. Und was wir hier sehen, ist die Flagge, die ich jetzt nur als Todessternflagge bezeichne, dank Mars. hier, also die sogenannte Progressive Pride Flag. Und jetzt erfahren wir ja auch, wofür sie steht. Diese Flagge wird Progress Flag, Progress Sternchen Flag, wegen dem Todesstern oder Sternzerstörer ist sehr viel mehr genannt und wurde 2017 von den amerikanischen Künstler Daniel irgendwas mit Q entworfen. Diese Variation der ursprünglichen Regenbogenflagge enthält auf der linken Seite einen Keil. Den Keil, den man in die Bewegung schiebt. Keili, Keili, ja. In Farben der Transbreitflagge rosa, hellblau. Und in braun und schwarz, den Farben der marginalisierten Communities. Okay. Durch die Farben soll ein besonderes Augenmerk auf Trans-Sternchen-Menschen und People of Color gelegt werden. Außerdem soll der schwarze Streifen auch diejenigen repräsentieren, die mit AIDS oder HIV und dem dazugehörigen Stigma leben oder daran gestorben sind. Habe ich noch nie gehört. Verstorben wird auch erinnert, das kann ich immer verstehen. Scheinbar. die ursprüngliche Pride-Flagge, in Klammern Regenbogenflagge, steht seit Beginn ihrer Entwicklung für Stolz und Empowerment sogenannter unterdrückter Randgruppen und repräsentiert queere Menschen. Sie ist ein wichtiges Symbol gegen Homophobie und Sexismus und darf auf keinem Christopher Street Day und keiner Pride fehlen, sagt die Kirche hier. In der ursprünglichen Form besteht die Flagge aus 6 unterschiedlichen Farben des Regenbogens und repräsentiert alle Menschen unter dem Dach der LSBTIQ-Sternchen-Community, in Klammern Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Sternchen, Inter-Sternchen und queere Menschen. So, und jetzt haben sie hier noch eine Übersetzung von dem ganzen Kram hier und nicht Empowerment oder Pride oder so, sondern und mit einem Sternchen auch noch hier gekennzeichnet. Progress kommt aus dem Englischen und bedeutet Fortschritt, sagt die Kirche. In der Tat. Das war überhaupt mein Highlight von dem Ganzen. Ja. Die evangelische Kirche sagt, Progress kommt aus dem Englischen und bedeutet Fortschritt. Liebe katholische Kirche, das kommt aus dem Lateinischen. Aber das, wer bei euch sollte das wissen? Aber macht nichts. Nee, evangelische kommt aus Kirche, dem Englischen, ey. Ach so, okay, die wissen das nicht. Das die evangelische sind Kirchengemeinde, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auch katholisch gesagt habe, aber ja, die evangelische Kirchengemeinde. Außerdem hast du dich am Anfang versprochen, das ist nicht die Todessternflagge, sondern die Sternenzerstörerflagge. Ja, habe ich mich ja dann noch korrigiert. Oh, das habe ich gesehen. Der hat 4 Stück von diesen Flaggen zusammen gebastelt auf dem Bild. Das wusste ich ja dabei, darüber rausgekriegt sozusagen, wollte ich jetzt nicht mitbringen. Nee, das zeigen wir auch nicht. Aber das könnt ihr zu Hause dann mit Photoshop. Müsst ihr ausschneiden, erst die Sache. Aber nicht veröffentlichen. Progress kommt aus dem Englischen und bedeutet Fortschritt. Trauriger Pepe schießt den Vogel ab. Bride kommt aus dem Türkischen und ist ein Fladenbrot. Ja, das kann auch sein. Ich hätte gerne Fleisch und Ei. Und dann war es ja dieses Jahr so, dass sie endlich, wo sie sich schon lange darüber beschwert haben, dass der böse Schuft Horst Seehofer es nicht erlaubt hat, die Regenbogenflagge an den öffentlichen Gebäuden, also von den Bundesbehörden anzubringen. Achtung, Reichelt ist wieder da. Da hat er jetzt die Nancy Faeser, die ja jetzt im Innenministerium da die Herrin ist, hat das ja verfügt, weil das gehört zu den Aufgaben des Innenministeriums. Die dürfen das bestimmen. Und die sagen dann auch so Sachen, wenn das auf Halbmast gehört oder so, irgendwelche Fahnen und solche Dinge, das ordnen die dann an. Und haben das ja erlaubt, aber was sie nicht erlaubt haben, ist, dass wir hier im Bild sehen, und das ist wohl das Familienministerium hier in der Mohrenstraße oder irgendwo daneben ist das ja, ne? Also ganz schlimm sexistisch. Oh mein Gott. Und ja, hier schreibt der Herr Reichelt, Innenministerium wirft Familienministerium Verstoß gegen Beflaggungserlass vor, weil sie hier nämlich nicht nur die Progress bedeutet Fortschritt Flagge genommen haben, sondern auch noch zusätzlich mit irgendwie diesem Kreis, der auch noch irgendwas mit Inter bedeuten soll oder so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Bilder, wa? Und auf jeden Fall diese Progress-Flagge, die war halt nicht erlaubt, sondern nur die einfache Regenbogenfahne. Und dann wie NSBT buchstabiert wird. So. Die Ministerin hatte hier, glaube ich, auch noch irgendwie gesagt, ja, ich mach das einfach, so nach dem Motto. Das ist ein weiterer, die bereits genehmigte Regenbogenflagge abwandelnde Logo-Fahnen ist nicht vom BMI, also Bundesministerium des Inneren, Schreiben vom 6. April umfasst und wurde auch nicht genehmigt. Und Pause. Die Regenbogenflagge als Zeichen für mehr Akzeptanz auf der Progress Pride Flagge und 6 weitere Flaggenfarben ergänzt dazu ein Kreis am linken Rand. Ja, schön. Aber irgendwo hätte die auch irgendwie dann gemeint. Ich mach das einfach so nach dem Motto. Sehe ich jetzt hier nicht. Ist ja nötig. Das ist wie mit dem Festkleben auf Straßen und all den ganzen anderen Sachen. Das ist doch nötig. Die Menschen leiden, um deine eigenen Worte zu benutzen. Haben sie denn gehorcht und die Beflaggung korrigiert oder nicht? Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich denke mal, das war doch nur einen Tag. Dann haben sie einfach abends die Fahne eingeholt und gut war. Ach so, okay. Könnte natürlich sein. Ich finde es dass das auf dem Reichstag und was weiß ich wo, was, da haben die Flaggen von anderen Nationen was zu suchen, wenn die zu Besuch sind oder wir Solidarität ausdrücken wollen. Daran erkennt man die Marginalisierung. Für die Kaninchenzüchterflagge vor jedem Ministerium am nächsten Dienstag, sonst muss dieser junge Hase sterben. Oh Mann. Das war von Price. Der Herr Rufo, der uns immer als böses Beispiel genannt wird. Price, Small Price. Ja. Small Price. Ja, ganz klein. So. Ja, hier haben wir einen Faden von dem Rufo, der einfach mal so ein paar Lehrmaterialien von Kindergartenlehrern in Amerika unter 12-Jährigen, also Preschool quasi, unter 12-Jährige auch, bis 12 Jahre, glaube ich, ein bisschen Lehrmaterial von Gender-Unterricht gebracht hat. Da können wir vielleicht ein bisschen durchscrollen, ein bisschen uns angucken. Nee, können wir bitte nicht. Das ist aber das gleiche Problem, glaube ich, wieder wie mit dem Bild von eben. Ach so, ja, stimmt. Okay, sagen wir es mal so. Hier sind ein paar Bilder dabei, die den kleinen Kindern gezeigt werden, die vielleicht vom YouTube-Algorithmus gefleckt werden als sexuelles Material. Wer hätte es gedacht? Ja, weil hier werden halt auch anatomische Details von Person with Penises und Person with Vulvas gezeigt. Also nicht Männer und Frauen, das gibt's nicht. Ne? Weil some bodies have those parts und also Mann und Frau gibt's nicht und so weiter. Ich meine, das Krasse an der ganzen Sache ist einfach nur der Stil, wie das auch gemacht ist, halt wirklich bunt und mit wirklich kindgerechten Grafiken eingerahmt, irgendwelche Kinderzeichnungen von Planeten und Raketen und Buntstiften und kleine Kinder, die lächeln, ne? Gender, any gender Any gender can have anybody. It's not respectful to ask people about their bodies, unless they want to share it with you. Und dann lachen die Kinder. Juhu. Ja, und only you can know what your gender is, even if other people don't understand. You are the only person who knows you the best. Ja, das ist halt Teil dieses Trends, der halt immer weiter auf die Kinder geht, immer jünger. Ne? Also es gilt ja mittlerweile in einschlägigen Kreisen als wissenschaftlich gesichert, dass Kinder ab 2 Jahren schon wissen, was habe ich denn für ein Gender. Ja, da gab es, glaube ich, auch einen Grafik zu, aber gehen jetzt auch mal das hier. Gender is a universe. Here are just some genders. You can click on each. Ja, und das sind halt auch interaktive Studienmaterialien. Ne? Cisgender, Two-Spirit, Intersex, Non-Binary und Genderqueer. Genderfluid, Agender. Und, na, okay, Boys und Girls gibt es auch noch. Sind wir mal nicht so, ne? Ja, wie gesagt, als Unterrichtsmaterialien für kleine Kinder. Alter ist es für Vorschule oder was? Also 5-Jährige oder so. Oder wie? Ja, unter 12-Jährige auf jeden Fall. Achso, unter 12. Ich weiß jetzt gerade nicht, K-12. Ja, müsste ich die Definition gleich nochmal gucken. Ich komme damit immer durcheinander mit diesen. Ja, die 10, 11, 12-Jährigen kann man ja langsam damit mal konfrontieren oder so. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich nur darunter ist das. Ja, nee, ist doch Grundschule tatsächlich, aber gut. Ich dachte, es wäre noch. Noch K-12, jünger, aber K-12 steht für den gesamten Primärschulbereich. Also ja, ja, von bis, also wie bei uns, praktisch zum Abitur. Also das geht zwar unten los, aber ich weiß jetzt nicht, für wen halt diese Sachen explizit sind. Aber wenn du sagst, da sind so Kinderzeichnungen drin und so, dann wird es wohl auch eher für Grundschüler sein. Ja. Ja, Grundschüler auf jeden Fall. Gender is colonized. Also die erzählen den Kindern da, dass weiße Kolonisten das böse Gender nach Amerika gebracht haben, oder was? Ja, das ist ja das Narrativ, dass indigene Völker gar kein Konzept hatten von Männlein und Weiblein, sondern dass es ja nur kulturell von den Kolonisten nach Amerika, also Südamerika und Nordamerika, gebracht wurde. Und dann halt quasi, dass die Kultur dominiert hat und deswegen denken die heute, dass sie Männer und Frauen sind. Das ist eigentlich gar nicht so. Oh, die edlen Wilden. Genau, die edlen das Wilden. Das unbeschriebene Blatt. Das ist so lächerlich, oder? Dass ich meine, überall, wo wir weit zurückgehende Chroniken haben, gibt es ein duales Geschlechtersystem. Egal, wo du guckst, ob in China oder in. Ja, aber dass sie auch so auf die Kinder losgehen, das finde ich, ja nicht lächerlich, das finde ich eher scheiße, erschreckend oder so. Ja, sehr lustig fand ich noch zwei Sachen. Pronouns you can use, she, her, like she likes cats, he, him, like he is really good at cooking, they, them, they are outside on the playground, sie, sir, where are sie, or make up your own, yay. Einfach selber welche ausdenken. Und dann auch noch das, was ich vorhin auch gesagt habe, Sexuality versus Gender erklärt. Sexualität ist who you like in a more than friends romantic way, lesbian, gay, bisexual, asexual, queer, pansexual and more. Based on physical attraction, crushes, likes and love. Usually labeled based on gender. Involves other people. Appears around age 5. Continues to change and grow over time. Und Gender, who you are. Two-Spirit, Non-Binary, Genderqueer, Genderfluid, Boy, Girl, Cisgender, Transgender, Agender and more. Includes many different pronouns, but any gender can use any pronouns. You are the only expert on gender. It does not involve other people. Und develops around age 3 and can change over time. Ne, also Sexualität mit 5, okay, und Gender mit 3, okay. Ja, okay, sonst wenn die das entwickeln in der Zeit, heißt es noch nicht, dass man mit denen darüber reden muss unbedingt oder so, dass man wieder auffangen muss oder dass man wieder mit dem Thema, da kann man trotzdem warten, bis sie von alleine mit was kommt. Da würden die ganz viele Grundschullehrerinnen aus Amerika widersprechen, weil es ist, die sagen, es ist wichtig, dass man zu diesem Zeitpunkt mit den Leuten spricht, weil sonst werden die ja von der Gesellschaft gebrainwashed. Ach so, eine Transphob und so weiter. Dann denken die, es gibt ja nur zwei Gender, weil die gucken sich ja um und sehen, was in der Welt passiert. Und ja, sie gucken sich damit 20 um, wenn sie einen Freund oder Freundin haben und fragen sich, warum sie das ganze Quatsch überhaupt gelernt haben. Ne? Was der Lerneffekt war oder so. Lerneffekt ist eine gute Brücke. Oder ja, wir singen. Das, was man, kann man denn dann mehr, wenn man das lernt? Nix. Hier haben wir jemanden, der hat gelernt, nämlich Rockstar Games, einer der größten Videospielentwickler dieses Planeten. Grand Theft Auto hat ungefähr jeder schon mal gespielt oder gesehen. Red Dead Redemption ist nicht weit dahinter. In dem Artikel von Bloomberg hier geht es darum, dass Rockstar ja wegen vieler Dinge ins Visier von Kritik geraten ist. Unter anderem die harten Arbeitsbedingungen, also dass Chefs gesagt haben, wir erwarten halt zur Abgabe, vor dem Abgabetermin irgendwie 14-Stunden-Tage. Das ist halt so in der Industrie. Also wie gesagt, brutale Arbeitsbedingungen angeblich. Also was heißt angeblich, das ist wohl ziemlich klar, dass das so gewesen ist. Aber es wäre kein Woker-Artikel, wenn hier nicht auch drin stände, dass die Witze, die da gemacht werden, auf Kosten von Frauen, dass die Witze, die gemacht werden, auf Kosten von unterprivilegierten Minderheiten und so, dass das halt nicht geht. Man gratuliert Rockstar dazu, dass sie einen Modus entfernt haben, in dem man praktisch Räuber und Gendarm spielt, Cops and Robbers, also das heißt irgendwie nochmal Cops und irgendwas, aber Cops und Looters, glaube ich. Auf jeden Fall spielt man da Räuber und Gendarm und dieser Mode ist deaktiviert worden für GTA Online wegen der Situation um George Floyd und das Misstrauen in die Polizei, das in der Gesellschaft herrscht und so weiter und so fort. Die ganze Fratboy-Culture hätte man rausgeputzt, also die Besuche im Strip-Club, die gemeinsamen und sowas, das ist jetzt halt nicht mehr. Mhm. Stattdessen darfst du dir wahrscheinlich gegenseitig in der Arbeitszeit die Haare färben, nehme ich an. Blau, lila. Tja, ich hatte gedacht, das sollte eigentlich so ein bisschen so wie sein wie im Real oder so ähnlich. Wenn das Strip-Clubs sind, dann sind das Strip-Clubs, ne? Ja, nee, es ging jetzt bei der Fratboy-Culture ging es um die Besuche in Stripclubs, die Developer gemacht haben, aber auch im Spiel soll all das natürlich sich jetzt in Zukunft ändern, also dass dieser Humor soll runtergefahren werden, dieser böse. Ja, schneidet euch doch mal das Fox-Rezept kaputt. Also. Ja, klingt nicht so verlockend, weiß ich nicht genau, und dann? Also Grand Theft Auto 5 was a nihilistic parody that threw insults at everything from right-wing radio hosts to liberal politicians. Inside the company, the tone wasn't much different. A workplace culture full of drinking, brawling and excursions to strip clubs. Da geht's dann wieder um Arbeitszeiten. Ich muss noch mal gucken. Ja, dann wird gesagt, ja, kann ein kinder, gentler, also ein sanfteres Rockstar immer noch halt solche Spiele rausbringen, ich weiß nicht, ich habe schon oft Leute gesehen, die versucht haben, ihr Borderlands zum Beispiel mit solchen Charakteren irgendwie zu produzieren und es ist schrecklich daneben gegangen. Hat sich natürlich immer noch verkauft, weil halt steht Borderlands drauf, aber es war trotzdem ein Scheißspiel. So, wo haben wir das denn hier? Verdammt nochmal, das ist so ein langer Artikel. Also sie wollen halt jetzt die DLCs und so ein Kram weiter auseinanderziehen. Haben auch die bösen Leute entfernt aus ihren Teams, die irgendwie vor dem Woken-Tribunal nicht standgehalten haben oder so. Ich weiß nicht, ob ein Laden, der sich halt den woken Werten verschreibt, ein Grand Theft Auto produzieren kann, das den Kunden auch gefällt. Aber wir wissen ja, Spieler müssen nicht euer Publikum sein. Spieler sind Vergangenheit. Ihr müsst jetzt die Wokies bedienen. Und natürlich eine immer bleibende Weisheit ist natürlich, wir wollen euch eure Spiele ja nicht wegnehmen. Sie sollen ja nur erwachsen werden. Und halt diesen Fratboy-Humor und den ganzen Kram loswerden in diesem Prozess. Auch wenn der einen großen Teil der Seele dieses Spiels ausgemacht hat, dass da eben alles möglich war und dass du halt eine eindeutig moralisch schlechte Person gespielt hast in einer völlig korrupten. Aber naja, das ist wahrscheinlich zu hoch für Blume. Ja, das Interessante bei GTA 5 fand ich, wie die Realität sich immer mehr dem Spiel angepasst hat. Das habe ich gar nicht so weit gespielt, muss ich sagen. Das war mir ein bisschen zu echt fast schon. Also zu real. Keine Ahnung. Ich mag die alten lieber, die comic-mäßig waren. So Vice City und so. Ach, ich fand das schon gut, weil die ganzen SJWs halt das Fett wegbekommen haben. Aber halt auf eine Art und Weise, wie es heute in den Spielen halt nicht mehr so ganz stattfinden darf. Ja, ich bin mal gespannt. Hier haben wir der Bayerischen Rundfunk. Bayerischer Rundfunk hat eine Erkenntnis gehabt, Epiphanie, eine Erleuchtung. Ja. Wie Feminismus auch Männern helfen kann. Männer sind gewalttätiger, nehmen häufiger Drogen, ja, das Übliche, ne? Sterben also, früher. Ach, hast du den auch eingereicht? Haben wir den zusammen eingereicht? Ah, okay. Ja, dann erzähl einmal. Ja, nee, du bist doch schon dabei. Mach du jetzt mal, wenn du so bayerisch da bist. No, ich kann auch am Saupreisen zuhören. Das ist kein... Erzähl mal, was da abgeht. Ja, im Prinzip haben sie gesagt, dass die Männer auch ihre Rollenbilder überdenken sollen und dann dem Feminismus da zuhören, weil die wissen schon, wie das ist mit den männlichen Rollenbildern. Und dann ist das auch voll gut für die Männer. Und dann müssen die nicht mehr so oft ausrasten und so und nicht mehr so oft zum Arzt gehen. Und nicht mehr so oft sich umbringen. Ja, und dann ist es eigentlich schön. Ne? Das kostet dann auch weniger Geld. Haben sie auch vorhin gesagt. Ja, genau. Ja. Ganz einfach eigentlich. Aber ne? Echt schon lange nicht mehr aufgekocht, die Suppe. Weil irgendwelche faktischen Probleme oder so, die gibt es ja auch gar nicht praktisch so. Das liegt immer nur in irgendwelchen Sachen. Ja, doch, das Problem ist Männlichkeit. Ne? Und so weiter. Ist ein Rollenbild-Schwachsinn. Ja. Der Begriff sei allerdings etwas irreführend, findet mein Berater Boris von Hesen. Männlichkeit als solche sei damit nicht gemeint, nur eben solche Verhaltensweisen, die ihrem Umfeld schaden oder sogar den Männern selbst. Mehr als 63 Milliarden Euro kostet dieses Verhalten die deutsche Gesellschaft, schätzt von Hesen pro Jahr. So unterirdisch, eine Zahl da auszurechnen. Das ist naja, da rechnest du immer eine Zahl raus. Andere Studien für den EU-Raum gehen noch weiter. Das Europäische Institut für Gendergleichheit schätzt allein die Kosten durch die Gewalt von Männern an ihren Partnerinnen auf 151 Milliarden Euro. Allein die ganzen Beratungsstellen und die ganzen Polizeieinsätze und so weiter. Das ist natürlich exorbitant. Ne? Ich wette, sowas rechnen die da rein. Kosten. Ja, nämlich an. Ich habe mich gefragt, was sie da reinrechnen und das ist so eingefallen dazu. Das wird dann pauschal zusammengerechnet und das ist. Das auch Ratbestände, die nur vorhält, sozusagen, müssen auch reingerechnet werden. Das ist, ja, ihr selber seid daran schuld, dass wir so viel Geld in diese Sachen stecken müssen. Ne? Wer würde die im Internet nicht so böse kommentieren, würde die Anetta von uns oder die ehemalige Anetta von uns nicht so viel Geld kommen. Ja, und wenn die nicht zum Arzt gehen und sich früh umbringen oder so, dann wüsste ich jetzt echt nicht, wo die Kosten herkommen. So, im Gegenteil, dann müsste man da vielleicht echt mal ein paar mehr Einsparungen gegenrechnen. Ne? Glaube ich. Habe ich so einen Ruin, dass das da die Studie so leicht verfälscht sein könnte in der Beziehung. Aus der Richtung. Aber sicher, Bayerischer Rundfunk, die wissen ja Bescheid. Ne? Dass sie den Artikel nicht gegendert haben, ist ja nicht. Das fehlt ja eigentlich nur noch. Cancel Culture. Ja, das war ja von dir, Mama, oder? Ich glaube nicht, ne? Ja. Ich glaube schon. Aber ist auch eigentlich egal. Das ist ja einfach nur eine Riesenübersicht über alle möglichen Feministinnen, die irgendwo nicht mehr auftreten durften oder was nicht machen durften. Mein Favorit war hier die Breimeier von der SPD, die irgendwie nicht am Koalitionsvertrag mithelfen durfte, weil sie eine böse irgendwas ist. Irgendwo nicht 100% auf Linie. Ich habe gelesen, aber ich habe es nicht. Das ist nicht reingepostet. Also. Ja, dann hast du vielleicht einen falschen Link genommen, aber das war von dir auf jeden Fall. Ja, naja. Aber ist ja trotzdem ganz interessant. Also die ganzen Fälle, wir hatten ja letzte Woche auch schon den ganzen Gecancelten da. Es waren eben auch ganz viele Professoren und Professorinnen aus Amerika. Und die sind ja da alle gelistet, ich glaube 75 oder so. Das sind keine Professorinnen und Professoren hier. Das sind irgendwelche YouTuber und Parteimitglieder von den Grünen, die das aber Gift, halt die das falsche Meinung haben. Das, das wollte ich posten hier. Das hier, Gift für die Frauen. Das ist ein Artikel, der da verlinkt ist. Das Dossier, Teil 8. Das ist genau, das wollte ich eigentlich so mehr zu lesen. Wir haben nur reinreichen, aber ich habe es ein bisschen gelesen. Das ist ein bisschen sehr lang, aber es ist total interessant, weil das Teil 8 hier ist zum Beispiel eben vom willkommenen Neuling zur Persona non grata. Ja, was ist doch uralt, das hat man doch vor Monaten schon. Hat das schon, ja? Ja, das hatten wir vor Monaten schon. Mir ist das diese Woche erst. Mir kommt es auch bekannt vor, der Name und so. Ja, das ist alt. Also deswegen ist mir das hier noch nicht weiter aufgefallen, aber die Liste ist schon ganz interessant, so als Referenz halt. Ich dachte, dass der Teil 8 jetzt wenigstens neu wäre oder so. Nee. Also, schade. Ja, die Nachricht der Woche. Nein, der Twitter-Account war so viel fast, war das offline. Hilfe! Panik! Was tun wir jetzt? Ja, ich denke mal, dass hier ein rechtes Netzwerk hintersteckt, das mit organisierten Drohungen über vernetzte Journalisten halt so viel Passmann mundtot und aus dem öffentlichen Raum verjagt, mundtot gemacht und aus dem öffentlichen Raum verjagt hat, oder? Ja, du sagst es als Witz, aber die Frau Passmann selbst sagt halt, also was ja im Endeffekt passiert ist, ist, sie hat irgendwas gesagt über Schwarze, die über Rassismus reden, und das war irgendwie sowas in die Richtung, das wäre nicht so gut, wenn das immer nur Schwarze sind, die über Rassismus reden. Und was sie natürlich damit meinte, ist, es müssen doch eigentlich alle Leute über Rassismus reden, aber wie es natürlich angekommen ist, ist, als sie beschwert sich darüber, dass Leute über das reden, was sie am besten verstehen, und andere verstehen es gar nicht. Und weißer Feminismus. Und das gab ja auch noch irgendwie so ein Ding von WDR oder so, wo sie da eine gefragt haben, die auch mit weißer Feminismus um die Ecke kam. Und das ist ja quasi so dieses Ding, Black Feminism hat sich ja irgendwie gegründet mit diesem River Collective, irgendwie Kanehigi River Collective oder so. Und was die ja meinten, ist halt diese Standpunkt-Epistemologie, dass also die Leute, je nachdem, wo sie halt dazugehören, eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung haben und andere Leute auch nicht dazu in der Lage sind, da irgendwie sich reinzudenken, weil wir irgendwie in komplett unterschiedlichen Welten leben und so ein Kram. Ja, und ein spezieller Blickwinkel, ja. Ja, und das ist halt auch wieder verwandt mit diesen ganzen Theorien und Marxismus und der Marxismus mit Klassenbewusstsein und wie heißt dieses schöne Wort immer? Ja, Klassismus oder so? Nee, dass man hier nicht kein richtiges Bewusstsein hat, es sei denn, dass man irgendwie entfremdet ist und so und Zeug und dann nur die Leute halt mit dem erwachten Bewusstsein, die können sich darum kümmern und diese Revolution machen und so. Ja, nee, aber die Frau Passmann, die hat gesagt, dass gar nicht diese Leute da von der Femi-Clique dafür verantwortlich sind, dass sie jetzt ihren Account nicht gemacht hat, sondern sie behauptet, es wären Männerrechtler. Ohne Scheiß. Ach was. Was macht die denn sonst so? Schreibt die irgendwo oder was? Ich hab das gerade nicht so ganz im Schirm. Ich glaube, die ist irgendwie SPD-Mitglied. Und so, ja, wird in allen möglichen Medien hausiert, da gefördert und so. Okay. Ja, und die haben ja halt auch nur Beispiele halt von so progressiven Leuten aus der Kategorie TikTok-Opinions, meine 2 Cent, so viel passt mal Debakel, Hashtag White Feminism. Und dann gibt es hier noch so ein ganz großes Zitat von ihr. War das schon dieses hier? Das würde ich nämlich tatsächlich doch nochmal komplett lesen. Ja, das glaube ich, das war das hier, ja. Also sie sagt, es gab viel Kritik zu diesem Interview und ich möchte mal einen Weg finden, hier darauf einzugehen. Bitte erspart uns allen das Anmerken, dass ich lange geschwiegen hätte. Es waren 48 Stunden. Das ist in meiner Welt eine völlig angebrachte Menge an Zeit, um über etwas nachzudenken. Ich habe übrigens auch niemanden blockiert und niemanden bewusst stumm geschaltet. Ich hatte parallel zu diesem Shitstorm ein digitales Aufeinandertreffen mit Männerrechtlern, die manchmal mein Konto überlaufen. Ich habe lediglich deswegen mein Konto eingeschränkt. Seht ihr, die bösen Progressiven fressen sich gar nicht selber. Es sind diese garstigen Männerrechtler, die das machen. Mir ist wichtig, das zu erklären. Nicht wegen BIPOC-Aktivistinnen, die mir kritisieren wollten. Das können sie übrigens auch weiterhin halt über Framing. Ihre Plattform. Männer die Passage, die ursprünglich kritisiert wurde, wurde dafür kritisiert, dass ich in ihr die Daseinsberechtigung schwarzer Medienschaffender, die sich gegen Rassismus aussprechen, geschmälert oder sogar negiert hätte. Ich habe, das muss ich gestehen, am Anfang nichts verstanden, weil ich die Passage natürlich so nicht gemeint habe. Ich brauchte einige private Gespräche mit schwarzen Kolleginnen, um zu verstehen, wie das gelesen wurde. Mir tut es sehr leid, dass diese Passage missverständlich war. Wie viele Finger siehst du, Sophie? Wie viele Finger siehst du, Sophie? Lass mich in Ruhe, Männerrechtler, geh weg, Männerrechtler. das war nämlich mein Fehler. Der ist dadurch entstanden, dass ich das Interview nicht gründlich freigegeben habe für die Leichtigkeit, mit der ich diese Passage überlesen habe, schäme ich mich. Sie zeigt, dass ich leichtfertig mit dem Thema umgegangen bin, das mir selbst nicht nahe geht. Wieso das so war? Wie diese Briefe, die Mao von den Leuten gekriegt hat, die er irgendwie irgendwo hingesperrt hat. Ja, ich hasse den Männerrechtler, stand da auch drin. Ich bin auch ein Männerrechtler, stand da drin. Nein, böser Konter. Dieses Argument, das ich versucht habe zu machen, ist übrigens ein ganz klassisches der White Feminism-Theorie. Ja, hier ist es auch drin. Ne? Oh aber Gott, erzählt, mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Bitte geißelt mich, schlagt mich ans Kreuz, aber disliked mich nicht auf Twitter. Oh Gott. Ich kritisiere den Medienbetrieb für seine weiterhin nach einer alten und damit patriarchalen Struktur funktionierenden Regel, der einzelne Sprecher Sternchen innen verschiedene Gruppen zu Tokens macht und sich damit von echter Arbeit reinwäscht. Das hätte ich besser sagen können müssen. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht meine Absicht, damit Leute zu verletzen. Ich habe es trotzdem getan. Entschuldigung. Ja, White Feminismus, Strukturen müssen sich ändern, nicht die Quote, mit der in ihnen gesprochen wird. Es hat mich natürlich etwas getroffen, dass ich in den letzten Tagen mit dieser White Feminism-Sache gemein gemacht wurde. Aber das ist in feministischen Shitstorms leider immer so, dass die Männerrechtler schuld sind. Nein, dass es einen mehr trifft, ja, wenn man sich ja im Grunde so nahe steht. Ja, dann kann man sich das Messer gleich noch tiefer reinrammen. Darüber hinaus, und jetzt erlaube ich mir, dass der Ton wieder etwas härter wird. Das restlichen Auseinanderpflückens dieses Interviews ist etwas schamlos und ist für die meisten relativ offensichtlich schlicht mit der großen Freude darüber passiert, sich endlich mal so richtig lustig machen zu können über mich. Die Vorwürfe, ich würde MeToo als Bewegung zu einer Weißen machen oder ich sei klassistisch, weil ich mich selbst eher reflektierend als ironisch als Bürgerkind bezeichne, sind wirklich albern. Gerade das, was mir zum MeToo in den Mund gelegt wurde, steht da schlicht nicht und ergreifend nicht mal ansatzweise. Viele wollen mich auf meinen Fehler hinweisen. Ich habe dabei auch kein Anrecht auf einen höflichen oder sachlichen Ton. Wenn aber nach Tag 1 wegen einer von mir problematischen Aussage schlicht und ergreifend eine Hetzjagd unter Feministinnen auf mich gestartet wird, bei der eine ganze Menge an Missgunst und Hass zu meiner Person endlich mal loskommen konnte, dann finde ich das richtig albern. Einfach albern und überflüssig. Ich habe darauf keine Lust. Ich habe aber auch selbst keine Lust, so zu werden. Denn das, und das konnte ich ja jetzt selbst schockierend feststellen, ist das, was leider so oft passiert. Jetzt kommt das Problem. Passt auf, Leute, haltet euch recht. Frauenhassende Männer reiben sich die Hände. Misogyne Arschlöcher, die in unseren Bubbles, Männerrechtler in euren Bubbles oder was, seit teilweise Jahrzehnten abhängen und freudestrahlend auf den Zug aufgesprungen, um endlich mal wieder so richtig eine Frau abhassen zu können. Ja, da habt ihr es nämlich. Männliche Feministin ist das Problem, Sophie. Das ist das Wort, nach dem du suchst, nicht Männerrechtler. Männliche Feministin, weil die Männerrechtler hängen bestimmt nicht in deinen Bubbles ab und warten nur darauf, Frauen zu hassen. Also das sind diese Leute, die dann wieder den Feind der Woche sehen, der nach intersektionalen Gesichtspunkten das nicht verstanden hat. Und das bist diese Woche du, Sophie. und alles, was du bisher getan hast. Und egal, wie oft du gesagt hast, aber die Feinde sind doch die Männer. Ist egal, dann die kommen dann an und sagen dir, dass sie dich nicht mögen. Ja, als würden die da jetzt da stehen und auf ihren, an ihrem Account warten, dass irgendwas passiert und dann zuschlagen. Also. Und weiter schreibt sie hier, konservative Wichser haben mich öffentlich gelobt. Ja, diese Wichser. Wie können die nur? Scheiß Wichser. Ja, und sie schreiben natürlich nicht, weil sie mich oder mein Interview mochten, sondern weil sie wissen, dass das noch mehr für das sorgt, dass sie ja so gerne sehen. Frauen, die andere Frauen öffentlich runtermachen. Und nein, die ursprüngliche Kritik war für mich kein Runtermachen. Das, was danach passiert ist, war es. Tweets, die anfangen mit, ich konnte Sophie Passmann eh noch nie leiden. Ja, kommt mir auch so bekannt vor. Woher kenne ich das nur? Ach ja, von sämtlichen Sachen, wenn irgendwer von euch mal eine Ecke irgendwie ausschert oder einen Moment der Klarheit hat. Bei diesem Ding ist es ja auch nicht mal ein Moment der Klarheit. Also, da es sind ja auch drüber die Tweets irgendwie hier vom Reichelt, der irgendwie geschrieben hat, jetzt hat sie ja mal was Vernünftiges gesagt oder so. Hier, dass Sophie Passmann zum ersten Mal in ihrem Leben etwas wirklich Kluges gesagt hat, finde ich überhaupt nicht. Erkennt man daran, wie ihre eigene Bubble jetzt auf sie losgeht und sie zerfleischt, ja. Nee, sie hat nicht wirklich was Kluges gesagt, aber sie hat sich erlaubt, mal nachzudenken und einen eigenen Gedanken zu formulieren, der von dieser Gruppe dann noch nicht abgenommen war. Ja, sie hat sich ambivalent ausgedrückt im Endeffekt. Also sie hat einfach eine Flanke geöffnet, das sollte man in so einer mit deutschen bewaffneten Bewegung wie der halt nicht machen. Also ich nehme mir durchaus ab, dass sie das so gar nicht gemeint hat. Also, nach dieser Entschuldigung, die ich noch nicht gelesen hatte, muss ich sagen, ja, die ist halt in der Wolle gefärbt. Die ist halt eine echte, also gut. Hm. Ja, mit ihrer Aussage. Ihre eigenen Leute haben sie halt verhauen dafür, dass sie das falsch verstanden hat. Und dann hat sie halt noch ein bisschen Kritik bzw. Zuspruch aus der falschen Ecke bekommen. Kontaktschuld etc. pp. Fallball aber, von der falschen Seite, ja. Ja, ich finde, tschüss Sophie, hallo Sophie in 4 Monaten oder so. Ja, was ich halt so fantastisch daran finde, ist, dass natürlich trotzdem immer noch die Typen wieder schuld sind. Ne? Ah ja, bitte. Chris. Und ja. Die weißen heterosexuellen Typen. Ja, die halt Frauen hassen wollen und so, aber natürlich von außen kommen, ne? Oder aber in ihren Communities drin sind. Also, ja. Und da merkt man das auch hier, deine Männerwelten und deinen komischen Kram, liebe Sophie, das sind nicht diese Männerrechtler, die da dein Problem sind, das sind deine eigenen Hansels und Fransels, die diese ganze Scheiße, die ihr die ganze Zeit davon euch gibt mit Sex Positivity und diesem ganzen Scheiß halt gefressen haben und sich dann wundern, wenn ihr das dann später doch alles nicht mögt. Also... Na... Ich werde darüber nachdenken. Für mich ist das nicht abgehakt. Auch schön unten. Der Großteil bereit ist, sich darauf einzulassen, sich gemeinsam mit mir wieder daran erinnert, dass der Feind ganz woanders steht. Ganz woanders. Ich der kämpfte Feind... gegen irische Separatisten von der Sinn Fein oder was? Ich weiß es nicht genau. Nee. Der Fein Sternchen wahrscheinlich. Für den, ach so, Fein Sternchen innen. Ganz woanders, ja. Nämlich direkt neben dir in Form von männlichen Feministinnen. Und wenn ihr ehrlich denkt, ich bin der Feind, dann, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Danke, Schwestern! Ja. Wie gesagt, tschüss Sophie, hallo Sophie in 4 bis 6 Monaten. Das war, glaube ich, von Mammon. Ja, das ist, habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich, das war eine der Twitter-Sprüche, die mir so begegnet sind die Woche. Genau, ja, und die Frage dabei war eben, wieso wissen die eigentlich genau, was Männer sind, wenn sie gar nicht wissen, was Frauen sind, so ungefähr. Und das finde ich gar nicht so unpassend. Oh, die Frage habe ich letztens auch auf Twitter gestellt und habe ich gesagt bekommen, ich wäre ein Matt Walsh-Fan und sollte heimgehen. Ja, sicher, kann man ja auch sein, Matt Walsh-Fan, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein, nee, nicht wirklich. Ich fand die Idee für den Film gut, aber. Ja, allerdings. Ich sag nochmal, was wir hier sehen. Wir sehen hier ein Plakat, wo drauf steht: Hey, straight white man, pass the power. Und ja, das ist ja wieder genau, also das scheint so ein Gacha natürlich zu sein, aber wenn man deren Weltbild halt kennt, dann macht das halt wieder Sinn, weil es ist halt alles politisch, ne? Also der straight white man oder old white man und so weiter ist wie die große Philosophin Aristotel Mareile Höhenaufsicht sagt, können ja Frauen auch alte weiße Männer sein. Ne? Und das ist ja auch diese ganze Geschichte mit selbst dieser Begriff weiß sein und schwarz sein ist ja, ja auch so ein Ding, was, wo dann halt die Leute, die quasi, ja zum Beispiel ein konservativer Mensch mit dunkler Hautfarbe ist nach deren Definition halt weiß, politisch weiß halt. Und ist dann auch in der White Supremacy und hält die White Supremacy hoch und so wird das halt immer hingedreht. Also es geht um politische Kategorien und ja, dementsprechend können die das halt sehen, weil die gucken sich dann die Leute an und wenn dann eine erfolgreiche schwarze Frau die Ingenieurin ist und zwar jetzt nicht Premierministerin wird, aber vielleicht irgendwann nochmal da steht, dann ist sie halt auch ein weißer Mann, ne, nach politischen Gesichtspunkten. Das können die dann so daran dann halt festmachen. Da bezeichnet man Dinge mit Sachen, die mit Namen oder Bezeichnungen, die einfach nicht passen, die nicht stimmen. Ja, politisch, die wollen ihren politischen Krempel machen. Steht ja unten drunter, pass the power. Hier, übertrag mal eure Macht. Wenn halt die falschen Leute Macht haben, dann müssen sie trotzdem ihre Macht übertragen. Das ist ja genauso wie mit Mittelschicht und so. Ne? Ist zwar dann nicht die Bourgeoisie, aber wenn dann die bösen, frechen Arbeiterleute auch mal irgendwie aufsteigen und sich ein Haus kaufen und sich ein Auto kaufen und so, dann müssen die ja trotzdem von der Revolution dann weggefegt werden und mal in ihren Privilegien gecheckt werden und so. Darf ich einen kurzen, spontanen Exkurs machen? Also wir sehen hier unten thegallery.org UK. Jemand hält das also offensichtlich für Kunst, was mich dazu gebracht hat, den Namen hier drunter zu googeln. Das können wir vielleicht kurz nachstellen. Nadina Ali steht da. Und dann können wir uns mal die Bilder von der Dame angucken, was die so an Design macht. Geht das, Chris? Hast du es irgendwo hingepostet? Dann... Nee, leider nicht. Ich wollte das eigentlich gar nicht einreichen, weil ich nach dem Googlen von ihrem Namen und wenn wir uns die Bilder anschauen sollten, oder das kann ja auch jeder selber machen, das ist so basic, was diese Frau macht. Das ist unbegreiflich. Also das hier ist noch das einfallsreichste im Endeffekt. Oft sind es einfach nur Begriffe, die in verschiedenen Farben untereinander stehen. Und also I have the power. People over profit. Nobody is free until Palestine is free. Das sind jetzt alles einzelne Sachen. Ja, und das ist halt nichts davon, ist meiner Meinung nach an irgendeinem Punkt bei der Designhöhe, dass man es Design nennen könnte, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind alles nur Buchstaben, in groß, hier ein bisschen schräg, da ein bisschen bunt, aber das scheißt auf das Vermächtnis aller Designer auf diesem Planeten, wenn Nadina Ali als Beispiel für gutes Design aus dem 21. Jahrhundert gilt, weil das ist ein Witz. Diese Frau hat diese Position nur, weil sie halt wahrscheinlich einer Minderheit angehört, etc. pp. Weil ihr Werk kann es nicht sein, sorry. Also jeder Meme-Generator, da hat man mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ne, einfach weiße Schrift, decolonize. Rote Schrift, everything. Das viermal untereinander auf dem schwarzen Hintergrund. Also jeder Meme-Generator kann mehr. Sorry. Kann man damit dann auch Männerrechtler mit Me Do It machen und dann Sophie schicken, damit sie es weiterverteilen kann als Entschuldigung. So, Battletech. Weiß nicht, ob die Zuhörer und Zuschauer mit Battletech vertraut sind. Riesige Kampfroboter, die sich im 31. Jahrtausend, glaube ich, oder so, nee, im 3. Jahrtausend irgendwie, gegenseitig auf diversen Planeten, auf die sich der Mensch inzwischen ausgeweitet hat, auf die Mütze hauen, Turm hoch, zertreten Panzer mit ihren Füßen und ballern alles weg. Das Spiel gab es als Tabletop-Spiel auf Hexfeld, auf so einem Hexfeld mit kleinen Zinnminiaturen. Ganz am Anfang schon, als ich angefangen habe in der Fantasy-Branche, glaube ich schon Battletech. Die erste Übersetzung kam von Fantasy Productions aus Düsseldorf. Die haben das dann ein bisschen größer gemacht in Deutschland. Und es hat sich halt immer, es gab immer eine relativ große Nische im Tabletop-Bereich für Battletech. Heute verfolge ich das nicht mehr so. Spiele aber die Computerspiele, sowohl das Taktikspiel Battletech als auch MechWarrior 5. Vor allem halt im Koop mit meinen Freunden kann das eine sehr lustige Unterhaltung sein, wenn du zu viert mit den Dingern losläufst. Das kann schon witzig sein. Genug des Vorspanns, riesige Kampfroboter, die sich die Schädel einhauen. Und hier haben wir Blaine Pardoe. 37 Jahre lang hat Blaine Pardoe für Battletech geschrieben. Es gibt Romane, es gibt Unmengen an Romanen, es gibt Unmengen an Sourcebooks aus verschiedenen Generationen und da ist natürlich auch immer Fluff drin, also Zeug, das zur Geschichte gehört, zur Lore, zum Hintergrund. Und dieser Blaine Pardoe hat 37 Jahre lang geschrieben für Battletech, für verschiedene Inkarnationen, weil der ursprüngliche Publisher Faser ist irgendwann pleite gegangen und dann hat der Designer des Spiels das aufgekauft, dann gab es mal Mechs aus Plastik, ich weiß gar nicht, wie die jetzt, ob es sie jetzt aus Resin gibt. Auf jeden Fall hat Blaine Pardoe für die geschrieben und der ist jetzt rausgeekelt worden. Also jemand, der 37 Jahre für dich geschrieben hat, fliegt raus. Und zwar, weil er, zuerst wurde er mal von den Woken, von den üblichen Woken-Verdächtigen in der Tabletop-Szene, die auch schon andere Sachen heimgesucht haben, wie Warhammer und Warhammer 40k, wurde er beschuldigt, halt einfach konservativ zu sein und das auch in seinen Büchern als versteckte Messages an die Leser weiterzugeben. Was ich schon ziemlich bitter finde. Also du dürftest dann als Autor eigentlich gar nichts mehr. Also genau das, was Gamergate in gewisser Weise für Spiele gefordert hat, aber das bei Büchern zu fordern, halte ich halt für einen vollkommenen Trugschluss darüber, was Bücher überhaupt sind. Aber dann hat der Verlag sich das angeguckt, hat gesagt, nein, können wir nicht sehen. Der Mann ist ein beliebter Autor hier und schon lange dabei. Nur wir sehen da keinen Handlungsbedarf und es ging dann hin und her und dann hat man ihm angekreidet, dass er auf anderen Plattformen, also er hat Artikel geschrieben und hat auch eigene Bücher geschrieben, in die halt mehr politische Dinge hat einfließen lassen. Dann hat man versucht, ihn darüber fertig zu machen und irgendwann ist der Druck wohl so hoch geworden, dass man, also man hat ihn erst noch ermutigt, also er hat hier mehrere Zitate von seinem Arbeitgeber Catalyst. I noted how other Catalyst contract authors and artists voiced radical progressive opinions far more offensive than anything I had ever posted. Und dann irgendwann kam sein Arbeitgeber zurück und hat gesagt, du, halt unsere Kunden, die haben auch Probleme mit dir. Es sind jetzt nicht nur deine Kollegen und so, sondern wir haben jetzt ja auch von Kunden. Und dann hat er gesagt, ja, aber guck mal hier, meine letztes Buch für euch ist absolut in der Reihe, was Verkaufszahlen und Qualität angeht und Reviews von den Kunden. Und und dann hat er gesagt, ja, aber tut mir leid, in dem Fall zählen die Verkäufe nicht. Und wir sind da unter so hohem Druck, das würde ich jetzt rausschmeißen. Nach 37 Jahren. Weil der Mann konservativer ist und weil er das nicht in den Büchern, die er für Catalyst geschrieben hat, aber in seinen anderen Arbeiten halt auch für diese konservativen Ansichten steht. Aber es gibt keine Cancel Culture. Niemand will euch eure Spiele wegnehmen. Die sollen nur erwachsen werden und besser und inklusiver und schöner. Und wir haben alle mehr Spaß. Nicht mehr so albern. Genau. Das sind riesige Kampfroboter, verdammt nochmal. Ja. Ja, hier haben wir einen Herrn bei Twitter, der ja einen längeren Faden schreibt darüber, wie er bei Attac früher war, vor 10 Jahren, über 10 Jahren oder so, und da damals schon gemerkt hat, also er wollte da, hat sich mit Finanzen, für Finanzen interessiert, Finanzmärkte, Währungen und so weiter. Und da gab es dann irgendwie so ein Konzept, was er irgendwie interessant fand. Und das war Seine Idee an Geld, das ähnlich wie natürliche Güter in Anführungsstrichen rosten, also in Wert verlieren soll, damit Geldbesitzer und Warenbesitzer auf Augenhöhe sind. Ein solches Geld, in Anführungsstrichen Freigeld, genauer genannt, würde ohne Zinsen und Inflation funktionieren. Eine Gebühr auf die Haltung von Bargeld würde dafür sorgen, dass das Geld stets in den Kreislauf fließt und so weiter. Und da wollte er dann halt bei Attac einen Vortrag dazu organisieren mit einem Herrn, der dafür halt Experte ist. Und da gab es dann nur die Verdrehung von Aussagen, Kontaktschuld, Diffamierung. Der Tenor war, dass besagter Referent mal für eine Partei tätig war, in deren Reihen Vertriebene waren, also rechts. Außerdem Kritik am Geldsystem, insbesondere Zinsen, per se antisemitisch, also rechts. Na, und das sei insgesamt Kapitalismus, verkürzte Kapitalismuskritik, Esoteriker und nicht marxistisch geprägte Menschen gut finden, also rechts. Na. Und dann haben wir irgendwen Ja, anders hier gehört lustigerweise will und die so EZB weiter. nur sowas Ähnliches einführen. Und es ist immer wieder halt, ja, er vergleicht das dann jetzt mit der Geschichte an der Humboldt-Uni. Na, also. Und das Ja, ist ja die auch. Leute mit den Freigeldern, die sind nicht so wohl gelitten gewesen beim Attack. Das kann ich mich auch daran erinnern. Das kriegt damals diese Diskussion. Ja. Das war eigentlich ganz interessant. Ja, wie gesagt, die haben das Ja, zugemacht. wenn das halt nicht marxistisch dann ist und nach dem freigegebenen Ja, Zeug, ein dann kann man sich bisschen. das gar nicht anhören. Dann darf man keinen Vortrag machen, das wäre ja vielleicht mal irgendwie interessant, ne? Selbst wenn man jetzt irgendwie dagegen ist, dann hört man sich halt den Vortrag mal an, dann weiß man wenigstens, wogegen man ist. Oder formuliert vielleicht mal ein paar Argumente oder so, aber nee, das ist natürlich alles, das ist alles nur dazu geeignet, um uns in den Faschismus zu führen, ne? Diese ganze, das ganze Zeug. Wenn man sowas nur hört, dann wird sofort, die Leute werden alle verzaubert und fliegen sofort in Richtung Faschismus, ne? So wie wir das Ja, hier dann kennen. hinterher, die Idee haben sie so als rechts geframed, das war dann auch so ein bisschen, habe ich auch schon mal mitgekriegt, aber der Typ, der das erfunden hat, der ist ja vor dem Zweiten Weltkrieg schon gestorben, also irgendwie kann das auch nicht so richtig sein. Klar, früher waren die Leute eben auch ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, das hätten wir ja eigentlich gleich nach dem Mexikanern abhandeln können. Das Ja. ist eigentlich das gleiche Thema. Also hier haben wir ein Bild von einem Rock, den Dior dieses Jahr wohl in seinem Programm hat. Oh, ja, ein Rock an der Seite Falten, vorne glatt. Bis ganz nach unten, dass die Füße nicht noch bedeckt sind. Auch ich finde lange Röcke ganz schick bei Frauen, die sie tragen können. Aber wenn du weiter runter scrollst, haben wir das chinesische angebliche Original. Noch ein Stück, glaube ich. Dior hat das Kleid inzwischen zurückgezogen. Also wir sehen hier stunning Similarity, also vorne glatt, an den Seiten sieht man Struktur. Ja, das ist angeeignet Ist sozusagen. auch sicherlich, also auch hier würde ich wieder sagen, ist die Designhöhe so hoch schon bei dem Stück hier, dass man sagen könnte, das Dior-Ding Oh ja, nicht mehr. plagiiert das in irgendeiner Weise? Ich würde sagen, nein. Wenn sie jetzt auch Doch, halt fast ähnliche identisch. Farben oder Ist das Muster denn benutzt hätten. bei den Turnschuhen und so weiter? Haben die denn das Designhöhe? Ist das bei denen? Da riecht es doch irgendwie nicht dran, oder? Das kann doch nicht der Grund sein, indem sie da diese Sachen immer wieder einfangen, die Ich weiß Plagiate. ja auch nicht, ob so ein Case oder so ein Fall von einem richtigen Gericht irgendwie standhalten würde. Hier haben wir es ja mit Leuten zu tun, die Dior durch Bullying und Shaming dazu gebracht haben, das Kleid halt nicht mehr zu verkaufen. Naja, das ist ja, glaube ich, irgendwie nicht so. Ja, gut, weiß ich nicht genau. Ich meine, bei Adidas und so weiter, die haben ja viele, das sind ja die Händler und so weiter, die sind ja auch ein bisschen abhängig von denen, dass sie dann einfach Ärger kriegen oder so, können wir vorstellen von Adidas, wenn die jetzt sowas machen und keine Schuhe mehr kriegen. Ja, naja, muss ich nochmal nachlesen. Ob kalte Wut. Was ist das denn? Ob kalte Wut, das ist ein. Nee, nee, ist gar nicht auf Holländisch. Okay. Ob kalte Wut, be prepared. Operation Ja. Kalt Wut, oder was? Mhm. Jetzt ist es soweit. Wie war schon hier? Anonymous hat den Krieg erklärt. Anonymous sieht sich in der direkten Nachfolge von Bader, Meinhof, Enslin. Ah ne, sie sagen momentan noch, Gewalt ist off-limits, aber am Ende mit dem, was sie hier schreiben, für andere Leute sind Worte schon Gewalt. Wir schauen mal, wo nach deren Sinn Gewalt anfängt. Wir haben es über 2 Jahre mit Operation Tinfoil auf die nette Art probiert. Und was hat es gebracht? Der Staat hat gezeigt, wo er steht. Bräsig rechts, die alte Binse, unterstelle nie eine Boshaftigkeit, wo Unfähigkeit als Erklärung ausreicht, höhnisch als Wappenspruch für sich reklamierend. Die breite Masse hat gezeigt, wo sie steht. Apathisch, mittig, immer auf der moralisch unanfechtbaren Seite. Hauptsache, man fühlt sich gut und muss selbst nichts tun. Schließlich hat man es ja auch irgendwie schwer, kauft Getränke mit Regenbogenflagge, liked irgendwas von irgendwem gegen irgendwas auf irgendeiner Plattform und trennt stets seinen Müll korrekt. Die Linken haben gezeigt, wo sie stehen, hier, dort, überall, nur nicht auf der Straße. Immer gegen alles sehen sie vor lauter System- und Protestfolklore keinen Weg nach vorne, wenn es denn überhaupt ein Ziel gäbe, auf das man sich einigen könnte. Diejenigen, die sich öffentlich positionieren, sehen sich den Wasser- und Scheißewerfern von Staat- und Straßengewalt alleine gegenüber. Euch gilt bei allen möglichen Differenzen unsere Achtung. Was den Rest betrifft, der jetzt noch nichts rafft, 2 Jahre lang haben wir und viele Recherchegruppen euch wie Gänsen Informationen in den Rachen gestopft und nun liegt ihr fett auf dem Rücken und jammert darüber, dass nicht der Ofen, sondern die ganze Welt brennt und dass niemand etwas tut, um euch vor dem Schlachter zu retten. Wir ändern ab sofort die Regeln. Die Samthandschuhe kommen an den Haken. Jetzt kommen die virtuellen Schlagringe. Wer Nazis, Schwurblern, Reichsbürgern, Klimaleugnern, TERFs, Trollen, Putin-Verstehern, eine Plattform, einen Arbeitsplatz, einen Server, Schutzraum, rechtliche oder finanzielle Unterstützung oder nur einen freundlichen Schulterschlag bietet, ob Richter, Staatsanwalt, Politiker, Journalist, Beamter, normaler Bürger oder Unternehmer, der ist ein legitimes Ziel von Operation Kalte Wut. Oh, Ziel war ganz schön wichtig. Physische Gewalt bleibt tabu, aber Ruf, Job, persönlichste Datenkonto, Firma können weg. Wir haben ganze Rechenzentren zerlegt, um einen Attila Hildmann in seiner Bedeutungslosigkeit ein wenig zu triggern. Was glaubt ihr, werden wir mit Menschen machen, die andere hämisch lachend in den Tod treiben oder dabei weggucken, wo sie handeln könnten? Ihr hofft auf Lulz, Unterhaltung, Popcorn? Dann guckt halt Netflix, wir haben Besseres zu tun, als euch zu unterhalten. Operation Kalte Wut kommt ohne lange Artikel, Bekennerschreiben oder Memes. Außer dem langen Artikel, den ich gerade vorlese, ne? Ja, wenn man mal in so ein Schwafeln kommt, ne? Außer vielleicht, wenn es wirklich, wirklich lustig ist. Euch gefällt das nicht? Zu radikal? Man muss doch miteinander reden und Gräben zuschütten. Dann haltet die Fresse, bleibt auf der Couch hocken und heult jemand anderen voll, der konform mit euren Vorstellungen die Welt für euch rettet. Wir haben es lange genug mit der Feder versucht. Dieser mag mächtiger sein als ein Schwert, aber jetzt werden wir Schwerter zu Baggerschaufeln umschmieden. Vorbei die Zeit, in der wir uns vor dem Rechner wiederfanden und beklagten, dass niemand mitzieht. Wenn es nicht mit euch geht, steht wenigstens nicht im Weg. Pick a side or get the fuck off. Was will er den Weg baggern? Und bleibt halt im Graben liegen als Brücke für diejenigen, die unsere freie Gesellschaft und unsere Zukunft mit Füßen treten. Wir jedenfalls machen uns lieber die Finger schmutzig, als uns als Fußabtreter zu ergeben, wie Polizisten auf einer Querdenker-Demo. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Ja, Kinder. Ja, wir sind frech. Schön gelabt. Wo ist es erschienen? Das ist auch irgendeine Plattform. Kindermedia oder wie ist die? Anon Leaks, keine Ahnung. Aber inzwischen glaube ich fast eher, dass es eine False Flag ist, um halt möglichst viele extreme Kommentare aus der linken Ecke zu triggern oder so. Keine Ahnung, aber ich finde es, ja, so vorgetragen macht Sinn, würde ich sagen. Kann schon sein, ja. Ist ja sowieso recht viel, glaube ich. Auch bei den angeblichen Männerrechtlern sind da bestimmt ein paar selbstgeschriebene Dinger dabei. Naja. Ja. Zoff um Corona-Pranger. Ja. Apropos Wut und, und so. Ja, hier dieser Herr Mick de Vries, der macht irgendwas mit Gesundheit. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube Physiotherapie oder so. Und der hatte halt in der ganzen Corona-Zeit, war das so einer von den Leuten, die auf jeden Fall aus meiner Sicht halbwegs, also jetzt ohne jetzt irgendwie groß rumzustänkern oder so, halt die Sachen kritisiert hat auch und ganzen Maßnahmen. Der hat auch Kinder und auch diese Geschichten mit der Schule. Und da gab es ja auch einige, er war ja bei weitem nicht der Einzige. Es gab ja auch mal diesen riesen Shitstorm gegen die Frau Suding von der FDP, die ja im Endeffekt was Ähnliches gesagt hatte wie der Gunnar Kaiser, nämlich, dass das Leben halt nicht viel wert ist, wenn man halt nichts machen kann. Und bei Gunnar Kaiser war das ja so nach dem Motto, die Alten schulden uns das, dass wir irgendwie nicht auf die Rücksicht nehmen oder so. Und das wurde ihm dann halt ausgelegt als schlimme Menschenverachtung oder so. Und bei der Suding haben sie ja auch tierisch auf sie eingedroschen, dass das doch total unsolidarisch ist und so weiter und so fort. Und der De Vries hat jetzt hier rausgetwittert, wir haben mitgemacht, wir haben ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert, beleidigt und Menschen gecancelt im Dienste der Wissenschaft. Auf vielfachen Wunsch dieser knackige Thread mit Aussagen, die man nicht vergessen sollte. Und darunter hat er halt Sachen gesammelt, die halt Leute in der Corona-Zeit halt von sich gegeben haben über Ungeimpfte und so weiter und so fort. Oder Maskenverweigerer oder dies, das, jenes, halt dieses ganze wo die Leute sich eigentlich zurückgehalten haben, weil es ist ja nur gegen die Bösen, ne, es ist ja nur gegen die Bösen, die uns alle töten wollen und so weiter, ne, und deswegen kann man natürlich rumstänkern, wie man will und ist ja automatisch im Recht, man kann ja auf andere Leute scheißen und deren Perspektiven, ne, ob die vielleicht mit irgendwelchen Sachen nicht klarkommen oder so überfordert sind, ob ihre Geschäfte, ihre ganze Lebensgrundlage da vor dem Nichts steht, weil sie nicht öffnen dürfen und lauter solche Dinge. Na, da kann man ja ordentlich dreschen. Als superkluger, vom Staat alimentierter oder superkluger Homeoffice-Mensch oder superkluger Medienfuzzi oder so. Na, da waren sie ja alle ganz groß dabei. Ne? Da konnte es ja, da konnte man sich ja schön ausleben und anderen Leuten gegenüber ruhig feindselig irgendwie auftreten. Das war ja überhaupt gar kein Problem, weil das sind ja alles nur Arschlöcher, die sich halt falsch verhalten. Dann sollen sie sich halt mal richtig verhalten und sich nicht so anstellen und bla bla. Und ja, und ja, das gab dann natürlich dann Meckerei, weil natürlich, ja, super tolle Sophistenliberale dann zur Stelle waren und gesagt haben, ah, hier sich drüber aufregen über Dinge, die wir hier gesagt haben vor einem halben Jahr oder so, das geht doch nicht. Das ist ein Pranger. Wir werden bloßgestellt und so weiter mit den Aussagen, die wir selber getroffen haben. Und hier die Frau Strack-Zimmermann kam dann irgendwie los hier, oder die Leute haben sie irgendwie gefragt, was sie davon hält, glaube ich. Und sie sagt, dann lesen Sie mal unser Leitbild. Weder Partei noch Fraktion unterstützen mehrheitlich einen öffentlichen Pranger. Und die Unterstützung sollte meines Erachtens nach auch keinem Menschen gelten, der es für liberal hält, seine in Corona erkrankte Tochter mit auf Klassenfahrt schicken zu müssen. Und das richtet sich halt an den Herrn De Vries und das ist einfach gelogen. Also er streitet es ab, dass er seine an Corona erkrankte Tochter halt auf Klassenfahrt fahren lassen. Das Einzige, was er halt gesagt hat, ist, dass sie jetzt nicht, ich glaube, das war damals so, dass er geschrieben hatte, irgendwie so, ja, meine Tochter weint jetzt, weil sie jetzt nicht auf Klassenfahrt kann, weil sie halt positiv ist. Und das ist alles, was er da geschrieben hat. Und in dieser komischen Blase hier, wo man sich dann hochhangelt und die Leute dann losgehen und wild irgendwelche Sachen versuchen auszugraben und irgendwelche Superschlauen dann wieder irgendwie mit der Lupe suchen, warum man den Leuten unterstellen kann, dass sie böse Menschenfeinde und was weiß ich nicht, was alles sind. Ne? Und da kommt dann so eine Scheiße hierbei raus. Die Leute haben auch schon gemutmaßt, dass vielleicht Frau Strack-Zimmermann ihr Mitarbeiter dafür verantwortlich ist, für dieses Finding, weil das ist nämlich ein ganz feiner Mensch, der betrunken Auto gefahren ist in der Corona-Zeit. Betrunken Auto gefahren, das Auto irgendwo dagegen gesetzt hat. Ne? Also so viel zum Thema, wir nehmen so viel Rücksicht auf die Leute und wenn ihr das nicht mitmacht hier, dann sterben die Leute oder so. Aber Leute beschäftigen, die es nicht mal hinkriegen, nüchtern Auto zu fahren. Ne? Die das noch nicht mal in ihrem Leben hinkriegen. Aber irgendwelche drüber abkotzen, dass irgendwelche Leute sich nicht impfen lassen, Frau Strack-Zimmermann. Ne? Das sind die Leute, die hier die Gesellschaft terrorisieren und so ein Kram. Also ja. Ja, und das ging natürlich dann hin und her und alle möglichen Leute mussten sich dazu äußern, weil sie natürlich super schlau sind und alle ganz genau wissen, irgendwie was Sache ist und wer die Guten und wer die Bösen sind. Und ja, also aus meiner Sicht. Ja, also klar, wenn man diese Sachen natürlich zusammenträgt, dann ist es natürlich möglich, dass sich das Leute angucken und sich dann darüber aufregen und dass das dann auch dem Ansehen von den Leuten schadet, die da aufgelistet werden mit ihren eigenen Aussagen. Das ist sicherlich so, ja. Aber ja, ich meine, also es sollte halt für euch mal ein teachable Moment jetzt irgendwie sein, dass ihr das vielleicht mal irgendwie reiht oder so, weil ansonsten heißt es ja auch immer so, ja, sollen sich die Leute halt nicht. Sollen sie halt keine sexistischen Sachen sagen? Sollen sie halt keine rassistischen Sachen sagen? Das ist nicht Cancel Culture, das ist nur Konsequenz Culture. Tralalala, das erzählen wir uns ja die ganze Zeit, weil alle Leute ja so unglaublich rational sind und ihre ganzen Dinge, die sie so raushauen, sind ja alles nur irgendwelche Pläne, die sie haben. Narrative und Machtstruktur. Und lauter so ein Scheiß. Ne? Und das ist ja alles immer von denen quasi ganz fein orchestriert und ganz fein drüber nachgedacht und so. Und nicht mal irgendwie in Rage rausgetippt und rausgeschickt und irgendwer anders versteht es nicht richtig und regt sich drüber auf oder so, ne? Aber das ist jetzt das, was ihr dann wieder wollt, dass andere Leute das annehmen von der Scheiße, die ihr vor einem Jahr oder so geschrieben habt über irgendwelche Ungeimpften oder irgendwas, ne? Das darf man euch nicht aufs Brot schmieren, weil das ist ja, nee, da seht ihr ja nicht so gut aus oder so. Und das soll ja dann eine Entschuldigung sein, dass man damals ja das nicht genau wusste oder es anders aussah oder so. Na, das ist dann alles wieder eine Entschuldigung. Da darf man sich dann nicht drüber aufregen und muss dann alles okay sein. Aber wir haben natürlich auch nichts gelernt. Beim nächsten Ding jetzt regen wir uns dann wieder auf über die ganzen anderen Leute, weil wir so unglaublich schlau sind. Die anderen Leute sind total doof, aber natürlich auch gleichzeitig auch massiv feindselig und hier so moralisch so schlecht, wie es nur irgendwie geht. Ne, das muss natürlich auch noch alles immer sein. Es kann ja nicht sein, dass die Leute halt auch einfach mal sich irgendwie in Rage gepackt haben oder so und nicht in einem guten Headspace irgendwie sind und dann irgendwie irgendwas schreiben, was sie dann hinterher bereuen oder so oder über die Stränge schlagen oder so. Nee. Die anderen Leute sind immer alle maximal schuldig und ihr seid maximal unschuldig. Ne? So läuft das natürlich. Ja. Und das ging dann hier natürlich so weit, dass dann hier Helge Lind kam dann und sagt, ein Arzt in Österreich begeht nach Morddrohung von Impfgegnern Suizid. Mick de Vries unsägliche Corona-Liste ist nicht nur ein Online-Pranger, es ist eine potenzielle Todesliste. Ja. Aber die ganzen Leute, die uns terrorisieren, ne, und unser Leben hier kaputt machen und so, das ist alles egal, wenn wir die so nennen. Und wenn wir uns darüber aufregen, dass irgendwelche Sportler sich nicht impfen lassen und so ein Zeug und davon früh bis spät drüber reden, dann setzen wir die damit keiner Gefahr aus. Ne? Überhaupt keiner. Das ist ja einfach nur, wir reden ja darüber, was die machen, Konsequenzen und so weiter und so fort. Das sind ja nur Konsequenzen, das sind nur Konsequenzen. Dann denk halt drüber nach, tralalala. Ja, und der Link ist auch richtig, um die richtigen Schlagwörter immer Aber auszupacken. hier ist jetzt eine potenzielle Todesliste, nichts aus dem Lübcke-Mord gelernt, sagt der Helge Lind. Keine Konsequenzen aus dem Suizid. Konsequenzen für wen? Für den De Vries oder wie? Für wen, Helge? Für wen? Und auch da wieder, ja, der Lübcke hat Sachen gesagt. Der hat gesagt, hier, die Leute sollen Deutschland verlassen, wenn ihnen die Flüchtlinge nicht gefallen. Und das ist sein gutes Recht, das zu sagen. Dafür hätte ihn keiner umzubringen oder so. Derjenige, der daran schuld ist, dass er umgebracht wurde, ist derjenige, der ihn umgebracht hat. Und niemand anders. Weil wenn ihr nämlich dieses Spiel spielen wollt mit derjenige, der irgendwas gesagt hat, ist schuld, dann ist Lübke schuld. Und dann sind die Leute schuld, die jetzt da irgendwas geschrieben haben, was der De Vries da jetzt zitiert. Dann sind die selber alle schuld. Aber die sind nicht schuld daran, wenn ihnen jemand was antut, sondern die Leute, die denen was antun, sind schuld daran, wenn denen was angetan wird. Nur so funktioniert das, lieber Helge. Ja, absolut. Ja. Und nicht meine Feinde sind schuld, aber meine Freunde sind alle gänzlich unschuldig. So geht das nicht. Ja, und wenn sich ein Politiker völlig lächerlich macht, beziehungsweise ja, sich sehr unsympathisch darstellt, dann ist der nächste auch nicht weit. Hier haben wir den ehemaligen Co-Vorsitzenden der SPD, wenn ich das richtig im Kopf habe, Norbert Walter Borjans, Novabo, die in Ermangelung von Konkurrenz sympathischere Hälfte des SPD-Gespanns eigentlich. Aber die sind doch nicht mehr. Nee, sind sie nicht mehr. Ex, sag ich ja. Ja. Ach so. Liebe DB Bahn, wenn ihr Zugschiff im ECE 1020 den Hinweis auf die Maskenpflicht mit dem Hinweis garniert, dass wir das Herrn Lauterbach zu verdanken haben, frage ich mich, den Herrn Lauterbach übrigens mit @KarlLauterbach, also auch in dem Tweet erwähnt, frage ich mich, ob der Hinweis auf technische Ausfälle aller Art demnächst auch mit den Herrn Scheuer und Dobrindt ja, was dämlicher in Verbindung kann sein. Bitte fahren Sie viel ICE, um das zu merken oder nicht. Was soll denn das überhaupt? Dämlicher Vergleich. Ich meine, es ist doch klar. Es ist ja Gesetz, dass man in der Bahn immer noch diese Scheißmaske tragen muss. Und von daher haben das ja auch Leute erlassen, diese Gesetze. Und dann sind die auch daran schuld. Aber wenn jetzt irgendein Zug da irgendwie stehen bleibt, dann ist das doch nicht die Schuld von den Gesetzen. Aber als Sozialist denkt man das wahrscheinlich, dass man alles mit Gesetzen lösen kann und sowas wie Mangel oder sowas ja nicht gibt, bis man es dann mal erlebt hat. Ja. Ich fand auch die Antwort von dem Twitter-Account hier auch göttlich. Schicken Sie mir bitte eine E-Mail mit folgenden Daten an dwbaden.twitter@bahn.de. Sachverhaltsbeschreibung in Klammern mit Zitaten. Zugnummer. Gegebenenfalls Mitarbeitername. Ihre Kontaktdaten. Twitter-Link zur Konversation. Ich leite es anschließend an die zuständige Abteilung weiter. Ja. Ich glaube, die zuständige Abteilung ist die Hauptabteilung Sicherheit. Wahrscheinlich. Alter Schwede, ey. Der Zusatz, dass diese Ansage so lange gedauert, weil gegendert werden muss, wäre auch verzichtbar, schreibt der Walter Bojans übrigens noch im folgenden Tweet. Und dann schreibt er, so, jetzt bin ich auf eine lebhafte Debatte gespannt. Zwinker-Smiley. Und dann schreibt Stefan Schneid, der Zugchef hört sich verwirrt an. Da würde ich mich nicht mehr so sicher fühlen, verwirrter Smiley. Und Norbert Walter antwortet, auch im Zug, Fragezeichen, lächelnder Smiley. Politiker in Deutschland, 2021. Ja, die sind so humorvoll, ne? Das ist wirklich... Durch. Ich schwung mich gleich mal. Aus meiner Sicht ist der Mensch vollkommen normal und auch dieser Hinweis darauf, dass wir es Karl Lauterbach zu verdanken haben, ist nicht gelogen. Also vielleicht nicht alleine, ist ein bisschen verkürzt, da gehören auch noch andere dazu. Aber ja, es ist nicht falsch. Ich finde diese Durchsagen finde ich mal zum Fremdschämen, aber wenn die das machen möchten, sollen sie das so machen, Herrgott. Und wenn sie es vor allem auch dürfen. Und sonst es auch machen, meine Güte. Also, ich meine, wenn man so ein Mäkeln, so ein blöder Bojans. Wenn man sich in Europa umguckt, ist das ja halt wirklich nur noch Deutschland. Ja. Und halt. Ja, auch man muss ja auch dran denken, diese Leute sehen das den ganzen Tag. Wenn du da ja irgendwie Bahnschaffner oder so bist, das ist ja dein Alltag. Und da musst du doch auch komplett bekloppt vorkommen. Also. Aber was auch halt einige Leute im Chat schon sagen, was ich hier besonders hart finde, ist, dass hier halt jemand von einer Arbeiterpartei hingeht und wegen seinem verletzten Ego und dem verletzten Ego seinem Parteikollegen jemandes Job in Gefahr bringt. Mhm. Ich meine, der wird nicht gecancelt werden, weil die Bahn hat sowieso keinen Lokführer. Ich weiß nicht, ob das der Lokführer war oder ob das halt dieser Zugchef war, keine Ahnung. Aber wenn der halt seinen Job verliert... Norbert Walter, dann möchte ich eigentlich nicht in deiner Haut stecken. Dann würde ich morgens beim Rasieren irgendwie denken, was bin ich für ein Arsch? Tja, da ist ihm auch nichts Besseres eingefallen, dem Walter. Jetzt wird's los. Aber er wollte unbedingt was twittern, weil er ja mal irgendwie zu ihr sitzt und nicht irgendwie mehr gefahren wird. Wer weiß. Rest in Peace. Requiescat in Pacem, das deutsche Schulsystem. Edition F, was ist das hier? Der schneidet mir im Archiv den Artikel ab. Da muss ich mal raus aus dem Archiv. Edition F hat sich jetzt diesmal das Schulsystem vorgenommen, um es aus der Perspektive der Female Future Force, ich erinnere da, ist auch bald wieder irgendwo ein Wochenende von der Female Future Force, wo man sich anmelden kann für viel Geld. Also wer Bock hat, dazu zu gehören, zum coolsten Club. Wir sprechen unaufhörlich über New Work und die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten möchten. Agile Arbeitsmethoden sollen uns helfen, die Prozesse neu aufzurollen und die wirtschaftlich erforschte und kluge Methoden zu revolutionieren. Okay. Und die Schule? Also allein schon mal zu dem Satz, dieser ganze Scheißdreck mit Prozesse und agil und kluge Methoden und revolutionieren, das machen wir jetzt seit 30 Jahren, glaube ich, im rollenden Betrieb. Wir zertifizieren jeden Scheiß. Wir haben hier was Neues und da ein Meeting und da irgendwas. Ich weiß nicht, ob das... Wir beschäftigen doch da einfach nur Leute, die sich diese neuen Sachen ausdenken und dann probieren wir die aus, anstatt halt überhaupt irgendeinem System mal die Möglichkeit zu geben, sich für irgendwas zu bewähren, weil diese Leute wollen arbeiten, deswegen erfinden sie ständig neue Prozesse und neue Zertifizierungsmöglichkeiten und alles. Und wir machen das immer brav mit. Und im Bremssystem haben wir doch ein neues System eingeführt, mit dem freien Schreiben, wie man möchte, oder wie man hören oder so. Die Anlauttabelle. Das probieren sie ganz intensiv auch aus, aber ziehen die Konsequenzen daraus, dass es nicht funktioniert. Ja, zurück zum Thema, sorry. Und sie zitieren den Psychologen und Autor Peter Otis Gray. Kinder leiden an Ängsten, sie leiden an Depressionen. Fast niemand traut sich öffentlich zu sagen, dass die Schulen daran schuld sind. Dabei ist es meistens die Schule, die daran schuld ist. Fragen Sie die Kinder, die sagen es Ihnen. Ja, fragen Sie mal einen Alkoholiker, was in seinen Problemen schuld ist. Der wird Ihnen auch alles Mögliche erklären. Aber das muss einem Psychologen ja auch nicht sagen. Wie ist es denn dann möglich gewesen, dass eine viel härtere Schule halt nicht so viele Depressive hervorgebracht hat, Herr Otis Gray, oder unterliege ich da irgendwie einem Fehlschluss, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat man gefragt, wenn du ein bisschen runterscrollst, welche Schulfächer sind in Zukunft wichtig, und hat dann die schönsten Antworten hier als Tweet-Ausschnitte ausgestellt. Einmal wird hier gesagt, erstens gesellschaftlich reproduzierte Ungerechtigkeit, zweitens Krieg und Frieden, drittens Umwelt und Nachhaltigkeit, viertens demografische Wandel, fünftens Gesundheitsversorgung, sechstens Mangel an Bildung, siebtens Technikfolgen, achtens Globalisierung, neuntens Interkulturalität, zehntens Ich-Du-Wir-Beziehungen, elftens Verfügung über Zeit, zwölftens Normen und Werte. Das also sind Schulfächer, die in Zukunft wichtig sein. Viel System, wenig Schule, ja. Ich vermisse irgendwie Namentanzen. Oder Christina sagt, ihre wichtigsten Schulfächer in der Zukunft wären emotionale Kompetenz, Selbstwirksamkeit, innovatives Denken, kritisches Denken, Hinterfragen, Feminismus, Genderneutralität, Diversität. Keine Ahnung, wie ich Folgendes betiteln soll. Sowas wie Informatik studieren. Strukturelle Diskriminierung und deren Internalisierung erkennen und ganz wichtig Selbstreflexion. Das sind die Schulfächer, diese beiden Damen in Zukunft. Spitze. Das Erkennen, was gar nicht existiert, so ist gut. Da musst du sich fehlt der Schule die Lebensnähe, wird dann gefragt und die beiden besten Antworten darauf lauten. Berufliche Orientierung, man sollte Kindern frühzeitig aufzeigen, was sie alles werden können, ganz ohne Stereotype. Ja, gut, gute Idee. Zweitens, ich hätte gerne das Fach differenziertes Denken gehabt, um der binären Basis, dem binären Bias, der weitläufig noch herrscht, entgegenzusteuern. Vor allem in der IT, ne? Alexandra. Mit Nodo. Du meinst, ne? Ja. Ein ganzes Schulfach, das sich nur damit beschäftigt, den Leuten irgendwie zu sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt mehr. Hallo Kinder, wir sehen uns heute wie in jeder Stunde im Film. Es gibt mehr als zwei Geschlechter an. Ihr nehmt schon mal die Pillen. Wie funktioniert gutes Lernen? Wichtiger wäre jedoch, in Zusammenhängen denken zu lernen, was hängt wovon ab und womit zusammen, was bedingt was oder entspringt woraus, und die Widersprüche, die eine solche Beschäftigung mit der Welt mit sich bringt, auszuhalten. Vorschläge wie Glück, Achtsamkeit, Resilienz sind mir zu wellnessideologisch. Unter den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen wir noch leben, strukturelle Diskriminierung, soziale Armut etc., muss man nicht dem einzelnen Kind erzählen, wie es möglichst achtsam mit sich umgeht. Stattdessen empfände ich es als hilfreich, wenn Kinder lernten zu verstehen, dass die Welt komplex ist und das auch ganz schön anstrengend sein kann. Aber es Wege gibt, dem zu begegnen. Das wird auf keinen Fall depressive Kinder produzieren. Wenn du denen von vornherein sagst, hey, das wird scheiße werden. Ja, die Welt ist voll komplex und schwierig. Zeig dir jetzt einfach mal, wie du dich daheim einkokunst, damit dir nicht so viel passiert. Die lernen ja schon, dass die Welt komplex ist. Das dauert nur ein bisschen. Ne? Deswegen bringt man denen ja auch viel bei. Hey, komm, dann haben wir hier eine Dame nach dem Lehramtsstudium. Finanzen und Steuern soll man den Kindern beibringen. Das ist ja halbwegs vernünftig. Psychologie, Empathie, ja, das sehe ich schwierig. Wie will man das einem Kind beibringen? Sozialkunde, das reicht doch. Mit Elektroschocks? Digitales Zukunft, ja, Schlagwort. Kreativität. Sei es Malen, Werken, Schreiben, Modellieren etc. Ja, Kunst. Kunstunterricht haben. Und ein Verbundsfach Naturwissenschaft. Wo grundlegende Gesetze vermittelt werden. Oh mein Gott, ich sehe die Kämpfe. Das ist mehr als Grundlagen. Ein Verbundsfach, da muss man an die Straße kleben denken. Und das kann man ja dann auch, dann schreibt sie noch, dass man das halt verbinden kann, weil du musst ja Texte lesen, dementsprechend ist das ja auch Deutsch. Ne? Ah, okay. Ja, dann wird über PISA gelästert. Die Eltern kämpfen für eine Veränderung. Ja, später aufstehen. Keine Noten mehr. Keine 45-Minuten-Taktung mehr. Finnland. Was macht Finnland? Die sind der PISA-Spitzenreiter. Einschulung mit 7 Jahren. Bildungsgleichheit für alle. Trennung der Kinder ab der 9. Klasse. Ach ja, gleich dachte Bildungsgleichheit für alle. Späterer Schulbeginn, Förderung leistungsschwächerer Kinder, weniger Hausaufgaben, Freizeit hat einen hohen Stellenwert, Bildung ist Sache des Landes, alle Kinder müssten das Gleiche können. Lehrerinnen, Sozialpädagogen, Psychologinnen, Eltern arbeiten zusammen, haben wir das nicht auch? Ja, und in Finnland wird wohl dieses Übergreifende halt, dass Deutsch gleichzeitig auch in Mathe abgehandelt werden kann. Die Axel Stollkunde hat jemand geschrieben. Ja, aber auch nur Mathematik. Genau. Mathematik, Physik, was war das andere? Biologie. Nee, Biologie ist Physik. Physik, ja genau. Das ist Mathematik. Bleibt die Frage, warum müssen wir ein lebensfernes Konstrukt schaffen, in dem sehr viele Kinder und Jugendliche ihr Selbstbewusstsein und ihren Selbstwert komplett verlieren und dem Druck nicht standhalten, wenn wir doch auch anders, lebensnah, kreativ zugewandt zu viel besseren Ergebnissen und schließlich auch zu einer gestärkteren Gesellschaft kommen können? Klingt für mich ein bisschen so, ich mach mir die Welt wieder, wieder, wieder. Ist ja alles ein netter Plan, aber ich sag mal, wenn du jetzt in die Schwerpunktschule Neukölln-Süd gehst und dann damit anfängst. Da gehen die nicht hin. Ja, das ist das Problem. Future Force ist nur im Willenviertel. Ja, Magie ist Physik durch Wollen, genau. Das versuchen die hier auch. Danke, French Taunter. Magnetohydrodynamik. Ja, genau. Ja, unsere Freunde von Mattel, von Scrabble, haben wieder zugeschlagen. Hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen, dass die das offizielle Wörterbuch quasi gereinigt haben von Hate Speech Begriffen, obwohl die keine komplette Liste veröffentlicht haben, was ist jetzt überhaupt gecancelt, was zählt nicht mehr in den offiziellen Turnieren. Haben die ja eine Online-Datenbank zur Verfügung gestellt, wo man jedes einzelne Wort eingeben kann, um zu gucken, ob das noch genehmigt ist oder nicht mehr. Und ja, eine deutschlandspezifische Sache ist ja das Sternchen in. Ja, das ist wichtig. Gender mit Scrabble. Ja, Zum Welt-Scrabble-Tag launcht Scrabble einen besonderen neuen Spielstein. Mit dem Genderstein in Klammern TM in können Wörter spielerisch leicht gegendert werden. Gleichzeitig wird die Spielerleitung geschlechtergerecht formuliert. Endlich. Mit der Aktion regen wir zum Diskurs über den aktuellen Sprachwandel an und geben den Stein des Anstoßes zum Gendern, damit in der Sprache alle Menschen sichtbar werden. Man darf ja, heute ja leider nutzen, um zu sagen, alle Berufsbezeichnungen verlängern mit und 10 Punkte mitmachen. Ja, 10 Punkte. Ja, das also war es auch, ne? Dann auch nicht, aber du brauchst halt I, Doppel, N und noch ein I und N. Das ist schon, da musst du schon jetzt Steine ziehen. Jetzt haben wir dabei. Nee, es ist ein Stein. Es ist nur ein Stein mit der I, ne? Genau. Ah, okay. Also aus allen Deckern. Und der gibt dann 10 Punkte, die haben doch einen Schatten, haben die. Ja, doch. Für Anlegen hinten. Ja, ja, aber das ist doch ein Witz. Ja, finde ich auch. Ja, aber hier, du musst verstehen. Nur so wenig. Darf ich heute noch sagen, jemand also, soll zur Hölle fahren? Nee, darf ich nicht mehr. Ne? 10 Punkte und die anderen so wenig, das ist ja irgendwie. Nicht fahren, nur mit dem Fahrrad, sonst ist nicht klimaneutral. Wir möchten unsere Reichweite nutzen, um zu zeigen, dass durchs Gendern niemand Nachteile hat. Denn im Endeffekt gewinnt das Wir. Ja, also der Spieler hier hat durch das Gendern Vorteile, ne? Wenn er den 10 nochmal legen kann. Im Endeffekt gewinnt das Wir. Im Endeffekt gewinnt das Wir. Ja, das ist die Frage ist eher, ja, kann man den Stein einfach auch, ne? Rausschmeißen und nicht benutzen und normal spielen? Geht das? Das glaube ich nicht. Das ist ja, die Frage wäre, zählt das, wenn es nicht gegendert ist? Ja, wenn ich jetzt mit anderen Leuten das spiele, dann ist es doch egal, oder? Ja, jeder macht seine eigenen Regeln. Aber ja, Modifikationen können wir ja nicht. Aber Rejoice, der Innenstein ist kostenlos bestellbar über unseren Kundenservice. Innenstein. Also ich will jetzt niemanden dazu animieren, da irgendwelche Steine zu bestellen, aber es ist kostenlos. Man kann sich welche selber schnitzen oder so, ne? Aus Pappe oder sowas, genau. Ja, aber so für einen Setzkasten wäre der schon cool, ne? Kann man sich jetzt auch einzeln machen, ein Sternchen und Ins und Innens. Warum gibt es so eigentlich keine Emojis? Ja, guter Hinweis. Sollte man dann im Chat wird schon eine neue Variante namens Scrabble Slur entwickelt, mit extra Punkten für transphob gelesene Begriffe. Jetzt geht's aber rund hier. Können wir ja so machen wie der Tim Pool, der hat ja so ein Kartenspiel gemacht. Könnten wir auch sowas machen. Ja, aber hier, maximal 4 Steine darf pro Person bestellt werden. Und ja. Ach. Ich dachte, sehr lustig. Die Frage ist einfach, ob man eine Sprache findet, in der in ein Wort ist. Und dann würde ich da hingehen und Scrabble spielen und so alle abziehen. Tja, Hirt in, Tischler in, Italiener in, Wähler in, Astronaut in, Serb in. Okay. Italiener und Serben? Okay. Alle anderen haben die hier nicht sichtbar gemacht. Aber egal. Hauptsache, es wird gut gegendert. Ja, gut gegendert wird auch bei Audi. Die haben einen Leitfaden rausgegeben. Vorsprung beginnt im Kopf. Er kennt ja Vorsprung durch Technik, aber jetzt beginnt Vorsprung beginnt im Kopf. Nicht die Schere im Kopf, sondern der Vorsprung im Kopf. Ja, das Unternehmen begründete die Sprachvorgaben im März 2021 damit, dass dies ein Zeichen für Gleichberechtigung sei und die Vielfalt der Geschlechter besser abbilde. Audi möchte gendersensible Formulierungen von nun an in der internen und externen schriftlichen Audi-Kommunikation allgegenwärtig machen. Ja, und da gibt es einen Mitarbeiter von VW. Audi gehört ja zu VW und der wollte das nicht akzeptieren und zog vor Gericht, weil er meint, unsere Anwalt von ihm sagt, unserer Ansicht nach besteht das Problem schon darin, dass er die Genderformen lesen muss. Es geht allein darum, dass ihm Schreiben in dieser Form vorgelegt werden. Bereits dadurch ist er in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Ja, aber die firmeninterne Sprachregelung ist nichts Besonderes eigentlich, ne? Ja, aber der hat halt dagegen geklagt und so gesehen hat er einen Teilsieg errungen, komme ich gleich zu, aber er hat generell verloren. Es gab einen gütigen Einigungsvorschlag, der hatte im Endeffekt gesagt, so okay, wenn ihr mir E-Mails schickt, dann ändert die ab, dass in den E-Mails und in den Sachen, die ich bekomme, das einfach nicht vorkommt. Die AnwältInnen der Audi AG lehnten es ab, die Genderform aus allen E-Mails an den VW-Prozessmanager und den dazugehörigen Anhängen zu entfernen. Dies sei nicht praktikabel. Fand ich lustig. Ne? Aber das andere ist praktikabel, ne? Das ist umständliches Schreiben. Er meinte, Also der VW-Typ hatte gesagt, die Gendervorgaben lehnt er ab, weil es zu neuer Ungerechtigkeit führt. Und er betont, dass die Gendersprache lesbar sein müsse im Arbeitsalltag. Hm, wer hätte es gedacht? So, aber der Vorsitzende Richter hat entschlossen, dass der VW-Mitarbeiter nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet sei. Warum? Weil dieser sich nur an Audi-Beschäftigte richtet. Also im Rahmen seiner Kommunikation, die er an die Audi-Leute gibt, weil der mit denen Kontakt hat, muss er sich nicht an den Leitfaden halten. Aber er muss die E-Mails lesen. Denn es gäbe für ihn kein Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Ja, okay. Also ich meine, das ist juristische Fachsprache, ne? Merkt ihr schon? In Ruhe gelassen. Hat der Fischer da verloren, oder was? Sehe ich das da richtig auf dem Bild? Hat er das gemacht? Nee, das ist nicht Fischer. Nee, Gießen und Benneken waren die, Anwälte von dem. Ja, und der wurde dabei unterstützt vom Verein Deutscher Sprache, die das generell ablehnt. Ne, die haben da bei den Gerichtskosten geholfen. Und ja, er hat angekündigt, dass er wahrscheinlich, dass er sich freut, dass er diesen Leitfaden nicht selber umsetzen muss in der Kommunikation mit den Audi-Mitarbeitern. Aber er fühlt sich weiterhin in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt und deswegen wird er nochmal Berufung einlegen und vors Oberland. Kommt dann bald einen neuen Leitfaden für VW-Mitarbeiter, würde ich sagen. Da arbeiten die doch bestimmt schon dran. Tja, aber sehr lustig an dem Artikel fand ich auch, dass der Artikel auch Gendersprache benutzt. Ja, und Audi benutzt den Unterstrich, also nicht Sternchen, Mitarbeiter, sondern diesen Gender Gap halt quasi, den Unterstrich, nicht das Sternchen. Und auch nicht den Doppelpunkt, wie er hier in dem Artikel benutzt wird. Ja, wo alle anderen Buchstaben den Platz hätten. Ich finde das lustig. Also ja. Doppelpunkt, Sternchen, Unterstrich. Alle haben so ihr eigenes Ding irgendwie. Wie war nochmal der Spruch von Fortschritt und Audi und Vorsprung durch Technik, beziehungsweise Schere beginnt im Kopf, oder wie ist es? Vorsprung beginnt im Kopf. Vorsprung beginnt im Kopf, ja. Der Felsvorsprung beginnt im Kopf, sagt Franco Bernd im Chat. Tja. Mitarbeitende werden als MitarbeiterInnen bezeichnet. Ja. Ach, die große Sprachverwirrung. Ja, hier haben wir die Nachlese vom Diversity Talk in ARD. Das war ja am 31.05. Gemeinsam sind wir Vielfalt. Ne, da gab es ja einen Diversity-Tag, wo die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten alle halt ein Diversity-Programm gemacht haben. Ne? Geschlecht und geschlechtliche Identität, kulturelle Vielfalt und ethnische Zuschreibung, sexuelle Orientierung und Identität, körperliche und geistige Fähigkeit, Religion und Weltanschauung, dein Lieblingsthema, Chris, soziale Herkunft und ökonomischer Status und Alter. Ne? Alter. Und da wurden halt Sonderprogramme gemacht, Talkshows, ganz viele verschiedene Formate. Das war einfach so viel Blödsinn. Sind wir, glaube ich, kaum drauf eingegangen. Aber jetzt in letzter Zeit hat so eine Sache die Runde gemacht. Und das ist hier dieser Talk vom BR gewesen, wo quasi das Gendern erklärt wurde für Schüler. Und eine Schüler kam auch zu Wort. Und am Ende wurde eine kleine schöne Umfrage gemacht, wie das so auf die gewirkt hat. Und ja, also wir gucken uns jetzt nicht die Dreiviertelstunde hier an. Ich weiß nicht, hattest du den Ausschnitt jetzt? Herzlich willkommen, ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr SchülerInnen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die LehrerInnen, an die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen. Und es ist nicht so, dass vielleicht sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Meiner Meinung nach sollte nicht gegendert werden. Es ist ein Zeichen, dass Deutschland keine anderen Probleme hat. Es gibt wichtigere Fragen, die besprochen werden sollten. Gut, das ist ganz eindeutig eine Meinung. Und ich habe genau dazu die Frage, nämlich die letzte Mentimeter-Frage. Die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. Ja. Vorne Das war der Fehler. Ich frage jetzt mal die Stirn. Zwei gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Die Antwort hätte man, die letzte an die schwierige Antwort hätte man nicht freigegeben. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Bestimmt, weil sie so mitreißend ist. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Mhm. Und der eine, der das angehakt hat, dass er Gendern super findet, der meint das auch nicht ernst, glaube ich. Findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne Gendern, finde ich, weiterhin unnötig. Ja, das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen, wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller vorankriegen und nicht sozusagen Gremien es beschließen und dann vielleicht die SchülerInnenschaft nicht mitgenommen wird, sondern eben quasi wirklich irgendwie der SprecherInnenrat sagt, ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt. Ja, ne, wie es so schön ist in der Demokratie. Ne? Es wird von oben gesagt und kommt unten irgendwie nicht an. Wer hätte es gedacht? Der SprecherInnenrat. Ja. Ja, ich hätte den Eindruck, da fühlt sich sogar keiner mehr angesprochen bei so vielen Wörtern, bei so vielen Nicht-Adressen mitarbeiten. Ja, da scheinen aber auch nicht so viele Leute abgestimmt zu haben. Wenn ihr mal guckt, wie sich da teilweise die Balken richtig heftig bewegen plötzlich. Also das deutet eigentlich darauf hin, dass da nicht so richtig viele Leute jetzt mitgemacht haben. Das hat jetzt noch keiner irgendwie gemerkt, aber man sieht das eigentlich schon ziemlich stark. Und auch, wie sie dann so plötzlich sagt, ja, finde ich ab jetzt klasse, sagt irgendwie gar keiner. Dann geht dann der Balken, finde ich weiterhin klasse, zurück und der finde ich klasse, jetzt klasse, geht nach vorne. Also nach dem Motto, oh scheiße, wir müssen das jetzt noch so aussehen lassen, wie dass jetzt doch ein paar Leute umgestimmt wurden. Lass mal ja, wir haben sich ein paar Leute eine Meinung gebildet, aber die waren dann trotzdem zum großen Teil dagegen. Die Leute, die dann angeklickt haben, finde ich jetzt klasse, hätten sonst, finde ich, weiterhin klasse angeklickt, wenn sie nicht gehört hätten, dass das jetzt ein bisschen blöd ist, wenn das jetzt gar keiner auswählt, finde ich jetzt klasse. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Keine gute Idee. Chat sagt, der Ersthaube sagt, bei einem der früheren Balken standen noch Zahlen drin. Ich glaube, insgesamt waren es unter R30. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt mehr wären, weil man sich das halt ziemlich stark, wie sich das bewegt. Ja, so eine Schulklasse oder so. Ne? Ja. Ja. Ah, das kann natürlich sein, dass sie wirklich nur eine Klasse hatten. Das würde natürlich erklären, warum. Warum da? Ich natürlich nicht überbewerten, aber ich finde das trotzdem ein signifikant, das Ergebnis, weil, wie gesagt, dass mehr Leute dahinter sagen, nee, finde ich erst recht doof, jetzt wo ich es kennengelernt habe. Ja, dann müssen wir noch mehr Sendungen machen, das hilft ja dann nicht. Ne? Ja, der beste Spruch, ja, da müssen wir nächstes Jahr nochmal machen, ja, genau. Wie es da aussieht. Ja, so ist es aussieht. Damit es unten noch ankommt, ja. Genau. Es bringt ja nichts, wenn es von oben gemacht wird und unten nicht ankommt. Ja. Ach, schon wieder diese bösen Wissenschaftler, diese Transphoben, Homophoben. Ja, hier gibt es einen Aufruf. Wo habe ich das Ding denn jetzt? Muss ich auch nochmal öffnen. Linguistik versus Gendern. Hier haben sich mehrere Sprachenwissenschaftler zusammengetan. 67 sind hier auf der Liste und es ist auch wohl eine offene Petition, wo man sich noch anschließen kann und der ganze Text ist an sich sehr gut. Ich will jetzt einfach aufgrund, weil es zu lange dauern würde, nicht komplett vorlesen, aber ein paar Sachen wollte ich kurz rausgreifen, wenn ich mit meinem Tab-Management hier mal endlich klarkomme. So. Ja, das Konzept der gendergerechten Sprache basiert auf der wissenschaftlich umstrittenen Vermengung der Kategorien Genus und Sexus. Genus ist eine innersprachliche grammatische Kategorie, Sexus eine außersprachliche, die das biologische Geschlecht einer Person bezeichnet. So, Wörter wie die Person, der Mensch, das Opfer zeigen, dass zwischen Genus und Sexus im Deutschen keine durchgängige Korrelation besteht. Ein Maskulinum wie Mensch kann daher eine Frau bezeichnen, das Femininum Person ein Mann. Bereits im Althochdeutschen finden sich Belege für eine inklusive, also geschlechterneutrale Verwendung des Maskulinums. Das Deutsche verfügt also bereits seit Jahrhunderten über ein Mittel, geschlechtsneutral zu formulieren. Ein Bedarf für das Erstellen von Neuformen besteht grundsätzlich nicht. Die deutsche Grammatik ist weder gerecht noch ungerecht. Gerechtigkeit ist eine ethische Kategorie, die zur Beschreibung grammatischer Strukturen nicht tauglich ist. Als Sprachwissenschaftler und Philologen kritisieren wir, dass anstelle von sprachsystematischen und sprachlogischen Betrachtungsweisen zunehmend psycholinguistische Studien herangezogen werden, um Veränderungen des Sprachgebrauchs zu legitimieren. Diese Studien liefern keinen belastbaren Beleg dafür, dass generische Maskulina mental vorrangig Bilder von Männern erzeugen. Auch andere zentrale Thesen der gendergerechten Sprache halten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Etwa die abwegige Behauptung von der angeblichen Unsichtbarkeit der Frau in der deutschen Sprache. Oder die These, mit einem Eingriff in sprachliche Strukturen könnten gesellschaftliche Veränderungen bewirkt werden. Die sogenannte sprachidealistische Position. Wir weisen darauf hin, dass Gendern zu einer ausgeprägten Sexualisierung der Sprache, also zu einer permanenten Betonung von Geschlechterdifferenzen führt. Daher wird das wichtige Ziel der Geschlechtergerechtigkeit konterkariert. Im Hinblick auf das angestrebte Ziel Geschlechtergerechtigkeit ist Gendern also dysfunktional. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk missachtet geltende Rechtschreibnormen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat explizit darauf hingewiesen, dass Gender-Sonderzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich nicht dem amtlichen Regelwerk entsprechen, da diese Form Verständlichkeit sowie Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten beeinträchtigen. Diese Missachtung der gültigen amtlichen Rechtschreibregeln ist nicht mit dem im Medienstaatsvertrag formulierten Bildungsauftrag der Sender vereinbar. Auch die gesprochene Realisierung des Gendersterns mit Glottischlag, also dieses, entspricht nicht der geltenden Aussprachnorm. Wir fordern die Abkehr von einem Sprachgebrauch, der stark ideologisch motiviert ist. Es ist bedenklich, wenn immer mehr Journalisten in Unkenntnis der sprachwissenschaftlichen Fakten den Jargon einer lautstarken Minorität von Sprachaktivisten in der Öffentlichkeit verbreiten und sich hierbei fälschlicherweise auf einen sogenannten Sprachwandel berufen. Diesen gefährlichen Partikularisierungs- und Polarisierungstendenzen in der Gesellschaft leistet Gendern Vorschub. Der forcierte Gebrauch gegenderter Formen befindet sich nicht im Einklang mit dem Prinzip der politischen Unparteilichkeit, zu der alle Sender gemäß Medienstaatsvertrag verpflichtet sind. Gendersprache ist ein akademischer Soziolekt, der die Diskursvorherrschaft anstrebt. Toller Satz. Dennoch haben ideologische Strömungen im Feminismus und auch die Identitätspolitik ganz maßgeblich die Entwicklung der Gendersprache geprägt und dominieren die auch mit moralischen Argumenten geführten Debatten heute. Keine neutrale Berichterstattung über Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Befürworter erhalten einen deutlich größeren Redeanteil. Es werden Experten konsultiert, die vorrangig aus dem Lager der Befürworter stammen, und Moderatoren bekennen sich zum Gendern. In den Medien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überwiegt eine positive Darstellung des Genderns. Kritiker werden nicht selten als reaktionär, unflexibel und frauenfeindlich geschildert. Ja, finde ich gut, dass er das als politisches Statement mal rausstellt. Das ist nämlich bisher nicht so richtig klar geworden. Heißt, es hieß es ja immer nur, es geht uns ja um die Gerechtigkeit oder so. Aber es ist auch irgendwie, hat auch eine politische Schlagseite halt. So gesehen. Ja, kleine Deutschstunde war das. Très bien. Ich finde das sehr gut. Es ist ein sehr wortstarker Text. Ich habe jetzt nur Auszüge vorgelesen, aber es ist halt sehr gut formuliert und die Betonung hier, hallo, es geht um Grammatik, es geht nicht um Ethik. Es geht hier um Sprachwissenschaft, nicht Ideologie. Und bitte, öffentlich-rechtliche Medien, ihr müsst euch an die wissenschaftliche Weise halten und nicht an diese ideologische Weise. Ja, obendrein versuchen sie, habe ich ja schon mal gesagt, auch noch das mit der Leichensprache, die so für Behinderte gerecht sein soll. Und dann machen sie es den Behinderten wieder schwer, indem sie gendern. Also irgendwie ist das auch echt sowieso widersinnig. Ne? Tja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ein Zitat, was Sie hier angeführt haben. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Kennt ihr den noch? Ja, ne? Das war ja, früher der Leiter. Haben wir ja auf der Republika belehrt, dass das ja gar nicht so gemeint war. Ja, genau. Das wird ganz anders gemeint. Angeblich. Genau. Und wer den Stream vom Donnerstag noch nicht gesehen hat, Inspektor Projektor, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Wir hatten viel Spaß und OPEX und Able waren da. Und Spaß kann man sagen, ja. Verzweifelter Spaß war das. Ja. Ja, wir bleiben auf jeden Fall beim Thema Ideologie und feministische Ideologie und so. Hier haben wir eine Dame, das ist die Vandana Shiva. Ich kannte die noch nicht, aber die ist wohl ziemlich bekannt. Hat auch ein Buch geschrieben über feministische Ökologie. Und ja, dreimal dürft ihr raten. All das ist Patriarchat und wenn man die Sachen auspflanzt und irgendwelche Düngemittel benutzt oder so, dann ist das alles Patriarchat und das wird, da wird quasi der Boden vergewaltigt und die Pflanzen, die Natur wird vergewaltigt und wir müssen alles feministisch machen und wir müssen organisch sein. Das ist, da ist die wohl so eine von den Hauptverfechtern von der organischen Bewegung, also keine Pestizide und so einsetzen. Und in diesem Video hier von dem Miles Power ist der Kanal, ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt, aber das ist auf jeden Fall sein Händel. Das ist ein Chemiker aus Großbritannien. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier mit einem guten Video. Der macht ziemlich gute Wissenschaftsvideos, so gut aufbereitet. Der hat auch mal ein richtig gutes Video gemacht über Prinz Charles und dem seine schrägen Ideen, was Gesundheitspolitik angeht. Da mischt er sich irgendwie ständig rein. Und hier diese Dame, die ist wohl auch mit oder wird direkt zitiert von dem ehemaligen Präsidenten von Sri Lanka. Weil sie in Sri Lanka ja dieses organische Farming halt zum Standard erhoben haben und gesagt haben, dass anders darf es jetzt nicht mehr passieren. Und das war ja ein ziemlicher Griff ins Klo und ja, hat viele Leute gefährdet, ne? Stichwort Menschenleben gefährden und vorsichtig sein und so. Und der Miles Power weist ja halt auch noch hin auf konkrete Fälle, die ich auch noch gar nicht kannte. Sehr interessante Fälle, wo halt mit diesen böse geschundenen, genetically modified Sachen hier, GMOs oder wie sie heißen, halt der Pestizideinsatz enorm zurückgegangen ist, weil man halt Pflanzen irgendwie modifizieren kann, dass sie dann so Sachen erzeugen, die nur für Insekten, also in Kombination mit deren Verdauung irgendwie dann was greifen, aber die halt bei Menschen, selbst wenn man die x-fach dosiert, überhaupt gar keine Nebeneffekte haben. Und damit konnte man halt Pestizideinsatz sehr stark zurückfahren und es wurde halt in Indien ganz stark piratisiert quasi, also dass sie diese Sachen da von Monsanto, von Bayer irgendwie gekreuzt haben mit lokalen hier Gewächsen und damit halt die Pestizide ganz stark zurücknehmen konnten und ihren Ertrag enorm gesteigert haben. Aber das interessiert natürlich alles die Ideologen nicht, ne? Dass man da ja eigentlich gut was tut für die Umwelt, das ist denen vollkommen egal, die wollen halt ihre Kühe und Naturwelt so haben, wie sie halt ist. Und die hat dann auch so verrückte Ideen wie, also eine Pest ist nur eine Pest, wenn gesprüht wird. Ansonsten sind es einfach nur Insekten. Und Unkraut ist nur Unkraut, wenn man dagegen sprüht. Ansonsten ist es einfach nur Biodiversität. Das ist so ein Spruch von der, so ein irrer Spruch. Und das kannst du dir auch gut vorstellen. Das schreit so richtig Postmoderne, ne? Alles ist, die ganzen Kategorien sind mit Macht irgendwie eingeführt. Und in Wahrheit gibt es die alle gar nicht. Und wenn man das nicht so problematisieren würde, dann mit Harmonie, mit der Natur irgendwie leben würde. Aber das Problem ist halt bei diesem ganzen Kram, so sehr man es auch voll lustig mit sich machen kann, das ist so ein Ding, wo richtig Leute sterben. Das ist so eine Scheiße, wo richtig heftig Leute sterben können, wenn man diese schwachsinnigen Ideen von diesen... Ja, Harmonie kostet Ertrag, ne? Das bringt die Hälfte nur ungefähr, hat man ja gesagt. Ja, das ist dann, die stellen das natürlich so da, das ist einfach nur halt das Geld von den raffgierigen Gierheinis irgendwie beeinträchtigt, aber das wollen sie halt in ihrem ideologischen Weltbild nicht wahrhaben, dass dieses Denken von ich will mehr Ertrag haben, dass das halt eben nicht immer nur zu den schlechten Sachen führt, sondern dass solche Sachen halt wirklich zu Innovationen halt führen, die dann auch für die Umwelt gut sind. Das passt ja in ihr Weltbild nicht rein. Das passt ja einfach nicht rein in dieses Weltbild. Ne? Und ja, es ist hier sehr gut dargelegt. Das ist echt eine Schauempfehlung, auch wenn ich die wichtigsten Sachen jetzt schon erzählt habe. Das ist natürlich auf Englisch, weil das ein englischer Kanal ist. Aber solche Sachen sollte man eigentlich auf Deutsch auch mal produzieren. Das würde, glaube ich, einigen Leuten ja auch ein bisschen die Augen öffnen. Weil, ja, also in Deutschland machen wir zwar zum Glück so eine Scheiße nicht, aber gefordert wird es auf jeden Fall andauernd. Ne? Also, ein bisschen in die Richtung. Also mit den Pestiziden wird auf jeden Fall stark eingeschränkt, 30% oder so. Und die sollen ja auch durch 4% ihrer Landfläche einfach dann für Bio irgendwie oder für Öko, Wild oder so freigeben halt. Ja, plus Regenerationsflächen, plus Abstandsflächen zu Umweltschutzsachen. Mhm. Und gut, ich meine, da wird natürlich, ja, ich meine, das... Ja, es wird mit sinkenden Erträgen dadurch gerechnet. Aber ich meine ja, wir machen es insofern nicht, dass jetzt keine... Wenn wir Düngemittel einsetzen, dann ist es nicht so, dass man weniger Pflanzen hat, sondern dass die Pflanzen nicht mehr genug Ertrag bringen. Ja, wenn man begrenzt werden, Dünger verringert, dann heißt es, dass die Pflanzen einfach nicht genug Nährstoffe bekommen und dann haben wir halt sowas, wie wir es jetzt ja gerade derzeit haben, dass überall der ganze Weizen unter 12% Proteingehalt nur noch hat und deswegen nicht wirklich als für den menschlichen Konsum gilt. Das Thema hat ja letzte Woche angesprochen, ne, dass da jetzt drüber nachgedacht wird, dass man da nicht, ob man da nicht diese Proteingrenzen senken könnte, damit man daraus auch Brot backen könnte. Ja, das kommt ja alles nicht aus dem Vakuum. Ja, also es ist schon nicht gut, was hier läuft, ja. Und ich meine ja jetzt in dem Maße, in diesem 100% Maße halt noch nicht. Also dass es alles schon losgeht, ist mir klar. Mit den Grünen, wenn sie könnten, dann sowieso. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich, weil wenn du dieses komische Buch von der Dame da irgendwie auf den Tisch packen würdest, da würde ich sagen, oh, People of Color, Buch, Feminismus, oh. Ja, was sagst du denn zu den aktuellen Problemen? In der Natur, im Einklang, super, klasse, lass mal machen. Wir sind die Philosophenkönige. Oh, scheiße, bald haben alle Leute nichts mehr zu fressen. Ach, das konnte ja keiner ahnen. Oh, teil bitte nicht hier meine Tweets von vor einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, wer den Krempel ablehnt, ist ein, weiß ich nicht was, Schuft. Also. Aber es gibt da so viele Sachen, die so seltsam funktionieren. Eine andere Sache, die ich mitbekommen habe, die wohl noch nicht in Kraft getreten ist, aber jetzt irgendwie nächsten Monat, übernächsten Monat in Kraft treten soll, dass halt Tiere nur noch eine gewisse Anzahl von Stunden im Transport sein dürfen und das ist einfach, keine Ahnung, dass die Tiere dürfen irgendwie maximal 4 Stunden durch die Gegend gefahren werden. Das heißt, was weiß ich, wenn man irgendwelche Tiere von, ich sag jetzt mal, Holland nach Deutschland ins Schlachthaus fahren will oder nach Polen ins Schlachthaus fahren will, dann passt das einfach zeitlich nicht. Dann müssen die LKWs irgendwo Rast machen auf irgendwelchen Höfen, wo die ganzen Tiere erstmal ausgeladen werden, wieder in den Stall gebracht werden und dann irgendwie 12 Stunden Pausezeit und dann müssen die wieder in den LKW gepackt werden, dürfen maximal 4 Stunden durch die Gegend gefahren werden. Das sind einfach Sachen, die das funktioniert einfach nicht mit den Lieferketten, die wir haben. So, das ist noch nicht in Kraft getreten, aber ich glaube, das wird der nächste Knaller werden. So, ne? Also, ist vielleicht gut gemeint, aber hat halt mit Praktikabilität nichts zu tun, ne? Und ich meine, ob das wirklich gut gemeint ist, das lasse ich mal jetzt dahingestellt. Es ist ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Kostet es, was es wolle. Ne? Wir müssen das jetzt ökologisch umbauen. Kostet es, was es wolle, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, so kommt es mir jedenfalls vor. Das ist ja mit der Energie in der Luft ja genauso. Mit ihren verbohrten. Ah, die Verbotsliste vom Olli. Ah, interessant. Ja, genau, die habe ich mal eingereicht, weil die ist doch schon lange und irgendwie auch interessant, weil viele Sachen draufstehen. Ja, die man irgendwie auch echt, da kann man sich nur den Kopf kratzen sozusagen. Das sind dann so ohne Ende Verbote, die Grünen so. Ich glaube, ich habe kurz darüber nachgedacht, andere Parteien werden auch sicher schon viele Verbote gefordert haben. Aber die Liste ist schon ziemlich sehr lang. Geht da bis zum ISDN-Verbot zurück? Was ist denn da? Ego-Shooter-Verbot, ja. Oben war Benzinerverbot und Dieselverbot. Das kommt ja jetzt auch wohl demnächst zum Beispiel. Ist ja durchgegangen. Tempo 30 innerorts, okay. Waffenverbot. Volksabstimmung. Süßigkeitenverbot. Verwerbung, okay. Zigarettenautomatenverbot. Deutschlandfahren Verbot. Ja, super. Verbot von Knecht Ruprecht. Osterfeuerverbot, Schottergärtenverbot. Das ist auch durchgegangen, glaube ich, das Schottergärtenverbot. Ja, gut, aber die Dinger sind auch hässlich für die Nacht. Ja, und die sind auch nicht so gut ökologisch, das stimmt schon. Verbot von Rallye-Veranstaltungen in Schiffweiler. Verbot das von WLAN. Ah, Verbot von Erdbeeren im Winter, Verbot von Mandarinen Verbot im Sommer. Kernfusionsforschung ist durchgekommen. Ne? Das ist verboten. Verbot von Kutschen in Berlin. Verbot von Massentierhaltung. Verbot von Atomkraft ist auch durchgekommen. Verbot von privatem Feuerwerk. Und billige Lebensmittel und Gesichtserkennung. Verbot von Streaming. Sehr gut. Retourenvernichtung, ja. Verbot von Erdgas, ja sicher. Wollen uns mundtot machen. Ein Familienhäuser im Gespräch, ups, Feuerwerk sowieso. Kurzstreckenflüge, ja, die machen es einfach unmöglich, wenn es teurer, zu teuer wird. Ne? Verbot von günstigen Lebensmitteln, endlich tut mal jemand was. Ja gut, ich meine, das ist ein bisschen weit ausgelegt mit dem Verbot, aber gut, ich meine, der Trend, ne, die geht schon in die Richtung. Die Frage ist, wenn ich jetzt... Und nicht ohne Grund für Verbotspartei. Eine Sache zu den Verboten noch, eine Sache fand ich lustig, hatte ich die Woche gelesen, habe ich jetzt aber nicht eingereicht, erwähne ich jetzt kurz in einem Satz. Die Grüne Partei hat in irgendeiner Stadt Tempolimit auf einer Hauptverkehrsstraße von 10 km/h durchgedrückt. Und jetzt gibt es Probleme, weil das Tempolimit gilt dann halt auch für Fahrradfahrer. Und jetzt wollen die quasi Tempolimit von 10 für Autos, aber für Fahrradfahrer das Tempolimit wieder aufheben. Oh. Ja, ich sollte noch sagen zu den Verboten. Könnten wir da nicht so eine Challenge draus machen? Wie viele Verbote auf dieser Liste du gleichzeitig umgehst? Also ich sehe mich auf einer Autobahn, privat finanzierten Autobahn mit einer Kutsche, während ich einen Ego-Shooter streame. Wie viel die ganze Zeit mal brechen kann, ja. Ja. Aber nicht in Deutschland, sondern... Und dabei im Juli eine Mandarine schäle. Ich wollte nur sagen, wie so Gesetze, die sind häufig auch Zugang auch zu Markt oder zu Märkten oder eröffnen Märkte oder schließen auch Märkte, je nachdem. Und deswegen ist das mit den Verboten auch immer kritisch zu sehen. Muss man immer gucken, wer darunter leidet, sozusagen. Und das ist dann, glaube ich, auch ja, so ein bisschen versucht, die Märkte auch, so ein bisschen zu regeln. Da freuen die sich dann ganz tierisch, wenn sie da die bösen Kapitalisten... Ja, nur Dinge, die man verbietet, das kann der Markt ja nicht mehr regeln. Und sowas wie, ja, keine Ahnung, jetzt mit dem Benzin oder so. Ja, deswegen muss man ja auch den Egoisten alle zeigen, wo es lang geht. Das reden sie auch von früh bis spät. Das ist Freiheit, ist ja nur Egoismus, musst du wissen. Und deswegen brauchen wir ja auch die ganzen Verbote. Das stimmt natürlich. Weil sich ja von alleine nichts zum Guten findet. Bei den Grünen regelt das der Marx, nicht der Markt. Das ist wohl wahr. Das hier ist ein sehr interessanter Artikel, Cognitive Distortions von Quillette und How the Culture Wars Came for Wikipedia's Articles About Human Intelligence. Hier geht es um IQ und Rasse, ein Wohlfühlthema vor dem Herrn. und sie schreiben hier in diesem Artikel mit vielen Beispielen, die sie auch, also wo sie genau in die Bearbeitungshistorie von den Artikeln gegangen sind und wie halt eben aus diesem Tabu heraus, dass man halt um Gottes Willen nicht irgendwo feststellen möchte, dass es irgendwie innerhalb von Populationen halt IQ-Unterschiede gibt, vollkommen unabhängig davon, wie die bedingt sind, weil das muss man ja trennen. Also es geht ja hier um einen Bereich der Psychologie, wie sie hier schreiben, der auch eine enorm hohe hier Wiederholungsrate hat, also wo sie dieses Problem, dass sie die Sachen nicht nachstellen können, was es ja in vielen psychologischen Bereichen gibt, bei diesen Sachen halt nicht haben und wo halt rein nur geguckt wird, okay, wir haben irgendwelche standardisierten Tests, damit testen wir halt die Leute durch PISA und irgendwelche Dinge, die werden ja auch genannt. Und dadurch haben wir dann halt IQ-Unterschiede und von diesen IQ-Unterschieden können wir auch andere Sachen ableiten. Also halt eben Ja, wie gut es halt irgendwelchen Ländern gibt, wenn da halt die IQ-Durchschnitte eher hoch oder tief sind und so weiter und so fort. Auch da wieder, ne? Da sagt keiner irgendwie, das ist jetzt aus diesem oder jenem Grund oder weil die Leute einfach schlecht sind oder so. Es geht einfach nur darum, dass man das halt ermittelt anhand auf Basis von irgendwelchen Tests und dass man dann halt so Sachen sieht. Und dann hast du halt diese ganzen Aktivisten bei Wikipedia, die irgendwie dann sagen, so, nee, ihr könnt auch jetzt hier diese Studie nicht zitieren, das ist doch keine richtige Studie, weil der Typ, der das sagt, der sagt auch noch dies. Und dann laufen die alle los und streichen das alles raus und sie zeigen hier auch richtig mit vielen Beispielen halt auf, dass diese ganzen Regeln, auf die sich dann da berufen wird, die Wikipedia halt eben hat, auf anderen Stellen da wieder komplett über den Haufen geworfen werden. Also die haben so eine Regel, dass man so eine Fringe-Meinung quasi dann nicht als Quelle ranziehen darf. Und löschen dann aber die Sachen raus, wo es mehrere Studien gibt, die all das Gleiche herauskriegen, weil wie gesagt, diese Wiederholung ist da halt eben gegeben. Das löschen sie raus und dann packen sie irgendwas rein, wo irgendwer sagt, irgend so ein Philosoph dann irgendwie sagt, ja, der Faschismus kommt, wenn wir uns irgendwie Gedanken über ihren IQ machen. Und das ist alles irgendwie die Vorstufe von Eugenik oder so. Und den packen sie dann da rein, obwohl der ja mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber der hat doch bei Edition F, Beltower und bei Funk, ne, da hast du drei Medienquellen, wo genau das gleiche Ja, genau, wiederholt wurde und dann Journalismus, ging es wieder genau. laut Das ist auch ein Wikipedia. Beispiel, was sie hier haben. Also du schmeißt wissenschaftliche Arbeiten raus, empirische wissenschaftliche Arbeiten. Ne? Wie gesagt, wo man nicht wertet, wo man nicht sagt, das und das ist so und so aus dem und dem Grund, sondern wo man einfach nur standardisierte Tests ausführt innerhalb von festgelegten, ne? Meistens sind es irgendwelche Nationen halt eben, weil das ja gute Grenzen irgendwie sind. Und dann hast du hier in dem Land hast du so ein Durchschnitts-IQ, in dem Land hast du so einen und so, das sind empirische Studien, die da gemacht werden. Und die schmeißt man raus halt eben und was man reinpackt, sind irgendwelche Journalisten, die halt super schlau dann da irgendwie darüber reden, wie das alles zu bewerten ist. Ne, die dürfen das dann bewerten, weil die bewerten das ja dann in dem Bereich, den man halt haben will. Also unterstellen dieser empirischen Wissenschaft, dass sie halt auf böse Dinge hinaus will oder so. Also ein schönes Beispiel, was sie auch haben gleich am Anfang, ist irgendwie, dass es einen Wikipedia-Artikel gab über Glucosinogen, eine erfundene Krankheit. Und weil es einen Wikipedia-Artikel gab, der nicht früh genug da irgendwie rausgeflogen ist, gab es dann ernstzunehmende wissenschaftliche Studien, die diese erfundene Krankheit irgendwie zum Thema hatten. Und genau das Gleiche beobachten die halt eben auch in diesem IQ-Bereich, dass dann da halt, ja, Wikipedia-Geschwafel, was man nicht widerlegen kann, weil die ganzen Quellen nicht anerkannt werden, dann irgendwie von irgendwelchen superschlauen Sozialwissenschaftlern da wieder benutzt werden kann, um irgendwie zu sagen, ja, in Wahrheit, ne, gibt es mehrere Geschlechter. Und also das ist jetzt ein Beispiel, was sie hier nicht haben, den mehreren Geschlechtern, aber ich wette, das könnte man genauso ähnlich halt eben auch machen, dass man da auch wieder Sachen dann rausstreicht, die alle, weil Zweigeschlechtigkeit ist ja Hitler quasi, ne? Und deswegen kann man das ja alles nicht zulassen. Und Leute, die von Zweigeschlechtigkeit ausgehen, wollen ja das System erhalten oder so, oder das faschistische System irgendwie erzeugen. Ne? Also das steht jetzt ja alles in dem Artikel nicht drin, aber ich wette, das könnte man halt auf solche Bereiche sicherlich auch anwenden. Also ist das in amerikanischer oder englischer Wikipedia im Prinzip in der Beziehung auch kaputt. So wie bei Ja, uns. klar, also. Ein bisschen, bisher war es dann noch ein bisschen besser angeblich. Stand immer noch ein bisschen mehr Bisschen drin. besser ist es vielleicht auch, Mal. aber das sind so also Sachen, die sind einfach systemisch, würde ich jetzt mal sagen, Ja, die machen ja auch in entsprechende diesem Bereich. Veränderungstage und so, ruft sie dann aus und rufen ihre Leute auf, dass wir da jetzt Veränderungen vornehmen und so weiter. Ja, fragwürdig hochgradig. Ja, in Die diesem Fall scheint es halt wissen größtenteils mehr. zu sein, dass sie einfach getriggert sind, halt von der Fragestellung schon alleine. Na, also Ja, das okay. gefällt ihnen halt nicht, aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt irgendwelche Dinge wie ihre super tollen Rassenkonstrukte da irgendwie rausnimmst, da können sie dann wieder abrenten über irgendwelche Leute und denen irgend sonst was unterstellen, so viel sie wollen. Ne? Da beschwert sich dann keiner drüber, was das irgendwie mit der Gesellschaft macht, so Dinge zu behaupten einfach. Über diese Studien gibt es eine ganze Menge, also, wie ich mal gehört habe. Die verschwinden aber immer in irgendwelchen Schubladen oder werden abgelehnt. Und da können die Leute das, da können die Leute dann halt auch ihre schönen Theorien über das Warum wieder formulieren. Ne? Also wenn es kritische Rassentheorie ist oder sowas, da kannst du dann halt die ganze Zeit sagen, ja, das und das ist so und so wegen der Unterdrückung und wegen dem und wegen jedem. Ne? Aber wenn du hier halt empirische erstmal feststellen von objektiven Tatsachen, wo ja überhaupt nicht gesagt ist, worauf die jetzt wirklich fußen, ne? Also was die Auslöser dafür sind, das ist ja nochmal eine komplett andere Frage. Und ja, aber das ist natürlich schon zu viel, weil ja, kann man ja nicht sagen, dass es irgendwelche Unterschiede gibt. Ist ja frech. Beziehungsweise man kann es nicht sagen, dass es irgendwelche Unterschiede gibt, die jetzt zu Lasten von irgendwelchen Gruppen sind, die man halt, ja, wo man das dann halt als Unterdrückungsversuch irgendwie ansieht oder so. Na, wobei es da ja tausend Gründe geben kann, warum das so ist, ne? Über Mangelernährung oder weiß der Teufel nicht was. Oder dass sie halt keine vernünftigen Schulen da haben, dass es nicht reicht, früh genug und so. Ja, oder irgendwelche ideologischen Ideen in irgendwelchen anderen Ländern, Islam und so zum Beispiel. Ja, was, ne? Ja. Ne, da gibt es tausend Möglichkeiten, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber so ist es halt und dann sagen sie irgendwie, ja, das ist rassistisch und es geht halt nicht und die Leute sind alle, die wollen alle darauf hinaus, dass es halt die Menschen sozusagen von der Essenz her schon zu blöd sind oder so, obwohl das keiner von diesen Leuten behauptet. Ne? Tja, ja. Wie dicke Männer diskriminiert werden. Frauen sprechen über ihr Übergewicht, Männer nicht, obwohl sie häufiger übergewichtig sind. Woran liegt das? Woran liegt das wohl? Ja, hier wundert sich der Herr Martin Gobbel, warum im Body Positivity Movement irgendwie die Frauen so dominant sind und sich keiner irgendwie um Probleme von Männern schert. Woran mag das wohl liegen? Und da hat er mal so ein bisschen recherchiert. So, 600 Männer nahmen teil bei einer Umfrage, die er gestartet hat. So, bist du mit deinem Körpergewicht zufrieden? 96% der Teilnehmer sagten nein. 92% sagten, sie seien zu dick. Ja, während immer mehr Frauen sich trauen, über ihre Erfahrungen als dicker Mensch zu reden, bleiben Männer meistens stumm. Woran liegt das? Mein erster Gedanke war, Männer reden nicht gern darüber, wenn sie ausgegrenzt werden. Sie wollen nicht. Aber mein zweiter war eine Vermutung. Vielleicht können sie gar nicht darüber sprechen. Es gibt zwei Arten von Benachteiligung. Die strukturelle Diskriminierung und die soziale Ausgrenzung. Und woran liegt das wohl, dass die Männer nicht reden können? An der strukturellen Diskriminierung. Ja. Ja, nimm doch ab. Wo ist das Problem? Ja, nein, aber die Strukturen, das geht doch nicht. Ja, also, es geht doch nicht. Aber hier. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat da einen Bericht drüber gemacht. In einer repräsentativen Befragung wurden Diskriminierungserfahrungen und Gründe erhoben. Dort schildern Betroffene, dass sie zu Bewerbungsgesprächen nicht eingeladen werden, wenn auf dem Bild ihr Gewicht zu erkennen ist. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Sie berichten, dass sie Stellen nicht bekommen haben, weil sie mit ihrem Gewicht dafür nicht geeignet seien, obwohl es um eine Bürotätigkeit ging. Außerdem wird dicken Menschen häufig Faulheit und Disziplinlosigkeit zugeschrieben. Und Ärzte nehmen Beschwerden weniger ernst. Kommen euch diese Sachen irgendwie bekannt vor? Ja, die dicke Dove, ne? Wir nehmen nämlich ernst. Aber gut, es gibt ja den Aktivistenzweig der Body Positivity. Da sind allerdings immer fast Frauen. Da sind fast immer nur Frauen vertreten. Dicke Männer sind selten sichtbar und noch seltener reden sie über ihren Körper und die Erfahrungen, die sie durch ihn machen. Ja, die sie wissen, dass es also jetzt mein Kommentar dazu, die wissen ja, dass wenn die mi schreien, dass es niemanden direkt interessiert. Bei Frauen ist es halt was anderes. Einige Beispiele. Michael, 41, beschreibt einen lange aufgeschobenen Zahnarztbesuch. Als er sein Gewicht nannte, öffnete die Zahnarzthelferin, dass sie mich nicht behandeln könnte, da der Stuhl für mich nicht zugelassen sei. Nur mit Diskussionen konnte Michael erreichen, dass zumindest seine akuten Schmerzen behandelt wurden. Seither traute er sich in keine andere Praxis. Okay. Vielleicht kann der sich mal im Paulanergarten behandeln lassen oder so. Wo man das halte ich schon für möglich. Also, ja, Zahnarztstudio, die haben natürlich meistens jetzt nicht so viele Läden oder so. Insofern, aber ja klar, vom Gewicht jetzt nach unten hin kann das schon sein. So eine Hydraulik ist da ja auch meistens eingebaut, dass du die Leute so hoch und runter fahren kannst, ne? Wenn das so ja, nicht also geht mit dem Gewicht. Also, es da keine andere Möglichkeit gäbe, da wird eine Lösung gefunden. Ja, das weiß ich nicht, ob das, also Paulanergarten würde ich da auf jeden Fall nicht sagen. Ja, also hier, seither traut er sich in keine andere Praxis. Okay, vielleicht nicht Paulanergarten, aber eine Lösung wird sich da finden lassen. Vor allem, wenn man, keine Ahnung, wenn man weiß, dass man so ein Problem hat. Das ist auch nur eine Ausrede, weil er nicht zum Zahnarzt wollte, Schiss hatte. Na ja, gut, das will ich jetzt nicht sagen. Ja, 41 fühlte sich zu dick. Er schrieb, beim Dating habe er mal sein Shirt ausgezogen und die andere Person habe dann genervt reagiert. Warum? Sie sagte, sie hoffe, ich hätte keine Probleme mit meinem Körper, weil sie jetzt gern keinen von komplexen beeinflussten Sex mit angezogener Handbremse haben wollen würde. Ja, das ist schon ein hartes Problem. Jens 32 teilte mir mit, jedes Umziehen, aber hier, Twist, ne? Hätte ich nicht so gedacht. Jens 32 teilte mir mit, jedes Umziehen im Sportunterricht hätte nur daraus bestanden, dass er nur in der hintersten Ecke sein Shirt wechseln konnte. Einmal wurden seine Klamotten geklaut und aus dem Fenster geworfen. Ich musste aus der Sporthalle und sie aus dem Gebüsch pflücken. Ich war daraufhin 2 Wochen nicht in der Schule. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht mit 32 Jahren noch in der Schule ist. Also ist das wohl ein Kindheitstrauma von ihm. Ja, ich meine, Mobbing in der Schule wegen Übergewicht, ja, gibt's auch aus vielen anderen Gründen. Ne? Was weiß die Wissenschaft über männliche Gewichtsdiskriminierung? Es gibt Studien über Gewichtsdiskriminierung, in denen nach Geschlecht differenziert wird. Allerdings geht es darin meistens um das weibliche Geschlecht. Ach, sag an. Die Studienlage zur Diskriminierung von hochgewichtigen Männern sei dünn, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Immer noch sei die Diskriminierung dicker Männer ein blinder Fleck. Es werde so gut wie gar nicht darüber gesprochen. Und das führe zu einem Vakuum, das vor allem rechte Bewegung füllen würden. Da haben wir es. Meinst du auf jeden Fall, dass die große Männer mehr verdienen, zum Beispiel? Und in der rechten Bewegung, wenn man das weiß, da ist momentan viel Tumult. Da geht es drunter und drüber, da fließen die Sachen ineinander. Nur dicke Hässen. Ich meine, die Argumentation, die ist wasserdicht. Mit Behauptungen wie, Männer müssen wieder zu richtigen Männern erzogen werden. Das ist sozusagen die Back-to-the-Roots-Rhetorik der Rechten. Wut, wut. Ja. Davon geht das Problem dann weg, oder wie? Sehe ich auch nicht so richtig. Tja, also, was ist die Lösung? Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Bis Gewichtsdiskriminierung nicht im Recht verankert ist, wird es unmöglich bleiben, hier nennenswerte Fortschritte zu machen. Unmöglich, ich sag's dir. Es liegt nicht am Willen. Männer können nicht über erlebte Gewichtsdiskriminierung sprechen, obwohl sie genau das erfahren. Wenn du kein Wort für ein Problem hast, kannst du das Problem nicht benennen. Und wenn du ein Problem nicht benennen kannst, kannst du es auch nicht lösen. Da kannst du es ja nicht immer hundertprozentig drauf schieben. Da könnte ja auch sagen, vielleicht hat ihm deine Frist nicht gepasst oder so. Ne? Kann ja genauso gut im Prinzip sein. Das ist jetzt der Grund, um das Übergewicht ist. Das ist demjenigen, der dich da diskriminiert, vielleicht nicht mehr selber klar. Ja, also okay. Ich meine, schön, dass er sich mit dem Thema mal angenommen hat. Chapeau dafür. Aber der ist halt irgendwann ganz hart links abgebogen und hat sich verfahren, würde ich mal sagen. Und hat die Rechten gefunden, die fette Männer irgendwie auffangen. Lustig, oder? In den rechten Netzen. Absolut-Strategie ist das. Ne? Nur dicke Männer sind echte Männer, oder? Wie war das? Also okay. ich zieh mit meinen Kumpels von der vom Traditionsverein Adler, ziehe ich abends los durch die Kneipen und gucken wir, wo sind dicke Männer, dann sprechen wir die an und sagen, hier, guck mal, hey, mach Sport in unserer Wehrsportgruppe. Die militante Gruppe, ne? Der Übergewichtigen, die machen immer so. Warum muss ich an Meatloaf denken? Ah, gute Überleitung. Das Recht auf Hässlichkeit. Okay. Und nur darauf habe ich das mit Meatloaf bezogen, weil diese großartige Darstellung im Fight Club dieser Mut zur Hässlichkeit, den Meatloaf da bewiesen hat. Also, gut ab. Flinter DJs, okay. Genau, und wir ja begeben uns jetzt in die Tiefen des Berliner Großstadtdschungels, wo der Bass wummert und die Blitze des Stroboskops zucken. Genau. Instant. Ja. Hengame verwirrt mich immer mehr. Also ich verstehe immer weniger, was sie überhaupt will. Oder ob das wieder mal so ein Artikel ist, wo sie einen kompletten Brainfart hatte und dann gesagt hat, okay, darüber schreibe ich jetzt einen Artikel, ich weiß es nicht. Das ist Ecstasy. Wer erinnert sich an das Unwort DJing? I know, voll Y2K. Die weibliche Genderung des neutralen Akronyms für Discjockey war keine feministische Sprachpolitik, um in einer männlich dominierten Branche für weibliche Sichtbarkeit zu sorgen, sondern ein sexistischer Move, der weibliche DJs als abweichend markiert. Moment. Also die Intention ist dann wichtig. Also nicht, dass Frauen ihren eigenen Begriff haben, der auch genannt wird, sondern es muss dann noch die Intention stimmen. Verstehe ich dich als Experten für Wortmagie richtig? Sonst ist ein Name wie DJ ja, das ist nur Patriarchat, das brauchen wir nicht und das kann weg oder was. Dann schauen wir mal. Die Bildersuche nach dem Begriff führt zu angeblitzten Fotos von schlanken Frauen mit langen Haaren und knappen Outfits und sexy Posen, die am Plattentellern herumspielen. Ihre Mixing-Skills lassen sich auf den Bildern nicht einschätzen. Es scheint jedoch egal. Stutenbissigkeit. Stutenbissigkeit, da kannst du drauf wetten, die taucht immer auf. Also, das ist egal, wie agender sich Personen fühlen. Stutenbissigkeit ist bei einer gewissen Gruppe, bei einer gewissen Gruppe der Bevölkerung einfach weit verbreitet. Das hängen ja mehr oder was? Ja, ja. They are non-binär. Hm. Stutinnen beißende, oder wie? Ja, Stutinnen beißende. Also wenn die gut aussieht, die Alte, und einen sexy Fummel anhat, dann kann sie nichts. Das ist genau das, was Hengame hier gerade zusammen postuliert hat, ohne dass es ihr aufgefallen ist. Was in sich, glaube ich, einer der sexistischeren Takes ist, die ich heute gehört habe. In erster Linie sollen sie gut aussehen, sich zur Musik bewegen, für gute Stimmung sorgen. Auf der Suche nach DJ erschienen vorwiegend hochkonzentrierte Typen, die so busy mit der Technik sind, dass ihr Äußeres egal ist. Gute Laune, Feierei, Leute und so, ja klar. Mhm, ja. Für mich sehen die immer aus wie irgendwie so zugedrogte Aufziehaffen, aber das liegt an meiner persönlichen Wahrnehmung. Blabla, jetzt sprechen wir alle von DJ, weil das ist vorbei mit den DJs. Wieder ein Absatz gefüllt, Glück gehabt, ey. Aber jetzt kommt das wirkliche Problem. Spätestens seit Pandemiebeginn sind gefilmte und gestreamte DJ-Sets die neue Norm geworden. Gefilmte DJ-Sets, so schrieb die britische DJ Jyoti, sind wie Pornos versus Real-Life-Sex. Also, nimmst du Konserve oder nicht dann? In den gefilmten Sets von Flint-Sternchen-DJs, die mir der Algorithmus auf den Feed spült, liegen vorrangig schlanke, körperbetont gekleidete und tanzende Personen auf, die nicht nur Fire Music spielen, sondern auch eine Fire Performance hinlegen. Dicke unter Trans-DJs sollen sich dabei noch mehr ins Zeug legen, um ihre Abweichung von der Norm mit noch mehr Sexappeal und Hyperfemininität zu kompensieren. Das Servieren von Eye Candy ist part of the package. Was? Die Dicken dürfen sich knapp anziehen und mit irgendwas wackeln, aber wenn die Schranken das machen, können sie nicht auflegen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Hengame? Oder erklärst das noch. Dass einige DJs Bock darauf haben, nämlich Eye-Candy servieren, ist nicht anti-emanzipatorisch. Die Erwartungshaltung ist, sei Standard schon. Wer fühlt sich wohl mit dieser Körperfixierung? Wer kann und will beim Auflegen den Male Gaze bedienen? Und nebenbei das Y2K-Comeback der Skinny-Obsession befeuern? Flinter-DJs haben genauso ein Recht auf Hässlichkeit wie Cis-Männliche. Der Weg in die Transzendenz verläuft nicht immer gleich, doch er sollte sich immer gut anfühlen. So sollte. Mein Gehirn ist geschmolzen, glaube ich. Tja, ich bereue. Bereue immer mehr, dass ich damals dieses DJ-Set von Hengame in Hannover verpasst habe. Ja, auf, ja. Hättest du sehr gerne mal Eye Candy servieren, performen gesehen, oder was? Nee, Eye Candy nicht, aber performen auf jeden Fall. Das Auge hört mit, oder wie? Ich halte das gar nicht aus. Ich war zwei oder dreimal im Leben in so Techno-Diskotheken. Ich werde da aggressiv nach 2 Minuten. Also nicht im Sinne, dass ich Leute angreife, sondern eher so, oh, ich will hier raus. Oh Mann. Das ist mir körperlich unangenehm in so Läden. Ich sehe es anders. Ich finde ja, ich verurteile auch niemanden, der da Spaß hat. Das ist einfach nur kein, das ist wie Oper. Verstehe ich auch nicht. Mein Onkel schlägt sich um Tickets für Bayreuth. Ich finde, ja, da schreien Leute sehr laut auf einer Bühne. Ja, Geschmäcker sind halt unterschiedlich, ne? Ja, absolut. Was man mit seiner Freizeitbetätigung macht, ja, sollte einem überlassen werden. Kommen wir da direkt zum nächsten Thema. Ich meine, das ist natürlich direkt nach Hengi ein extrem krasser Themenwechsel, aber ja, es geht um Stripclubs in Schottland. Keep your clothes on and stop being sexy. Strippers in Scotland are told. Was, willst du in Scotland sowas? Und zwar, es geht um Edinburgh. Und in Edinburgh, da gibt es eine feministische Councilwoman, Miss Watts. Ihr müsst euch kein Bild angucken, aber die hat ein Problem mit Stripclubs. Ja, Edinburgh Council is using new powers to effectively ban stripclubs in the Scottish capital, following claims they objectify and harm women. Stunning and brave. Stunning and brave. Ja, 4 ganze Stripclubs gibt es in Edinburgh und die sind einfach ein massives Problem. So, bis April dürfen die noch weiter tanzen und dann müssen sie aufhören. Warum? Ja, habe ich schon gesagt, ne? Objectifies and harms women. Mhm. Ja, sexual entertainment venues, which the ban applies to, are defined as places with live performances for profit. Ganz böse. And ja, for the sole purpose of sexual stimulation of the audience. Wer hätte das gedacht? Müssen mit dem Gesetz den Markt kaputt gemacht, wie ich vorhin gesagt habe. Gesetze werden Märkte eröffnet oder kaputt gemacht. Ja, aber ihr müsst das verstehen. Die Stripper, die sind selber schuld, weil die könnten weitermachen. The venues could remain open as long as women did not dance naked. Ja. Hier. Wie naked dürfen die denn sein? Ich meine, das Geschäftsmodell basiert ja in gewissem Sinne darauf. Wie wenig naked darf man in einem Stripclub sein? Oder so, wie unnaked darf man da sein? Ich meine, hier, vielleicht hat Hengame bald einen neuen Job, weil. Ja, aber nicht da. Die dürfen Gott nicht. Behüte England. Die dürfen auch nicht scantily clad sein. Ja, also scantily clad ist halt, die dürfen halt auch nicht sexy gekleidet sein. So. Ja, ein bisschen so ein Sekretärinnen-Outfit oder was? Wahnsinn. Not naked and not scantily clad dancers could not perform the same routines. Suggestions are they would have to incorporate elements of dances which were not designed to be sexually appealing. Also die müssen unsexy tanzen. Entschuldigung, bitte. Jeder Tango, irgendwie ist ein Hüftschwung drin. Entschuldigung, ich bin durch eine Gewerkschaftsvorschrift dazu gezwungen. Ich tanze jetzt 5 Minuten den Schublattler zur Musik von Alfons Pichelhuber. Gut, dass du das gesagt hast, weil es gibt nämlich tatsächlich eine Gewerkschaft für Sexworker in England. Die haben sogar eine relativ starke Lobby. Aber dancers are not workers. It is not work. They are performers. And it is not in the council's gift to confer workers' rights on them. Also Arbeitsschutzgesetze gelten für die nicht, weil die sind ja Performer. Die sind ja keine Arbeitenden. Und ich meine, die Mrs. Watts, die Councilwoman, ich meine, die ist doch ganz vernünftig. All they need to do is not insist on women dancing naked. They don't need to do that to operate. Also die Stripclubs, die brauchen keine Frauen, die leicht bekleidet sexy tanzen. Die brauchen das nicht, um ihr Geschäftsmodell durchzuführen. So, sagt die Bürgermeisterin was. Müsst ihr verstehen. Ja. Ja, und deswegen gab es da jetzt... Ja, die wissen das immer besser auch, ne? Sowas. Ja, deswegen gab es jetzt eine Demo, die auf regen Zuspruch gestoßen ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Da sind halt 120 Stripper durch Edinburgh gezogen und haben halt demonstriert gegen diese Angelegenheit. Ja, schöne Demo, sage ich nur. Ja. Und natürlich ist halt ist es halt wirklich schlecht für Frauen, müsst ihr verstehen. Wenn Frauen da Geld verdienen können, um ihre Familien zu ernähren, das funktioniert nicht. Ja, because there is a link between strip clubs and the abuse, rape and murder of women, because they promote objectification of women. Müsst ihr verstehen, ne? Frauen werden nur umgebracht, wenn die Frauen im Stripclub tanzen. Ist das bestimmt nicht schlecht bezahlt, wahrscheinlich auch. Tja, stripping is a form of violence against women and girls. Ich weiß nicht, die Frauen von der Formel 1 und vom Dart, die waren ganz traurig, dass sie die Jobs da los wurden, ne? Dass sie die Jobs aufgeben mussten. Und dann sind ja auch diese Bitgirls dazu gestrichen, vor 2 Jahren, glaube ich, war es ungefähr. Ja. Ja, die Spaßbremsen. Kommen wir zur nächsten Spaßbremse. Ja, hier ist nochmal ein Interview mit der Frau Göring-Eckardt und da ist im Prinzip genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch dieses Bastard, ne? Dieses, wir machen das jetzt so und fertig und so ohne Rücksicht auf Verluste und um jeden Preis ungefähr. Sie ist nicht bereit, irgendwie mit Atomkraft irgendwie zu reden oder überhaupt irgendwas zu ändern, was sie in ihrer Ideologie noch nicht so geändert haben, jetzt noch zu ändern. Auch wenn es sinnvoll wäre. Also sie legen es voll drauf an, habe ich den Eindruck, auf den Winter. Was noch sein kann, ist, dass sie die Sachen ein bisschen ziehen wegen der Sanktionen. Man will ja nicht so einknicken mit Sanktionen sofort. Das verstehe ich ja einigermaßen. Nur die Leute werden nervös langsam. Ne? Und die Preise steigen ja auch davon. Ja, und von so Details hat die ja eh keine Ahnung. Da braucht man eigentlich gar nicht viel lesen. Nee, aber von Ideologie immer mehr. Ja, die haut immer nur ihre Ideologie raus. Ne? Auf die Frage, wie lange haben Sie heute geduscht? Kürzer als früher? Sie befolgen also die Spartipps Ihres Parteifreundes? Ich habe das schon länger für mich so entschieden. Manchmal ist das Private eben doch politisch. Ja. Mhm. Was ist das auch für eine Unterstellung einer Motivation bei irgendwelchen Leuten, die sich darum kümmern wollen, dass im Winter irgendwie die Leute nicht frieren? Also das ist auch unterirdisch. Also das ist nur ideologisch. Das ist nichts. Ne, die hat die sachlichsten Argumente, ne? Sparen von Energie hilft nicht nur der Umwelt und schadet Putin. Ja, auf dem eigenen Portemonnaie tut man etwas Gutes. Aber hauptsächlich schadet man Putin, das ist gut. Weil ne, wer anderen Leuten was Böses will, ist ja ein böser Mensch. Ne? Wie zum Beispiel die Leute, die über Atomkraft diskutieren, wollen nur den Grünen eins reinwirken. Was denn sonst? Aber die will Putin einen reinwirken. Aber das ist ja okay, weil das ist ja der Putler. Das ist ja kein Grüner. Ja, es bleibt beim Atomausstieg. Ja, was sagt mal der Schellenberger? Der schreibt doch jetzt jede Woche ein, Deutschland macht alles falsch Artikel, oder? Kann das sein? Das ist in der Welt auch, oder was? Ja, das ist halt ein Thema, was er schon länger beackert. Und, ja, ich habe das Gefühl, jede Woche kommt so ein Artikel jetzt raus von ihm. Ja, finde ich gut. Hier, zwei Sachen wollte ich noch aus dem Sachen machen. Ne? Was sie auch fordert, um irgendwie weiterzukommen, beim Catering im Bundestag müssen vegetarische und vegane Angebote der neue Standard werden. Ja. So besiegen die Göring-Eckardt oder was jetzt? Ja, weil ihr müsst verstehen, wir sollten uns bewusst machen, die notwendigen Einschränkungen wegen des Krieges sind nur der Anfang. Die Klimakrise wird uns noch viel mehr Einschränkungen abverlangen. Bislang ging es bei der Definition um Wohlstand nur um das Bruttoinlandsprodukt und Wachstum. Künftig wird für Wohlstand auch entscheidend sein, ob ein Land eine gute Klimabilanz hat. Ja. Wir werden Einschränkungen hinzunehmen. Wir leben in einer Gesellschaft des Überflusses. Machen das jetzt so ohne Rücksicht auf Verluste. Ist das Wohlstand? Wir brauchen eine realistischere Definition. Wir haben eine Notsituation, nicht wegen einer, sondern wegen gleich mehrerer Krisen. In Klammern, freiheimlich. Ich kann mir vorstellen, dass man den CO2-Verbrauch stärker besteuert. Denkbar wäre auch eine temporäre Vermögensabgabe. Also die... Ne? Mehr CO2-Steuer. Also wenn das nicht einfach alles nur verteuert hätte, gerade in der Situation. So. Die nehmen einfach jede Krise, um ihre politischen Punkte voranzutreiben und deswegen... Ja, und sagen immer, können wir nur mit unseren Rezepten lösen oder so. Um die Krisen zu verschärfen, weil je schlimmer die Krise wird, desto mehr politischen Handlungsspielraum haben die. So sieht es ja mittlerweile aus. Eine Krise... Ideologie voran. Ja, das weiß ich auch nicht, ob das wirklich stimmt, weil im Endeffekt, dass sie jetzt überhaupt wieder sowas machen müssen wie Atomkraftwerkverlängerung oder sowas alles wieder in Frage stellen, Und ihre ganzen Gas-Geschichten, also das sind so viele Leute, wo der Handlungsspielraum jetzt eigentlich schrumpft ohne Ende. Und wo das sie sich jetzt dran klammern, dass sie sagen wollen, so, oh nein, aber wir wollen doch dies und das ist doch so und schon immer so gewesen und, oh, und so schöne Sachen hier. Und ja, das schadet uns, wenn ihr jetzt sagt, wir müssen das verlängern und so. Das sehe ich ganz anders. Also, ich sage, die opfern einfach die Ziele, die für die nicht so wichtig sind, die für die sowieso nur immer der Steigbügel zur Macht waren, um ihre Atom war deren Hauptding jetzt zu erreichen. Denen ist es doch scheißegal, ob Atomkraft stärker. Was bleibt denn dann noch? Im Gegenteil, wenn unsere CO2-Bilanz in Deutschland stärker wird oder schlechter wird, ja, dann haben die noch mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, okay, wir müssen jetzt neue Steuern deswegen einführen, wir müssen jetzt den Fußabdruck machen, wir müssen die Vermögensabgabe jetzt machen, weil jetzt ist die Krise verschärft, so sehe ich das. Ja, die opfern die Ziele, die denen gar nicht wirklich am Herzen liegen, um ihre wahren gesellschaftspolitischen Ziele umzusetzen. So sehe ich das. Aber gut, ich meine, ich kann mich irren. Zukunft wird es zeigen. Aber bis jetzt fühle ich mich ein bisschen bestätigt. Ja, unter anderem halt hier geht es zum Schellenberger, ne? German government lied about nuclear. Ja, wer hätte es gedacht? Ich meine, die Themen hatten wir schon mal, aber jetzt ist es ja so, dass der Chef vom TÜV Süd, der unter anderem auch für die technische Aufsicht von Atomkraftwerken teilweise, also es liegt auch in seinem Bearbeitungsfeld, der hat ja gesagt, okay, rein technisch gesehen können wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Wir können das im Streckbetrieb machen, wir können das aber auch im normalen Betrieb machen und die ganzen Argumente, dass man keine Fachkräfte hätte, stimmen nicht, weil die Leute arbeiten weiter in den Atomkraftwerken, weil es ist ja nicht so, wenn das Atomkraftwerk abgeschaltet werden würde am 31.12., dass sie einfach die Lichter ausmachen, alle gehen nach Hause. Also die drei laufenden, ja, aber die drei... Jahre weiterhin da, weil das langsam runtergefahren werden muss und so weiter. Ja, also... Ja. Das also die drei abgeschalteten, die kann man wohl nicht wieder anfahren, so ohne weiteres. Fachkräfte sind noch vorhanden und die Fachkräfte sind sogar von den Atomkraftwerken vorhanden, die wir letztes Jahr abgeschaltet haben. Ja, also die kann man wieder anfahren. Ne, der Schellenberger fasst das ja auch nochmal zusammen. Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ja, dann sagt er, gut, die ganzen Sachen, die jetzt vorgeschlagen werden, hier Verringerung der Heizungstemperatur, Verringerung, hier weniger Duschen und diese ganzen anderen Sachen, Bürogebäude kalt lassen, Homeoffice, wenn man diese ganzen Sachen zusammenzählen würde, wäre der Effizienzgewinn daraus sehr viel geringer, als wenn man die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen würde. So einfach nur von den Zahlen her. Ja, und es gibt in Australien, Kanada und Amerika genug Leute, die uns halt auch die Brennstäbe liefern könnten. Wir sind nicht unbedingt davon abhängig, die von Russland zu holen. Und diese ganzen Anbieter haben ja auch schon Kontakt aufgenommen mit der Bundesregierung und hat gesagt, dass bis Jahresende eine Lieferung möglich wäre. So, also bis Jahresänderung dieses Jahres, ne? Noch bevor die Flüssiggasterminals fertig sind. Ja, und das ist halt alles dokumentiert und das ist so. Und ja, und die hätten ja auch eine Wartung machen müssen oder so. Ich sehe diese Berichte dazu, aber hier vom Schellenberger halt nochmal zusammengefasst. Ne? Ja. Ja, und noch jemand, der die Kompetenz vom Wirtschaftsministerium anzweifelt, wenn ihr euch an den Tweet erinnert. Ne? VDE und DVGW, ja, das sind zwei Verbände, ja, die für verwandte Elektrotechnik und der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, ne, also die beiden Dachverbände von dem Sachen, die sagen im Endeffekt, ja, wir haben derzeit den Trend, dass ganz viele Privatleute sich elektrische Heizgeräte holen und das Gas dadurch ersetzen wollen, mit dem die normalerweise heizen. Und wenn das passiert, funktioniert das nicht. Dann hätten wir 20 Megawatt mehr Verbrauch im Stromnetz. Das halten die Netze nicht aus. Die Kraftwerkskapazität, nee, 20 Gigawatt mehr Verbrauch. Ja, dann etwa 50% der 40 Millionen Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Bei einer einfachen konservativen Annahme, dass an einem sehr kalten Wintertag die Hälfte dieser Haushalte ein elektrisches Heizgerät mit einer Leistungsaufnahme von 2000 Watt in Betrieb nehmen, kommt man überschlägig zu einem zusätzlichen elektrischen Verbrauch von 20 Gigawatt. Das ist ein Viertel mehr, als wir jetzt verbrauchen. Ja, also nochmal ein Viertel von dem, was wir jetzt verbrauchen, obendrauf. Das entspricht einer Steigerung der aktuellen Jahreshöchstlast in Deutschland um ein Viertel, was weder die Stromnetze noch die vorhandenen Kraftwerke leisten können, physisch gesehen. Ist einfach nicht machbar. Ja, und deswegen sagen die, bitte lasst eure Gasheizung an, weil wenn ihr das alles mit Strom macht, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht, Punkt. Punkt. Punkt. braucht man nicht drüber diskutieren. Ne, die ganzen Sachen, die jetzt gemacht werden, dass die Biogasbeschränkung, was halt auch eine landwirtschaftliche Verordnung von den Grünen war, dass die Bauern weniger Biogas produzieren durften. Das sage ich jetzt einfach mal gar nicht zu. Diese Beschränkung wurde jetzt aufgehoben. Die führt dazu, dass 1-2% mehr zur Verfügung haben, was okay ist, weil man das direkt verbrauchen kann. Und unterm Strich gesagt, wenn alle Leute ihre Heizungen anschalten würden über Strom, müssten die Gaskraftwerke weiterlaufen lassen. Das heißt, es würde das Gas sowieso verbraucht werden und es würde eine Netzüberlastung geben und der Strom würde nicht reichen. Also das funktioniert einfach nicht. Deswegen haben die gesagt, bitte lass das, weil sonst kriegen wir hier ganz große Probleme. Und ja, wir haben ja natürlich, wir haben, ne, ihr wisst es ja alles, was das Wirtschaftsministerium gesagt hat, wir haben ja kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Ja, die Rettung kommt aus Stuttgart. Das Energiesparbüchle. Oh mein Gott. Ja, die baden-württische Regierung hat ja mehrere Tipps auch gegeben. Hier Pools nicht heizen auch und die ganzen Sachen, die halt verschiedene Leute gesagt haben. Und die haben auf diese Sparbüchle hingewiesen, was die vor 3-4 Jahren rausgegeben haben, wo ganz viele Tipps drin sind, wie man Energie sparen kann. Was ja gar nicht mal so schlecht ist. Es ist hier alles noch unter dem so, wie spare ich Geld in meinem Haushalt und schütze gleichzeitig die Umwelt, was an sich vernünftig ist. Hier sind Tipps drin von, ja, Standby-Geräte ausschalten, ein bisschen, das ist mein Lieblings, jeder Topf hat sein Deckelchen, ne? Ihr müsst auch bei der Herdplatte darauf achten, dass die Töpfe direkt auf der Platte stehen und dass halt man nicht einen kleinen Topf auf einen großen Heizring stellt und so weiter. Also ganz viele kleine, lustige Energiespartipps für den Alltag. Finde ich jetzt nicht total sinnlos, aber ist einfach, wirkt halt auch ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen hilflos, ne, dass sie darauf verweisen, weil wie gesagt, hier geht es einfach nur darum, ein bisschen Geld zu sparen. Ne. Wird halt so gesagt, okay, ihr könnt so und so viel Euro im Jahr sparen. Gut, die Werte stimmen ja sowieso nicht mehr. Ja, schon vor der ganzen Lieferknappheitskrise war das so, dass die Zahlen nicht mehr gestimmt haben. Aber einfach nur eine lustige Sache. Und da wurde halt offiziell bei der Pressekonferenz zur Energieknappheit darauf verwiesen, dass man sich das bitte schön angucken soll und bitte die Regeln befolgen will, weil dann kommen wir durch den Winter, dann geht es uns allen gut. Ne? In unserem schönen Land hier. Ja, und Notfallpläne machen halt nicht nur die Gasversorger, die Energiebetriebe, sondern halt auch, ja, in diesem Fall jetzt Lebensmittelhersteller. Handelsmarkenhersteller wollen mit Notfallprodukten Versorgung sichern. Wenn es zu Situationen kommt, dass es einfach Lieferengpässe gibt, dass bestimmte Sachen nicht mehr hergestellt werden können, weil Produkte fehlen, weil gewisse Maschinen nicht angefahren werden, haben die halt jetzt sich schon überlegt, wie können wir weiterhin Waren liefern. Handelsmarkenhersteller machen sich krisenfest. Im Härtefall sollen nur noch einheitliche Produkte an alle Händler geliefert werden. Ne? Produktvielfalt hat grundsätzlich einen hohen Stellenwert, aber im Wesentlichen bedeuten sie, dass es nur eine Sorte Waschmittel, Zahnpasta etc. geben würde. Kommt euch das irgendwo bekannt vor? Ja. Natürlich wird dieses Waschmittel, das Einheitswaschmittel, so viel kosten wie ein Markenwaschmittel, nicht so viel wie die Billigmarke der gleichen Sorte. Eine weitere Maßnahme ist die Reduzierung der Inhaltsstoffe. Komponenten, die eventuell schwer lieferbar sind, sollen demnach gestrichen oder ersetzt werden. Ein Beispiel im aktuellen Marktumfeld ist Sonnenblumenöl. Hm. Ja. Es hat sich gezeigt, wie unvorhersehbar die Verfügbarkeit von Rohstoffen sei. Deswegen muss man flexibel darauf reagieren. Der einzige Weg, den die sehen, ist die Einheitsware. Einheitsware, Recht und Freiheit. Ja. Die schicken ohne Ende Studenten zu irgendwelchen Wirtschaftswissenschaften und die machen dann Doktorarbeiten mit Prognosen, was wann, wie, wo, warum passieren wird und so weiter. Und dann können sie nicht irgendwie 4 Wochen absehen, welche Produkte da sind. Das ist lächerlich. Ja, ich meine, die müssen halt irgendwie sich drauf einstellen. Ne? Genauso wie Supermärkte, das hast du jetzt nicht reingenommen. Ne? Das gibt es in Deutschland ja auch, aber gerade in der Schweiz und in Österreich haben halt mehrere Supermärkte, Spar und Lidl, haben da halt auch ihre Pläne veröffentlicht, ne? Wie die das machen, wenn Stromausfall halt ist, ne, dann kannst du dorthin gehen und die ganzen gekühlten Sachen zum reduzierten Preis kaufen, damit die Sachen halt nicht verderben, ne, und ja, andere unappetitliche Sachen. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr das ja mal googeln. Notfallpläne von. Ja, solange werden solche Abschaltungen hoffentlich nicht dauern, ne? Das wird dann reihum irgendwie jeder mal eine Stunde oder so. Da sind die Sachen halt auch noch nicht schlecht. Wenn voraussichtlich das gemacht wird, aber wenn das Problem einfach weggeleugnet wird und es wird nicht da proaktiv gesorgt, sondern es wird einfach gesagt, wir haben gar kein Stromproblem, wir haben nur ein Gasproblem und dann geht der Strom einfach aus unkontrolliert, dann kann es ganz schön lange dauern, bis er wieder angeht. Ja, ja, das Gasproblem haben ja vor allem die Gaskunden. Ja. Ein großer Unterschied. Oder ist auch, ein Out of Collar, Verzeihung. Ein Stromausfall auf Collar. Ja. Ja, hier ist es eben der Bäcker, der seinen Laden zumachen muss im Prinzip. Also gut, die haben sich jetzt entschlossen, da zwei Brüder, der eine wollte nicht mehr mit dem ganzen Stress und den Kosten und so und sie können sich auch nicht auf ihre Kunden umlegen vernünftig. Dann hört der andere jetzt auch auf und kümmert sich mehr um seine Kinder oder so, haben sie geschrieben. Ist natürlich keine alternative Möglichkeit, aber ich finde es schon ein starkes Stück. Das ist jetzt auch nicht die erste Firma, von der ich höre, die zumacht, weil sie sich die Strom- oder Gaskosten nicht mehr leisten können. Und ja, da frage ich mich jetzt, wie weit geht denn da wohl die Grenze, wenn da jetzt schon hier der Bäcker um die Ecke sozusagen betroffen ist und dann zumachen muss, wie weit wollen die das denn treiben mit ihren komischen Wirtschaftskriterien? Weiß ich nicht, wenn der Bäcker da irgendwie mehr divers gewesen wäre, vielleicht hätten sie ihn überleben lassen oder so. Was vor. Ganz komisch. Zelensky. Das mache ich nicht. Pandora Papers. Hier ist Price. Price oder nicht? Ja. Price-Thema. Price ist kleine Price. Kleine Price, kleine Geld. Price, wenn du redest, du bist gemutet, dann. Habe ich gerade gemerkt. Sorry. Ja, hier haben wir einen Artikel von Jana Lysenko, nicht mit dem Lysenko aus Russland zu verwechseln, der da, egal, kann man googeln, Lysenkoism. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein kleiner Blast from the past. 2021, bevor halt in der Ukraine alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wo einfach kurz ein bisschen zusammengefasst wird, wie seltsam dieser Selenskyj doch tatsächlich ist. Um es kurz zu sagen, er hat Gelder veruntreut, er ist in den Panama Papers drin, er ist in sehr viele verschiedene Krisen und Korruptionsaffären verstrickt gewesen. Generell ist das in der Ukraine ja ein schwieriges Problem mit Korruption immer gewesen. Wenn ich einfach mal zitiere vom amerikanischen State Department: Significant human rights issues included credible reports of unlawful or arbitrary killings, including extrajudicial killings by the government or its agents, torture, cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees, harsh and life-threatening prison conditions, arbitrary arrests or detention, serious problems with the independence of judiciary, also Richter, serious abuses in the Russia-led conflict in the Donbass, including physical abuses or punishment of civilians and members of armed groups held in detention facilities, serious restrictions on free expression and media, including violence or threats of violence against journalists, unjustified arrests or prosecutions of journalists, censorship, serious restrictions on internet freedom, refoulement of refugees, lack of investigation and accountability for gender-based violence, ganz wichtig, crimes, violence or threats of violence motivated by anti-Semitism, crimes involving violence or threats of violence targeting persons with disabilities, members of ethnic minority groups, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, or intersex persons, and the existence of the worst forms of child labor. Also, man möchte uns sagen, die politische Kaste, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, sind ein Haufen korrupter Arschlöcher. Okay. Ja, also das war jetzt gerade nur kurz, wie heißt es, die allgemeine Lage in der Ukraine unter Selenskyj, ja, vom letzten Jahr, vom State Department ist immer noch die aktuelle Einschätzung von denen, also vom amerikanischen Außenministerium. Und aber der Punkt ist halt der, man kann da jetzt einfach nicht so ganz genau nehmen. Ich zitiere jetzt hier nochmal aus einem anderen Artikel, den BPB auch als Quelle genannt hat, wo es auch um den Wladimir Selenskyj geht, wie der halt seine Machtbasis gemacht hat. Dieser Text entstand vor Putins brutalem Überfall auf die Ukraine. Im Krieg hat Volodymyr Selenskyj beeindruckendes Format bewiesen und ist mit seiner Regierung zum Anker für Ukrainerinnen und Ukrainer im Freiheitskampf gegen Putins perfiden Überfall geworden. Alle Kritik an seiner Politik aus der Zeit vor dem Angriff auf sein Land ist angesichts der aktuellen Situation bedeutungslos geworden. Da habt ihr es. Also alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist vollkommen egal. Müsst ihr wissen und verstehen und verinnerlichen. Ja. Ja, Zeitenwende. Das Verhältnis zwischen Europa und der Afrikanischen Union. Im Endeffekt gibt es da jetzt mehrere internationale Probleme mit der Afrikanischen Union, weil wie kann man es am besten ausdrücken? Das ist ein sehr langer Text, deswegen will ich den jetzt kurz zusammenfassen. Also die Europäische Union versucht gerade eine Schamoffensive in Afrika zu machen, weil Afrika sich immer weiter von den europäischen Entwicklungshilfezielen entfernt. Es hat teilweise zur Folge gehabt, dass gewisse Zahlungen an afrikanische Länder aus der Entwicklungshilfe nicht geflossen wurden, weil die halt bestimmte Key Performance Indicators nicht gemacht haben. Sowas wie Arbeitsrechte verbessern, parlamentarische Demokratie stärken, sonstige Sachen, die halt bei der Entwicklungshilfe immer eine Rolle spielen. Aber wir sind ja jetzt auf Afrika angewiesen, weil die haben ja viele Rohstoffe. Wir brauchen ja Gas, wir brauchen ja Öl. Wir können das ja nicht von Russland holen. Deswegen brauchen wir das auf Afrika. Und deswegen schwenkt jetzt der diplomatische Dienst der Europäischen Union ein bisschen ein, dass man sagt, man muss halt ein bisschen mehr, we need a more transactional approach to foreign aid. Heißt im Endeffekt, wir dürfen nicht so sehr auf die Entwicklungsziele achten, sondern wir müssen weiterhin die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen in den Vordergrund stellen. Ja, becoming more transactional in our approach, we should be clear about the fact that the willingness of Europeans to maintain higher levels of financial engagement in Africa, countries will depend on working based on common values and a joint vision. So, das bleibt weiterhin. Ja, man muss weiterhin rechtfertigen, dass die Entwicklungshilfe nach Afrika fliegt. Man darf nicht in der Außenkommunikation sagen, es geht nur um wirtschaftliche Ziele, aber de facto geht es nur noch um wirtschaftliche Ziele. Weil die Afrikanische Union, die halt die wirtschaftlichen Interessen von vielen Staaten vertritt, die sind mittlerweile auf einen Kurs eingeschwenkt, dass die sagen, ja, wir haben wirtschaftliche Einbußen aufgrund der Sanktionen, die Europa und der Westen gegenüber Russland fährt. So Sachen wie, ja, wir produzieren noch nicht genug Gas und andere Sachen und Öl, dass wir uns selbst damit versorgen können. Und die ganzen Anlagen, die ihr hier aufbauen wollt, damit wir euch das liefern können, die müssen ja erst noch gebaut werden. Und in der Zwischenzeit kauft ihr auf dem Weltmarkt das ganze Öl und Gas, was eigentlich per Schiff an uns geliefert werden sollte, auf. Und wir kriegen das nicht mehr. Gleiche mit Lebensmittelexporten. Und die Afrikaner sehen halt so, die Afrikanische Union hat im Endeffekt zum Ausdruck gebracht, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland den wirtschaftlichen Schaden zufügen und dass die näher an Russland und an China jetzt rücken wollen, um diese Sanktionen zu umgehen und um ihre wirtschaftliche Basis stabil zu halten. So, und das widerspricht halt den ganzen Entwicklungshilfezielen, die Europäische Union hat, aber wir wollen weiterhin dort investieren, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mehr Realpolitik in der Entwicklungshilfe gegenüber Afrika machen. Ja, es ist einfach nur ein kompletter Schwenk in der Außenpolitik gegenüber Afrika. Und es ist sehr bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Ja, es wird da halt es ist ein heißer Tanz. Es wird weiterhin gesagt, ja, wir müssen die westlichen Werte hochhalten, aber im Endeffekt machen wir doch nur wirtschaftliche Förderung jetzt und Hauptsache, ihr baut eure Gasfelder aus und wir bekommen das Gas. So, ja, nicht Pakistan, nur sowas Ähnliches gesagt, so nach dem Motto, die Europäer kaufen uns das Gas weg und wir dachten eigentlich, wir wollen irgendwie Freunde sein, so ungefähr. Also, ja, es läuft gerade ganz schön schlecht sozusagen. Man hat sich alle überall umgeliebt. Ja, und sehr lustig, in dem Dokument steht, African partners sometimes have the impression that the EU is lecturing them on values. Therefore, lecturing in any form should be banned as of right now. Sagt der diplomatische Dienst den Diplomaten, die von der EU nach Afrika gesandt werden. Finde ich lustig. Das also besser wie so drei verboten, habe ich verstehe das. Tja. Ja, im Kongo, da geht's gerade richtig ab. So, hier ein Nachrichtenartikel von vor ein paar Tagen. Three peacekeepers killed as anti-UN protests spread in Democratic Republic of Congo. Tatsächlich ist es so, drei UN-Blauhelme und 12 Demonstranten sind umgebracht worden, über 100 Verletzte. So, da gibt es einfach Clashes. Es gibt im Osten des Landes, ist die Regierung, die Zentralregierung nicht sehr stark. Und da gibt es einfach kriminelle Organisationen, die da die Macht übernommen haben, mehr oder weniger. Der Staat spielt da eine sehr geringe Rolle. Und wir reden hier wirklich von kriminellen Organisationen, die haben zwei, drei Wohnblöcke, dann die nächste Organisation, das sind halt teilweise auch Familienclans und sowas, und über 200 dokumentierte kriminelle Organisationen, die quasi das Land unter sich aufgeteilt haben, das östliche Land. So, also kleine Warlords in ein paar Häuserblöcken. Und die Blauhelmtruppen, die sollten halt dafür sorgen, dass die ganze Sache da nicht eskaliert. Aber die haben sich jetzt im Endeffekt, das hat so die paradoxe Folge gehabt, dass sich jetzt alle kriminellen Clans gegen die Blauhelmtruppen zusammengeschlossen haben. Die haben aufgehört, sich gegenseitig zu bekämpfen, und die kämpfen jetzt quasi gegen die Blauhelmtruppen. Heute sind auch wieder zwei Blauhelmtruppen gestorben, habe ich kurz vor der Sendung noch eine Nachrichtenmeldung gesehen. Da passiert gerade jeden Tag was. So. Büros wurden gestürmt, mussten evakuiert werden. Da hätten noch viel mehr, also die Truppen mussten quasi die ganzen Büromitarbeiter verteidigen, während die mit Helikoptern ausgeflogen sind. Ne, die Bilder haben so ein bisschen an Vietnam erinnert, sage ich einfach mal nur. Und das ist eine sehr interessante Angelegenheit, die da gerade läuft, weil es einfach das absolute Chaos ist. Die Zentralregierung kann gar nichts dagegen machen. Die haben keinerlei Macht in dem Ostteil vom Land. Die können nur sagen, beruhigt euch doch mal, lasst das doch mal bitte. Aber die Leute machen da vor Ort, was sie wollen. Und wie gesagt, die paradoxe Situation, die Blauhelmtruppen sollten dafür sorgen, dass diese ganzen kriminellen Organisationen sich nicht gegenseitig bekriegen. Und das haben sie geschafft. Jetzt haben sie sich nämlich gegen die UN-Blautruppen verbündet. Also ich weiß nicht, ob man das als Fortschritt, also ich will da jetzt keinen Witz drüber machen, aber Ja. es ist, glaube ich, nicht das, was sie sich erhofft hatten. Nicht wahr? Ja, eine weitere Paradoxie. In a paradox. Cleaner air is now adding to global warming. Wer hätte es gedacht? Ja, seit 2000 ist die weltweite Luft trotz der ganzen Pollution in China, trotz der ganzen Luftverschmutzung von der Industrie in China, weltweit 30% besser geworden. 30% weniger Schmutzpartikel. Also Ruß und andere Aerosole, die aus der Industrie kommen, die in die Atmosphäre geblasen wurden, 30% weniger seit 2000, hat allerdings irgendwie jetzt so einen negativen Effekt, weil diese ganzen Schmutzpartikel haben einen Teil vom Sonnenlicht quasi ja, reflektiert, und das hat dafür gesorgt, dass der Planet eine geringere Temperatur hatte, aufgrund von diesen Schmutzwolken in der Atmosphäre. Kennt man ja den Effekt auch von Vulkanaschewolken oder sowas. Und dadurch, dass wir jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre 30% weniger von diesen Schmutzwolken in der Luft haben, hat das jetzt einen erwärmenden Effekt auf den ganzen Planeten. Kann man ja nachvollziehen. Man hat das jetzt erst rausgefunden, weil es jetzt erst Satellitentechniken gibt, um solche weltweiten Messungen überhaupt zu machen. Ja, da gibt es halt verschiedene Satelliten, die zusammengeschlossen werden und die dann halt mit computergestützten Programmen überhaupt so ein Lagebild erstmal erstellen konnten. Da sind wir jetzt erst technisch dazu in der Lage, das zu machen. Und ja, es heißt im Endeffekt, dass die Temperatursteigerung, die errechnet wurde in den letzten Jahren, zwischen 25 bis 50% allein darauf zurückgehen kann, dass halt weniger Zeugs in der Atmosphäre ist. Und ja, das ist ja schon ganz gut. Und Ja. da gibt es nur einen Weg, wie man das wieder zurückdrehen könnte. Da kommen wir gleich drauf. Erstmal kommen wir zum Wetter. Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil solange der Dreck in der Atmosphäre ist, ist das okay, dann kühlt es, glaube ich. Aber Wenn der dann auf dem Gletscher liegt, dann macht der Gletscher auch ein bisschen warm. Oder das ist, ja, der positive Effekt ist, ne? Ist natürlich, dass wir weniger Leute haben, die sterben, weil halt weniger Schadstoffe in der Luft sind. Ja, das sowieso. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Erfolg der ganzen Filtertechnik in den Kraftwerken und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen, da ist ja ein paar Jahrzehnte einiges passiert. Ja, das ist auch schon lange her und so. Weiß keiner mehr was von. So ähnlich wie mit Euronorm 5 und 6. Ne? Ist nichts passiert. Die Autos sind nach wie vor die größten Stinker. Davon ab geht es hier bei dem Artikel von der Tagesschau darum, dass sie sich verteidigen gegen den Vorwurf der Manipulation. Es wurde nämlich gesagt, dass sie mit dem, ja, und das machen sie in der Form, dass sie hier einfach Zweck und Mittel vertauschen und glauben, wir fallen darauf rein, weil neues Design statt Manipulation, was ist das für ein Gegensatz? Also sie haben ein neues Design gemacht, um zu manipulieren, sozusagen. Das ist jedenfalls der Vorwurf. Und da kann ich nicht sagen, das ist irgendwie neues Design statt Manipulation, wieso ist statt, ne? Also es gehört ja zusammen, das Design und die Manipulation. Ja, eben, ich meine, die haben hier zwei Autoren für einen so einen Artikel, um zu sagen, ja, haben sie lange gebraucht, das ist so ein Ding, das war ganz schön Quatsch. Ja. Also, ich meine, ihr wisst doch, wie die Leute darauf reagieren, ihr habt doch diese Sachen jetzt gesehen, da seht es doch einfach mal ein und nehmt dieses dämliche Rot nicht mehr für diese Temperaturkarten. Ich meine, das ist doch völlig klar, dass das so verstanden wird. So nach dem Motto, hier ist jetzt Fieber oder so. Also, ja, ich habe mir sogar noch schlimmer vorgestellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei 35 Grad, wenn es dann schon lila ist oder so. Aber ja, das kommt ja dann direkt als nächstes, ne? Bei 38, 40, wenn das dann lila zu werden, ja. Ja, diese Skala, und dass sie diese Skala dann auch immer ändern, je nachdem, wie groß der Unterschied ist oder so, damit sie ihn da irgendwie abbilden können. Ja, und sie hätten, glaube ich, noch darauf hingewiesen, dass sie das bei Tagesschau und Tagesthemen irgendwie unterschiedlich oder in unterschiedlichen zeitlichen Abläufen gemacht haben oder irgendwie sowas. Ich glaube, da haben sie die Karten irgendwie, dass sie sich nicht allzu sehr ändern, so verändert. Ja, aber ich meine, seht das ja, doch einfach davon mal ab, ein, dass es eine dumme Idee ist mit diesem Rot. Ja, dass es vor allem eine Dramatisierung ist, ne? Ja. Und dann regen sich die Leute auch nicht mehr drüber auf und das ist gut. Aber nee, stattdessen sagt man wieder, oh, hier wird uns irgendwas unterstellt, was überhaupt gar nicht stimmt. Faktenfinder, neues Layout, Das ist auch so platt, ne? Dann könnte man, wenn sie wenigstens mal eine Idee hätten, dass sie irgendwie andersrum machen würden oder so, dann heller die Farben oder so. Einfach, dass mal die Leute sich auch wirklich wundern und nicht immer nur in dieselbe, die Augen rollen wegen derselben Gründe. Ja. A dick, a dog. Was ist das? Das ist von Price, den wir wieder nicht hören. Mute. Preise Mute. Der ist ein Klo. Also ich sehe hier Space Bubble und das ist von World Economic Forum, also wahrscheinlich. Mhm. Genau, you will live in the space bubble and you will be happy. So. Ja, ja, es gab eine ganz, ganz böse Verschwörungstheorie, dass das World Economic Forum einen Plan vorgeschlagen hätte, dass man im Weltraum Sachen quasi hochschießt, die das Sonnenlicht reflektieren, um die Erderwärmung abzumildern. So Sonnensegel, ja, das hatten sie Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das World Economic Forum würde sowas nie sagen. Deswegen haben die das hier in einem TikTok-Video verarbeitet. Also gesagt haben sie es nicht, die haben halt nur darauf hingewiesen. Das ist ja auch eine Sache, die ich hier schon mal vorgestellt hatte, vor einiger Zeit, in einer etwas anderen Variante. Ja, da geht es halt auch um die Thematik, die wir vorhin hatten. Die Luft ist halt reiner, deswegen kommt mehr Sonnenlicht durch und um das zu gerade zu biegen, gibt es halt das sogenannte Geoengineering. Ist mittlerweile ein Wort, was im wissenschaftlichen Diskurs oftmals gebraucht wird. Vor 10 Jahren war das noch die schlimmste Verschwörungstheorie ever. Jo. Aber es ist ja auch eine Verschwörungstheorie, dass das World Economic Forum dazu hat. Es gibt ja auch Methoden, die eben sich unterscheiden. Das ist eben deren Plan ist halt gefährlich und giftig bis normal und natürlich oder so. Ne? Deren Plan ist halt im Endeffekt, dass die so aufblasbare Sachen in den Weltraum schießen wollen und das dann auf eine Fläche, die so groß sein soll wie Brasilien ungefähr. Und das könnte man dann zwischen die Erde und die Sonne schieben und somit halt die Sonneneinstrahlung auf dem Planeten verringern. Kein Witz. Man kann mit Sachen, ja, also wenn jetzt schon viel machen. Der Plot vom nächsten James Bond Bösewicht oder sowas. Nee. Okay. Und aber Milliarden für brauchen, klar. Verschwörungstheorie, das haben die nie gesagt, die haben nur ein Video drüber gemacht. Muss man differenzieren können. Ja, das ist mit dem WWF. Die haben wahrscheinlich so Videomacher, die machen einfach Sachen, Da wissen wir ist es ja auch das World Economic Forum und nicht das Space Economic Forum. Von daher kann ja nichts schief gehen. Haben die ja ganz viel zu tun, genau. Ja, dieses hier habe ich mir die Woche nochmal wieder angeschaut. Das ist die Town Hall Europe Veranstaltung von der Obama Foundation aus dem Jahr 2019 in Berlin. Weil wir hatten ja am Donnerstag schon diese Geschichte mit irgendwelche Leute sagen Cancel Culture und damit sind sie dann alle in einem Boot und sind alle irgendwie Schufte und böse und sind quasi Faschisten. Und dementsprechend haben natürlich Leute jetzt so Zitate von Obama dann auch gefunden, der sich auch bei Cancel Culture beschwert. Und hier in diesem Town Hall Meeting hat er sich auch in seiner Rede mit dem Circular Firing Squad, wie er es genannt hat, also dem im Kreis aufgestellten Exekutionskommando. Mhm. Da hatten wir damals auch drüber gesprochen. Das war so eine Aussage von ihm, dass halt diese Progressiven, ne, die sich da immer gegenseitig zerfleischen, wo das ja in Wahrheit nur die Männerrechtler sind, die das machen und gar nicht die Progressiven selber. Aber ja, haben wir ja heute erst gelernt. Ja, aber ich wollte das einfach nur nochmal, weil auch diese Personen, die da sind, also hier haben wir die Frau Touré, ne, die war ja zu der Zeit über Schleswig-Holsteins Grenzen noch nicht so richtig bekannt, ist ja jetzt eine Ministerin in Schleswig-Holstein und sagt hier in ihrer Einführungsrede halt, ja, dass sie seit Obama dann irgendwie gesehen hat, dass Leute mit ihrer Hautfarbe auch Politiker sein dürfen. Ja, absolut, total, glaube ich dir sofort aufs Wort. Wahnsinn. Und ja, dann erzählt er ihr halt und dann gab es hier halt dieses Town Hall Meeting, also wo die Leute halt so Fragen stellen können und so. Und dann war dann hier zum Beispiel, mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Ah ja, ich glaube, da ist sie. Ja, nochmal an. Genau, da haben wir sie. Die Frau Schulze aus Bayern. Goodness. Ja, wieder mit Fluchmeilen unterwegs, ne? Genau. As far as I see it now, doing politics for 10 years, it's getting harder and more and more. And you already talked about internet and social media and the big dream about what all the good things this will bring for us. And now we see also the negative consequences. And what would be your advice for us to like deal with this negative in your own life and in the bless you. Thank you. And in our communities or in our parties or wherever we are active. You know, it's a great. Social Media, Hass und Hetze im Netze, war ihre Frage. Und ja, Obama, of course, it's a great question, hat er gesagt. Was er dazu zu sagen hat. Great question. First I'll answer sort of the personal question, how do I deal with it? And then I think there's some broader implications that are worth us considering. I did not read about myself. I did not watch TV about myself. I first of all, whatever the news was saying about me, I already knew. I mean, whatever the topic was, I was there. So, ist das nicht eine geniale Antwort? Sollte sich dich das vielleicht mal zu Herzen nehmen oder so, ne? Also, ja, ich lese nicht über mich, ich bin ja schon ich. Und wenn es um irgendwelche Dinge geht, ich war schon da. Und das Nächste, was er noch erzählt, also er erzählt er noch eine ganze Weile, er sagt dann halt auch noch, dass, ja, das meiste sind halt irgendwelche Meinungsleute so. Und die Meinung von den Leuten über meine Person interessiert mich nicht. So, Punkt. Ne? Was soll der Scheiß? Und das ist halt dieses Ding. Und dann sagt er halt auch ganz klar, Zensur oder so geht halt nicht auf den Plattformen. Können wir halt nicht machen. Gut, das ist natürlich seine amerikanische Perspektive, wo die dann sagen würden, aber die Würde und so. Ja, aber er ja, er lässt sich halt nicht drauf ein, er stellt sich nicht hin und sagt, ja, es ist alles schwierig und wir müssen dringend was tun und jedes Mittel ist recht, weil die Leute leiden, gibt uns Macht oder so, sondern das ist doch wirklich eine total fantastische Antwort, also ja, das solltet ihr vielleicht mal häufiger mal anhören. Ja, so Leute wie die Kühners oder so, die haben auch mal so geantwortet. So in der Art halt jedenfalls. So das Motto, ja, wir lassen uns alles abtropfen. Ja, aber ein halbes Jahr später hast du dann vor dem Gericht gestanden und dort irgendwie die Leute von Kadi zerren halt, ne? Damit blendet man aber auch berechtigte Kritik aus, ist auch klar, ne? Also, ja. Ich finde das ein bisschen, man kann, ich denke, wichtige ja, Sachen ruhig lesen, kann sich, muss ich aber von den negativen halt Sticks and Stones will break my bones, but cruel words never will, ja, muss man sich halt nicht angreifen lassen. Ja, er hat ja jetzt auch explizit, ist er ja darauf eingegangen, auf diesen furchtbaren Hass. Und das ist seine Antwort dazu. Das sagt ja, man er muss nicht. Man ja auch so Einzelmeinungen nicht immer in Rücksicht nehmen oder so. Wenn dann im Endeffekt sich eine Meinung über ihn durchsetzt und das sickert dann zu ihm durch oder so, oder die Nachrichten berichten darüber, dass alle ihn scheiße finden, dann merkt das ja auch, ne? Dann kommt er ja auch nicht mehr drum herum, das zu merken. Ja, wenn es um Inhalte geht oder so, dann werden ja auch die Inhalte diskutiert und nicht seine Person. Das normalerweise also. Auch, ja. Sollte man ja auch denken, dass das vielleicht ein Unterschied ist. Ja, dann gab es hier noch eine Frage von einer anderen Person, die wir kennen. I think it's fair. Hi. Hi. No. Nobody. He gave him that microphone. I'm sorry. Yeah, this one right here. I didn't even see you having your hand up. Hi again for me also. It's a pleasure to be here. And my name is Kubra. I'm a writer and an activist, and I've been an activist for 15 years, half my life. And over the course of the last years, I realized that, you know, we all know how the human brain works. You present a problem, and then we come up with the solutions. Ja, es ist Kubra, und sie sagt uns, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wir zeigen ihm ein Problem, und dann kommt es mit einer Lösung. Es ist eine philosophische Großtat, Kübra. Das ist sehr staatsmännisch. Die fangen auch mal mit was Wichtigem an. Das weiß aber jeder weiß. Also. Ja, aber wir gehen jetzt gleich hinaus auf ihre Lieblingsthemen. But there will be hate on the internet soon and everything will be horrible and stuff. Ja, genau. Well, that's how it should work. I'm not sure that's how it actually works, but that's okay. And what drives us is to see things differently. What drives us is to have a different world, to strive for a different world. And so we come up with all these solutions to different problems that we come across. And all the time, you know, we try to create solutions for larger problems. But over the course of the years, I realized that maybe what we're only doing is fixing a system that in and of itself is broken. Das System ist kaputt. Das System. Außerdem habt ihr keine Lösung. Ihr wollt ihm alles mit Geld zuscheißen. Nee, eigentlich wollen sie alles mit Geld lösen. Wir brauchen eine Revolution. Ja, das System ist kaputt. Eine Art großen Zurücksetzungsmoment. Die Lösung, ja, die in unserem Kopf sind. Die Lösung in unserem Kopf können wir nicht umsetzen, weil das System. And what I'm missing is questions like, who is our society designed for? Für wen ist unsere Gesellschaft gebaut? Ist es für alte, weiße Männer? Ist es für die gebaut? Ja. Ist es für Patriarchen, Scharchen gebaut? Ja. What kind of people do we think about when we design our society? Wir unsere Gesellschaft designen. Wir designen unsere Gesellschaft. Blank slate, wir designen es. Und wir sagen, die Kühlfrage gehört nicht dazu. Voll die Allmachtsfantasie, ne? And over the course of the years, I realized that trying to solve problems might also be a way to keep the system working. And das ist falsch. Wir müssen das System aus den Fugen reißen und umschmeißen und wir brauchen Scharia und dann ist endlich Gerechtigkeit. Also was bei den Problemlösungen, die so anstreben, da ist auch das System nicht mehr working. Ne? Das ist ja das Problem. Ja, das wollen die doch. Ja. Das hört ja jetzt auf zu worken. Also wollen die das System haben. Ja. Ja. Die Sache ist, du hast ein paar Minuten Zeit, um mit einem der mächtigsten Menschen der Welt, ich weiß nicht, wann das aufgenommen ist, jetzt der war nicht mehr Präsident. Oder ehemals mächtigsten Menschen, aber du verwendest jetzt schon irgendwie gefühlt 3 Minuten drauf, drüber zu reden, wie aktivistisch du bist, wie schwer das ist und mal, anstatt endlich mal zum Pott zu kommen. Ja, wie sehen wir eine fucking Frage zu stellen und damit antworten. Ja, wobei die Leute alle Aktivisten für irgendwas waren, die da saßen. Deswegen kommen die da halt auch hin. Aber ja. Need more or different conversations on how we want to design society more generally, and also think about conversations like we have no idea what it's like to live in a just world. We have no idea what it's like to live in a world that does not discriminate based on gender, race, economic status, and so on and so on. We have no idea, weil wir in der kritischen Linse sind, wo wir nicht wissen, wie die gute Welt aussieht, wo wir nur wissen, wie die schlechte Welt aussieht. Frankfurter Schule, ding, ding, ding, ding, ding. And so on, you know. We have no idea what the future looks like. So we constantly come up with solutions, constantly try and change things. And I wonder, do we need a different conversation? Should we stop fixing problems, or maybe not stop fixing problems, but while also we're doing it, also think about larger questions, so that we can come up with true visions. Not only visions that have a solution for, you know, a time span of 5 years, but long-lasting, sustainable solutions. Yeah. Well, look. Nachhaltigkeit. Wir brauchen nachhaltige Lösungen. Löst es nachhaltig. Sie hat keine Lösung, habe ich noch nicht erlebt jedenfalls, dass sie nicht hat. Sie macht nur eben neue Probleme eigentlich. Ja, und für wen sind die Gesellschaften gebaut? Ja, Kybra, wer darf eigentlich nach Mekka? Ach, nur die Gläubigen, ja. Ist nur für die gebaut, ne? Ja. I mean, I think... this is an age-old debate, what you just described, right? Which is, you start off in an imperfect world, right? What I used to call the world as it is. And, you know, like fish in a bowl, sometimes we are trapped by just what we see around us. It's hard for us to get outside of that bowl and to imagine an entirely different set of possibilities. And it may be that the world as it should be requires a completely radical set of new institutions and new ways to think about human relationships and an entirely different paradigm, right? But here's the thing is, in the world as it is, there's a child that's hungry right now. And in the world as it is, there are some migrant families that are behind barbed wire. And in the world as it is, I've got a young man who wants to work but can't find a job. And our task, at least I view my task, as being how do I navigate between the world as it is and the world as it should be and I'd like it to be, and by definition, what that means is that I have to keep one foot in reality, even as I'm imagining something better. And yes, that may constrain what I consider to be possible. But this is why... Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Also, ein Fuß in der Realität, ja. Nicht so wie die Kybra. Die hat keinen Fuß in der Realität. Also ich verstehe das als, ich bringe der Dame schon bei, dass es natürlich schön ist, irgendwelche Visionen zu haben, aber das Kind muss essen und der Mensch muss arbeiten. Ja. Und ich brauche einen Fuß in der Realität. Oh, und dann kann man sich auch mal umschauen, ja. Ja, das hat er sehr vorsichtig und diplomatisch ausgedrückt. Ja. Sehr gut. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal schnell nochmal zeigen, was da Spitze damals los war. Da. Jo. Ja. Kommen wir nun zur Spinne. Dead Spiders. Okay. Ja, hier haben ein paar Wissenschaftler einen toten Spinnenkörper genommen, den an eine Maschine angeschlossen und mit ja, das Nervensystem der Spinne quasi so manipuliert mit einer Maschine, dass sie das jetzt quasi als 3 Volt. Ja, das sieht schon sehr freaky aus. Und nein, das nochmal, das ist eine tote Spinne, die ist nicht am Leben. Necromancy is real. Ne? Erst kommen sie für eure Spinnen und ich habe nichts gesagt. Dann kam Turn dead spiders into necrobotic grippers. Klingt auf jeden Fall grippers. Wie fröhliche Wissenschaft. Mhm. Ja. Right. Ja, ich mein, oh. Ich würde Pinzette nehmen, glaube ich, aber gut. Aber hat so gewisse Mad Scientist-Vibes, ne? Ja. I will create my own race of spiders. Ja, vielen Dank. Das hat mir ein Zuseher bei Twitter verlinkt. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich jetzt nochmal einen Shoutout gegeben. Aber vielen Dank schon mal. Wir sind immer für Hinweise dankbar, wenn man solche Fundstücke hat. Wofür man Wissenschaft alles gebrauchen kann, ist Wahnsinn. Das ist doch toll. Ja, in diesem Sinne, geht in den Wald. Da gibt es ganz viele lebendige Spinnen noch. Mhm. Das könnte sein, ja. Zerschmettert, was der Freiheit schadet und fördert, was sie dient und all das. Genau, was wir nicht kennen und so weiter. Miete pro Kopf, Knicklicht von Avery Liparian, thatsafespace.net. Das immer noch zu sagen, ja, das und so. Ach ja, und freut euch schon mal auf Artikel, die wahrscheinlich diese Woche erscheinen, wo es um TERFs geht, die alle den Holocaust leugnen, weil sie sich gerade darauf einschießen, dass die Dame mit dem Humboldt-Uni-Vortrag angeblich den Holocaust leugnet, weil sie irgendeine Wissenschaftlerin, irgendeine Historikerin gefragt hat, ja, wie... Die lassen doch also, keinen Scheiß aus. Ne? Die kam irgendwie an, dass die Nazis ja die TERFs, die Trans-Leute verfolgt hätten und dann wollte sie wissen, in welchem Ausmaß und dann jetzt speziell halt eben wegen dem Trans-Sein und das ist natürlich dann Holocaust-Leugnung angeblich und da versuchen sie sich jetzt gerade drauf einzuschießen natürlich. Und die Frau Mahr, von der wir die Artikel im FR und im Berliner Kurier, glaube ich, gelesen haben, die macht ja jetzt auch das Anita Sarkeesian Playbook, also angeblich ist das Fenster eingeworfen worden. Das jemand war nicht Berliner Kurier, sondern Tagesspiegel, glaube ich. Okay, echt? Ja, angeblich, also das ist Anita Sarkeesian Playbook. Sie wird bedroht, jemand schickt ihr Fotos von ihrem Haus mit kryptischen Nachrichten etc. pp. Ja, ich denke, da werden wir nächste Woche noch einiges an spaßigen Entwicklungen. An Jammern muss. Genau. Dass die Einschläge gegen so schreiben. Oder in Videokameras reinjammern. Lasst euch nichts mehr von nichts wundern. Neuer Monat, neues Glück, sage ich dazu. Wir sehen uns. Und es gibt vielleicht wieder einen Republika-Stream, aber noch nichts versprechen. Wir werden es kurzfristig ankündigen, wenn es soweit ist. Hat denn noch was Interessantes? Oh ja. 2 Tage oder so haben wir gemacht, ne? Ja, das ist noch einiges. Oh, gucken wir dann so einen Scheiß? Oh, gucken wir so einen Scheiß? Ich fand den super, den Vortrag. Der hat mir richtig, also ich war gut unterhalten für den Abend. Ja, und das mit dem Bingo, das werde ich ab dem nächsten Stream auch wieder einführen, bin ich heute einfach nicht zugekommen. Wenn ich so einen Vortrag gucke, dann lerne ich ganz gerne ein bisschen was dabei. Da war doch nichts zu lernen. Wir haben Projektionen gelernt. Nee, das war, wie macht man es nicht? Hauptmeditation Works, genau. Das war ein Lehrstück in marxistischer Projektion. Ja, absolut. Großes Kino. Tschüss. Ciao, ciao. Macht euch einen Leberkäse Hawaii. Bafui. Was ist das für eine Idee? Das ist Kultur. Ich weiß nicht. Zerstörung ist das. Von dem Rudi Löhleib. Kultur Hawaiismus. Haben Insektenleber? Der Rudi hat einen Allwetterreifen, einen Allroundreifen fährt das ganze Jahr. Der Rudi weiß, wie es geht. Der hat auch immer einen Drehzahlmesser gehabt. Ach ja, und wir gratulieren der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Platz als erster Verlierer. Oh. Vom Inselaffen haben es gerissen. Oh. Und sie werden auch Jahre Wagen lenken. Fällt mir da immer wieder ein. Wer Asterix gelesen hat, weiß Bescheid.